Melons. Ahoi, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Und ihr hört eine weitere Folge E3 Uncommon Taste Podcast. Zu finden unter www.uncommontaste.de. Korrekt. Und ja, das ist die zweite E3-Folge. Beim letzten Mal haben wir uns ja schon um die großen beiden gekümmert, also um Sony und Microsoft und ihre beiden neuen Konsolen, die PS4 und die Xbox One. Dieses Mal werden wir hauptsächlich eigentlich über die E3 allgemein reden. Wir haben allerdings auch so nochmal so ein kleines spezielles Thema. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, die Wii U ist von uns nicht vergessen worden. Wir haben sie aber absichtlich eben aus diesem Next-Gen-War, den Sony und Microsoft da haben, rausgenommen. Heute werden wir als erstes mal über Nintendo, den Nintendo Direct zur E3 und eben über die Wii U reden. Zum einen, was Spiele angeht, die sie jetzt im Laufe der E3 gezeigt und in dem Sinne angekündigt haben. Und zum anderen natürlich auch allgemein, wie es um die Wii U steht, warum wir sie zum Beispiel aus dem Next Gen War rausgelassen haben und was wir meinen, was in Zukunft vielleicht noch passieren muss. Und danach werden wir uns allgemein über die, ja, sagen wir jetzt mal, größten Spiele, die so auf der E3 angekündigt wurden, kümmern und dann zusätzlich noch einfach um ein paar Favorites von uns, die jetzt vielleicht nicht so die riesigen Publikumslieblinge oder die wichtigsten Ankündigungen waren, die uns aber persönlich irgendwie am Herzen liegen. Und entsprechend wird diese Folge fast eigentlich nur um Spiele gehen. Endlich so, wie wir das immer haben wollten. Endlich mal so ein Podcast, in dem wir nur über Spiele reden. Zumindest das ist der Plan. Außer natürlich der, wie gesagt, der Start mit Nintendo. Aber so grundlegend wird es auf jeden Fall einen ganz klaren Spielefokus geben. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, ich würde vielleicht auch generell sagen, wenn wir nachher zu den Spielen gehen, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Schaut euch vor oder während des Hörens Trailer an und so weiter, damit ihr vielleicht nicht das Gefühl habt, wir wissen überhaupt nicht, wovon ihr redet, also. Ja, das ist sowieso immer empfehlenswert. Wäre das sehr empfehlenswert, ja. Definitiv, damit ihr zumindest alle Trailer mal gesehen habt, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass ihr die meisten oder die interessantesten Trailer für euch sowieso gesehen habt. Aber das stimmt auf jeden Fall, ist ein guter Hinweis, am besten nochmal Trailer gucken, damit ihr auch weißt, worüber wir genau quatschen, weil wir nicht jeden einzelnen Trailer natürlich oder beziehungsweise alles, was irgendwie an Medien verfügbar war zu den Spielen, jetzt nochmal in einzelnen beschreiben und durchkauen werden. Das wäre vielleicht so für die sowieso schon etwas knappe Zeit, die wir in diesem Podcast haben werden, doch etwas ausufernd. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mit Nintendo los. Nintendo hat ja zur E3 auch nochmal ein Direct gemacht. An dem werden wir uns ein bisschen orientieren. Ja, vorweg erstmal, warum haben wir denn eigentlich Nintendo so ein bisschen aus dem Next-Gen-War rausgenommen? Joe, vielleicht kannst du das ja mal grob umreißen, warum wir uns dazu entschieden haben, auch wenn es natürlich recht offensichtlich sein sollte. Ja gut, also man muss einfach sagen, bevor die PS4 und die Xbox One revealed wurden, war man sich nicht ganz sicher, inwiefern wird die Wii U technisch allein erstmal mithalten können mit den Next-Gen-Konsolen der beiden Konkurrenten. Und ich denke, es ist ziemlich klar, dass die Wii U das nicht kann. Ja. Sie verkauft sich momentan, ja, sagen wir schlecht. Einfach mal scheiße. Ja, ich habe gerade überlegt, ob ich das sagen soll. Aber ja, sie verkauft sich auf jeden Fall schlecht. Es sieht nicht so aus, als würden die Third Parties sehr viel Support für die Wii U zeigen. Also Electronic Arts hat ja schon jetzt mehrfach darauf hingewiesen, dass die Wii U in ihren Überlegungen keine so große Rolle mehr spielt. Das neue FIFA wird nicht auf der Wii U erscheinen. Aber auch die anderen Publisher, Activision und so weiter, zeigen jetzt keine Anreize, jetzt noch viel für die Wii U zu tun. Um ehrlich zu sein, der einzige Entwickler, der vielleicht noch ein bisschen was macht, ist Ubisoft, aber das sind teilweise auch wirklich nur die Titel, die auf allen Current-Gen-Konsolen, also da zähle ich die Wii U jetzt einfach mal dazu, erscheinen. Ja. Watch Dogs, Assassin's Creed 4 und so weiter. Dementsprechend sehe ich Nintendo jetzt schon in einer nicht gerade in der Lage, die zwei Konkurrenten wirklich herauszufordern, allein technisch. Und momentan auch, die Wii U ist schon seit fast einem Jahr draußen oder schon ein Jahr draußen und sie hat sich noch nicht einen so großen Hardware-Basis-Vorsprung aufgebaut, dass man jetzt sagen müsste, da müssen Sony und Microsoft erstmal hinkommen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass beide Konkurrenten da relativ schnell hinkommen werden. Ja, allerdings. Deswegen haben wir uns gedacht, wir konzentrieren uns wirklich jetzt mal auf die zwei Next-Gen-Konsolen, die auch wirklich technisch dann auch vielleicht noch die Konkurrenz zum PC sehen, während die Wii U dann dahingehen wieder ein bisschen, gesondert betrachtet werden muss, meiner Meinung nach. Ja, absolut. Also ich meine, vom Prinzip hast du es ja schon perfekt zusammengefasst, indem du gesagt hast, wir zählen die Wii U vom Prinzip her zu Current Gen. Das, was ja auch Sinn macht. Ich meine, sie ist halt von den technischen Specs her genau das, Current Gen. Und was damals natürlich die Wii hatte, diesen Vorteil und diese Besonderheit, dass eben durch die Motion-Steuerung und die ganze Auslegung der Konsole eigentlich vom Prinzip her ein anderer Markt angesprochen wurde, sodass man sie auch bei den, obwohl ja die Wii auch mit den derzeitigen Gen-Konsolen, also mit der PS3 und der Xbox 360, nicht mithalten konnte technisch, musste man sie trotzdem einfach in diese Auseinandersetzung quasi oder in diesen Konkurrenzkampf mit einbeziehen. Schlicht und ergreifend, weil sie ja trotzdem Marktanteile sich gesichert hat auf eine andere Art und Weise halt einfach. Problem an der Wii U ist so ein bisschen derzeit, dass zum einen liegt es, wie wir es wahrscheinlich auch schon oft gesagt haben, vermutlich auch gut sehr, sehr daran, dass Nintendo eben nicht wirklich gut kommuniziert, was jetzt ein besonderer Kaufgrund für die Wii U wäre, was denn so besonders ist an dem Controller, was man damit alles machen kann. Und entsprechend ist es doch so, dass man die Konsole eher wie eine normale Konsole behandelt und wohingegen die Wii eben etwas sehr etwas Spezielleres war, würde ich jetzt mal behaupten. Gerade Motion-Steuerung macht die Wii jetzt eben nicht mehr so wahnsinnig individuell. Das war in der letzten Generation noch so, aber auch jetzt gern Ende hin mit Kinect und PlayStation Move wurde es schon immer weniger, jetzt wo Kinect standardmäßig bei Microsoft dabei ist, bei der Xbox One es ist noch viel eher der Fall, dass das ein bisschen Hintergrund tritt. Und ja, das Wii U Gamepad ist bestimmt cool, hat bestimmt auch viele mögliche Ansätze und viele mögliche Gameplay-Besonderheiten, die man damit zustande bringen kann. Aber derzeit sehen wir davon einfach noch nicht so wahnsinnig viel. Und das ist halt das große Problem. Entsprechend, ja, von der Technik her ist sie leider nur derzeitige Gen, also Current Gen. Was den Rest angeht, kann sie, glaube ich, auch ansonsten nicht irgendwie mit den anderen beiden großen mithalten. Das ist auch schon so ein bisschen das Problem, um das sich Nintendo kümmern muss. Und da kommen wir dann eigentlich auch direkt schon quasi zum Nintendo Direct so ein bisschen, weil wir, glaube ich, beide so das Gefühl haben. Ja, was ich gleich noch sagen würde, ist, man muss es halt auch so sehen, dass die Wii U, also was Nintendo jetzt auf jeden Fall tun muss, also ich möchte sie, wir haben sie jetzt zwar mehr oder weniger schon aus dem Next Gen War rausgenommen, aber das bedeutet nicht, dass ich der Meinung bin, dass Nintendo damit schon, ja, abgeschrieben werden sollte. Ja. Ich denke, Nintendo hat aufgrund seines sehr großen Lineups an First-Party-Franchises, auch sehr beliebten und sehr qualitativ hochwertigen First-Party-Franchises, auf jeden Fall noch die Chance, durchaus einen großen Teil vom Kuchen abzuhaben. Das Problem ist natürlich, worauf wir nachher noch zu sprechen kommen, ist eben, dass diese ganz großen Titel, diese ganz großen Franchise, die jeder von uns kennt, Zelda, Mario Kart und so weiter, dass die wahrscheinlich erst frühestens 2014 zu Gesicht bekommen, wo dann auch die Next-Gen-Konsolen schon alle draußen sind und auch schon mehr oder weniger Fahrt aufnehmen. Ja. Und natürlich, sie müssen den Preis senken. Also wenn ich mir momentan anschaue, dass die Nintendo Wii U Premium nur knapp ungefähr 90 Euro billiger ist, als es die PlayStation 4 sein wird, dann, muss ich einfach sagen, es ist einfach zu teuer für das, was sie kann, vor allem im Vergleich zu den Konkurrenten. Also, wenn ich mir für 90 Euro mehr eine PlayStation 4 holen kann, dann muss man sich das schon sehr stark überlegen, ob man das nicht doch tut. Und deswegen, also wie gesagt, ich möchte sie nicht abschreiben, sie haben auf jeden Fall das Potenzial dazu. Sie müssten einfach besser kommunizieren. Erstens, das ist eine Wii U, eine völlig neue Konsole, das ist kein Wii 1.5. Richtig. Sie müssten kommunizieren, oder sie müssten einfach Leute oder die Entwickler darauf hinweisen, das Gamepad vielleicht stärker in den Vordergrund zu stellen und sie müssten sich halt einfach überlegen, wie sie die Third-Party-Entwickler wieder an Bord kriegen, weil klar, ich habe gesagt, qualitativ hochwertige First-Party-Titel, aber das alleine wird nicht reichen. Also klar, man kann zwar sagen, die Wii U wird dann öfter vielleicht als Zweitkonsole im Wohnzimmer stehen, aber das kann nicht der Anspruch von Nintendo sein. Und deswegen die Thirds an Bord holen, oder wie ich auch schon in einer unserer Diskussionen gesagt habe, Indie-Entwickler. Ja, das wollte ich sagen, das ist jetzt so ein bisschen, das haben wir natürlich noch nicht auf dem Podcast diskutiert, wir haben natürlich über das Thema, aber auch pauschal, beziehungsweise über die ganze E3 über, haben wir natürlich durchgehend über Spiele diskutiert, wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, auch außerhalb des Podcasts. Aber das hast du schon richtig gesagt, ja, Indie-Entwickler, und das finde ich in sich eine sehr einfache, aber extrem geniale Idee. Also ich meine, wer hat denn das größte kreative Potenzial in der Videospielindustrie? Das sind immer die Indie-Entwickler gewesen. Und dem musst du noch nicht mal ein spezielles Gimmick wie zum Beispiel oder ein spezielles Device geben, wie zum Beispiel das Gamepad der Wii U, damit sie kreative Sachen auch mit den bereits vorhandenen und standardisierten, mit der standardisierten Peripherie geschickte Sachen machen. Schickt doch einfach Dev-Kits an Indie-Entwickler, macht so wie Sony und bindet die einfach ordentlich mit ein. Und ich bin mir 100% sicher, gerade weil es eben auf der Wii U nicht um Grafik gehen kann, wäre es doch ideal, Indie-Spiele zu haben, die sowieso grafisch nicht so anspruchsvoll sind, dafür meistens sehr kreativ und eben diesen, sagen wir jetzt mal, technisch geringen Anspruch durch sehr innovatives und cooles Gameplay wettmachen. Und wer weiß, was die anstellen könnten mit so einem Device wie zum Beispiel dem Gamepad. Nicht nur was Multiplayer angeht, auch was geschickte Solospiele angeht. Vom Prinzip her ist es ja wie ein überdimensionierter und nicht zusammenhängender 3DS. Also, ne, du hast ja vom Prinzip her zwei Bildschirme und du hast auch den Touchpad. Wer weiß, was man damit alles machen könnte, was Indie-Entwickler damit alles machen könnten. Also was Indie-Entwickler auch alles tun könnten, um vielleicht auch zwar beliebte Franchises, aber vielleicht ein bisschen, ja, angestaubte Franchises wieder zu revitalisieren. Also, ja, ich sag einem Indien-Team, macht für uns ein, was weiß ich, ein ein neues Star Fox oder so. Und ihr könnt, habt dabei ein paar Freiheiten, die ihr walten lasst. Ich glaube, jeder Indie-Entwickler würde denken, das ist ja denken, Jackpot, Chance überhaupt. Also ja, Score. Ja, also die Idee mit den Entwicklern, beziehungsweise die Idee, das ist ja, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass Nintendo noch nicht drüber nachgedacht hat. Also vom Prinzip her wäre das wirklich die ideale Kombination. Es ist billig, Dev-Kits rauszugeben, ist nicht so wahnsinnig kompliziert und man sichert sich dadurch, sich damit einen guten Strom und ein tolles Raster an innovativem Gameplay, das vor allem einfach auch nochmal für andere Entwickler, auch für größere Entwickler, vielleicht schlicht und ergreifend betont, was man mit diesem Gamepad alles machen kann. Was anderes brauchst du ja nicht. Du brauchst einen Anreiz und du brauchst einfach die Möglichkeit, den Leuten auch zu zeigen, was das Gamepad kann. Und das ist kein Darksiders, ich habe eine Minimap, was nett, aber gimmicky und völlig austauschbar ist, sondern das sind eben First-Party-Titel, die dieses Gamepad wirklich geschickt nutzen. Und damit die Third-Partys das auch machen, muss man den einfachen Anreiz bieten und vielleicht auch ein bisschen Ideengeber spielen. Und auch das scheint Nintendo noch nicht so richtig geschickt verfolgen zu können. Und das ist, ja, einfach ein bisschen schade. Es gibt so einige Möglichkeiten, die man da, die Nintendo irgendwie zur Verfügung stehen, um das Ganze wieder in Gang zu bringen. Ich habe bislang noch nichts davon gesehen. Ich meine, die Preissenkung wird kommen. Muss kommen. Geht nicht anders. Also die, da kann man wahrscheinlich, da brauchen wir nicht spekulieren, die wird jetzt über demnächst kommen. Spätestens, wenn es immer näher an das Launch-Window von den beiden Next-Gen-Konsolen geht, müssen sie den Preis senken. Auch vorher schon. Nicht erst zum Release, sondern vorher schon. Das werden sie garantiert auch tun. Aber ja, es gehört noch ein bisschen mehr dazu. Also selbst wenn die Konsole einfach billiger wird, wie du schon gesagt hast, es kann eigentlich nicht der Anspruch sein, einfach nur zwei Konsole zu werden. Und auch das ist ja nun beileibe nicht sicher, wenn man den Preis jetzt so beibehalten würde. Von daher muss da definitiv was passieren. Und diese Abgrenzung zu Wii, das haben wir jetzt schon oft genug angesprochen, aber gerade mit der Wii Mini, da bin ich auch der Meinung, da allein da schon, wenn man doch wieder ein paar Casual-Spiele haben möchte, dann sollte man speziell da ein bisschen mehr dran arbeiten. Weil welcher Wii-Besitzer kauft sich eine Wii U? Also wenn er nur für Casual-Spiele und Wii Fit das gemacht hat, dafür braucht er keine Wii U. Ja, da muss auf jeden Fall einiges passieren. Wie gesagt, das bringt so ein bisschen zum Nintendo Direct. Also wir hatten eigentlich so ein bisschen gehofft oder vielleicht auch so ein bisschen erwartet, dass Nintendo auch ein paar dieser Probleme anspricht. Zum Beispiel vielleicht auch schon eine Preissenkung bekannt gibt. Das hätte ja durchaus sein können. Nichts dergleichen ist passiert. Es war eine relativ normale Nintendo Direct, in der es hauptsächlich um Spiele ging. Und bei den Spielen muss man sagen, das war jetzt so das nächste große Problem, das wir so sehen. Die wirklich großen First-Party-Titel, die, glaube ich, die meisten Nintendo-Fans, die schon eine Wii U haben, und ich meine, um die geht es ja schließlich auch, die muss man ja auch bei der Stange halten, die Titel, die die Fans da wirklich erwarten, das sind alles Titel, die dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Ich meine, wir werden jetzt einfach mal, würde ich sagen, die Spiele auch mal durchgehen. Aber auch da sieht es leider ein bisschen schlecht aus, muss man sagen. Grundlegend, ja, was wurde eigentlich überhaupt vorgestellt? Womit fangen wir an? Wahrscheinlich erstmal mit den Nintendo-eigenen First-Party-Titeln. Genau, man könnte ja zum Beispiel anfangen mit dem neuen 3D-Mario. Super Mario 3D World ist wahrscheinlich nicht das 3D-Mario, was sich viele Nintendo-Fans erhofft haben, nämlich ein Mario im Stil von Mario Galaxy, sondern es ist eher eine Version von Super Mario 3D auf den 3DS. Ja. Und dementsprechend sieht das auch aus. Also es wurde sehr viel kooperativer Multiplayer gezeigt, auch das neue Katzenkostüm für Mario und so weiter. Ich meine, es sah durchaus lustig aus, aber ich glaube, mehr als ein kleiner Snack ist das dann auch nicht. Ja. Ja, man könnte jetzt weitergehen mit Mario Kart 8 wurde jetzt endlich gezeigt. Also, dass es kommen würde, war, glaube ich, jedem klar und wurde auch schon auf einer der letzten Directs angekündigt, dass sie auf jeden Fall erst Material zu Mario Kart 8 zeigen werden. Sah solide nach Mario Kart aus, inklusive Anti-Gravitational Ansatz, also dass man jetzt auch kopfüber fahren kann. Okay. Motorräder sind wieder dabei und so weiter. Also ich denke, es wird wieder solide Mario Kart Kost werden, erscheint aber zum Beispiel erst 2014. Korrekt, ja. Also ich muss sagen, das hat mir zum Beispiel ganz gut gefallen. Allein schon die Möglichkeit, eben an den Wänden und auch an der Decke zu fahren, was jetzt nicht einfach nur genutzt wird, dass man in den Strecken einfach damit alle dann irgendwann an der Decke fahren müssen, sondern so wie es aussah, gab es doch tatsächlich durchaus unterschiedliche Routen durch die Level und über die einzelnen Strecken. Das finde ich an sich ganz spannend. Da kann man ein bisschen mehr Taktik vielleicht auch erwarten. Ich meine, es ist immer noch Mario Kart, aber trotzdem so ein bisschen halt. Und Mario Kart ist halt so ein, ich meine, ne, Mario Kart ist halt immer gut. Kann man jetzt nicht viel gegen sagen. Mario macht immer Spaß. Es ist eigentlich der beste Funracer mit Waffen, den es seit 20 Jahren gibt. Von daher kann da eigentlich... Crash Tag Team Racing war auch schon geil, aber daran werden sich nur PS1-Spiele wahrscheinlich. Ich würde sagen, es gab bestimmt immer wieder so kleinere Konkurrenten, aber Mario Kart ist halt so der Inbegriff des Ganzen. Und das sieht auch wieder aus, ob es super funktionieren würde. Und wie gesagt, dieses neue Feature, zumindest das prominenteste neue Feature, sieht auch durchaus sinnvoll und cool aus. Aber ja, wie du schon gesagt hast, das kommt 2014 tatsächlich erst. Genauso wie der andere große Hoffnungsträger, nämlich Smash Brothers. Da muss ich sagen, was mich da auch so ein bisschen gestört hat, und das ist sowieso ein bisschen auch das Grundproblem, beziehungsweise eine Stärke, die Nintendo nicht richtig nutzt, beziehungsweise eine Schwäche, die sie nicht richtig erkennen, habe ich das Gefühl. Diese ganze Technik-Sache, ich meine, das Problem ist ein bisschen, habe ich das Gefühl, sie reiten sehr auf diesem HD rum. Endlich ist eine Nintendo-Konsole im HD-Bereich. Endlich 1080p. Das Problem ist bloß, bei ihren ganzen First-Party-Titeln, wo sie eben darauf rumreiten, erkennst du das nicht wirklich, weil es einfach sehr grob textuierte Comic-Grafik ist. Was ja nichts Schlechtes ist, das ist ja ihr Stil. Das Problem ist bloß, in diesem Fall brauchst du nicht über HD reden, weil das HD keinen riesen Unterschied macht. Das heißt, also, darauf rumzureiten ist in dem Sinne unsinnig. Gleichzeitig könnte man das aber auch nutzen, dass man eben in dem Sinne bei der Next Gen jetzt zurückliegt, also ich meine, die Wii U wird mit der Next Gen nicht mithalten können, muss sie aber auch nicht zwangsläufig, weil die Titel, die rauskommen, grafisch gesehen sowieso in noch besserer, ne, HD-Auflösung, sagen wir jetzt mal, was jetzt der nächste Schritt wäre, auch nicht viel besser aussehen würden. Also sie könnten in dem Sinne es einfach so catern, wir brauchen keine Next-Gen-Konsole, unsere First-Party-Titel werden alle so gut aussehen, wie sie aussehen können. Und das ist so ein Problem, das mich zum Beispiel auch jetzt bei Smash Bros. Gestört hat, weil im Trailer, den man jetzt gesehen hat, im Nintendo Direct, da sieht man als erstes Smash Bros. Auf dem 3DS und dann gibt's eben den Übergang auf die Wii U. Und die demonstrieren das quasi, indem eben Mario aus seinem 3DS-Kostüm, der transformiert sich so ein bisschen und dann springt er quasi in seine Wii U-Variante, um quasi zu zeigen, dass es da eben grafisches Update gibt. Aber das wirkt so unspektakulär, dass es schon was Lächerliches, weil das Einzige, was ist, halt seine blaue Hose hat ein paar Falten und seine Mütze sieht leicht anders aus. Ich meine, sein Gesicht ist komplett das gleiche, logischerweise, und auch das ganze restliche Kostüm ist halt comichaft. Ich meine, HD-Grafik bei dem Comic-Kostüm sieht halt nicht besonders spektakulär aus. Und es deswegen so speziell zu bewerben, dass auf der Wii U so viel bessere Grafik ist, was halt, sagen wir jetzt mal, für die meisten Leute einfach schlicht und ergreifend keinen Unterschied machen wird, finde ich halt ein bisschen blöd. Grundlegend sieht das Smash Brothers aber ansonsten ja eigentlich ganz gut aus, aber es ist halt auch einfach Smash Brothers. Auch das ist wieder so eine Sache, naja, da, was soll da schief gehen? Man kann mit ein paar neuen Charakteren vielleicht, ja. Ja, da geht's natürlich jetzt los. Ja, die neuen Charaktere, du kannst ja mal kurz sagen, was erwartet uns denn an neuen Charakteren im neuen Smash Brothers? Ich meine, das eine ist Mega Man, was ja, und ziemlich das awesome ist. Extrem cool, ja, das stimmt. Das andere ist der Villager aus Animal Crossing. Also quasi einfach ein Mi. Ein kleiner, grober Mi. Und was dann während der E3 dann also auf dem Parcours dann als Special Announcement auch bekannt gegeben wurde, ist das Wii Fit Girl. Yay! Ganz ehrlich, was man ihnen lassen muss, ist, dass der Trailer für Wii Fit Girl tatsächlich ziemlich lustig war. Also da habe ich echt gelacht. Also der war immerhin gut gemacht. Aber andererseits ist natürlich auch da wieder das Problem, dass blöde Wii Fit Girl ist halt eine Schaufensterpuppe mit Sporthosen und einem Top. Ist natürlich jetzt auch wieder so eine Sache, ob das besonders cool ist, das zu spielen. Ich meine, sagen wir mal so, Smash Bros. Ist in dem Sinne nicht der kompetitive Brawler, dass sich da Leute wirklich ihren Charakter danach aussuchen, wie gut er zum Playstyle passt. Normalerweise ist das ist so ein klassisches Brawler-Spiel, was auch ganz gut mit Button-Mashen funktioniert. Natürlich nicht nur, aber sagen wir jetzt mal, in einem Tekken, da entscheidet man auch so ein bisschen nach Spielstil, ob der zu einem passt. Das ist nicht unbedingt der Fall bei Smash Bros. Das spielen sich alle eh relativ ähnlich. Das heißt, was du willst, sind coole Charaktere. Beispiel dafür, Mega Man. Mega Man ist ein cooler Charakter, super ikonisch, alle kennen den und was das Coole ist, er wird anscheinend, so wie es im Trailer zu entnehmen ist, auch in das klassische Mega Man-Prinzip übernehmen, dass du eben von den Bossen, die du besiegst, die Fähigkeiten übernehmen kannst, weil er anscheinend von verschiedenen Bossen Fähigkeiten im Spiel aktivieren kann. Coole Sache. Was kann das Wii Fit Girl? Ganz normal kämpfen, Yoga-Moves machen und aussehen wie das Wii Fit Girl. Und das will halt nun mal niemand spielen. Wenn ich halt Link, Samus, Aran und Mega Man habe, wieso soll ich denn den Villager aus Animal Crossing spielen wollen? Also ich meine, das ist, als wenn sie sagen, bei Mortal Kombat haben wir jetzt eine super neue Edition. Wer ist es? Keine Ahnung, der Präsident von Microsoft. Interessiert keine Sau. Niemand will den Typen spielen. Und Ich glaube, was halt besonders enttäuscht war, ich meine, Wii Fit Girl, okay, aber das ist dann halt während der E3 dann so als Special Announcement catered wurde, da habe ich in den Foren schon wieder gelesen, so jetzt lässt Nintendo die Bombe droppen. Jetzt kommt irgendwas richtig Spektakuläres. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, hätten sie gesagt, Wii Fit Girl und der Villager und hätten dann auf der E3 Mega Man vorgestellt, wäre das garantiert sogar noch ein bisschen besser gelaufen. Ich meine, Mega Man ist jetzt kein Riesen-Announcement, aber trotzdem wesentlich cooler als die anderen beiden. Ja. Mega Man jetzt einfach im Release-Trailer zu zeigen und dann zu sagen, Wii Fit Girl kommt, naja. Ich meine, wie gesagt, der Trailer fürs Wii Fit Girl war wirklich lustig. Ich meine, das muss man ihnen lassen. Das ändert natürlich nichts an der Tatsache, dass das trotzdem irgendwie doof ist, aber immer war der Trailer lustig. Das ist hier schon mal was. Ja, dann haben wir noch Wind Waker HD, was er schon dieses Jahr rauskommt, Ende des Jahres. Richtig, ja. Ich glaube, das ist so, das ist halt eins der vier großen Nintendo-Spiele quasi. Natürlich kein neues Zelda, von dem wir natürlich auch alle wissen, dass es kommen wird. Wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres. Aber immerhin halt war ein Zelda dabei. Auch da wieder, und das ist eine dieser vielen Fragen, die ich mir bei diesem Nintendo Direct gestellt habe, also wer trifft denn da welche Entscheidungen und wer denkt sich denn, dass diese Entscheidungen gut wären? Grundlegend, ich bin ein riesen Wind Waker-Fan. eins meiner Lieblingsspiele auf dem Gamecube, wobei man sagen muss, auf dem Gamecube gab es nicht so wahnsinnig viele Spiele, dass man jetzt irgendwie, ne, war halt eins der besten Spiele auf dem Gamecube. Es war wirklich auch ein sehr cooles Zelda. Mir hat es extrem gut gefallen, auch wenn es natürlich seine Fehler hatte. Nur das Ding ist einfach, damals ist die Entscheidung bei Wind Waker für Cell-Shading-Grafik gefallen, weil man genau wusste, dass Cell-Shading-Grafik eher stilisiert ist, cool wirkt und eine relativ lange Halbwertszeit hat, weil sie eben nicht so schnell alt aussieht. Wie zum Beispiel Ocarina of Time, das heutzutage halt fast nicht mehr spielbar ist in seiner N64-Grafik. Natürlich ist der GameCube weiter, aber trotzdem kann man Wind Waker noch wunderbar spielen, weil es eben keine besonders hochauflösenden Texturen braucht. Es braucht keine hochauflösenden Shader-Modelle. Das ist halt einfach ein Stil und dieser Stil funktioniert sehr gut. Aber das ist ja wieder die Sache, es ist nicht so wahnsinnig spektakulär, das als HD-Port zu machen, weil es halt in HD nicht viel besser aussieht als vorher. Ich muss es immer wieder betonen, wenn man Comic-Grafik hat, dann macht doch ein HD-Remake nicht so wahnsinnig viel Sinn. Macht doch ein Ocarina of Time in moderner Grafik, ja? Macht ein Ocarina of Time in einer realistischen, coolen Twilight Princess-Grafik oder so ein Kram. Das wäre jetzt ein Unterschied, den man ganz klar sehen würde, den man merken würde. Bei einem Wind Waker hat man nur das Gefühl, ich spiele halt Wind Waker, weil es nicht viel anders aussieht. Und das ist wirklich eine Sache, die mich schon wieder so ein bisschen stört. Also grundlegend habe ich ja nichts gegen Wind Waker, aber wer ist denn auf die Idee gekommen, das als HD zu catern und zu sagen, oh, das große HD-Remake, das wird viel besser werden als das alte. Und wenn man sich, sagen wir mal, zwei Trailer von den beiden Spielen nebeneinander gegenüberstellt, dann stellt man fest, dass sich das aber nicht so groß unterscheidet jetzt wirklich. Man muss halt bedenken, das sind halt drei Generationen in dem Sinne, ne? Also es ist halt die GameCube, dann die Wii, jetzt die Wii U. Das ist, als ob man von der PlayStation 1 das auf die PlayStation 3 porten würde als HD und es würde genauso aussehen wie auf der PlayStation 1. Naja, es ist halt nicht so spektakulär, ne? Ja, also, ich meckere jetzt gerade sehr viel, aber ich bin auch wirklich, weil ich die Nintendo Direct auch gerade erst wieder gesehen habe, wirklich einfach enttäuscht und verstehe nicht, wer da diese Entscheidung getroffen hat, weil das alles so ein bisschen unsinnig und unbedarft wirkt. Und ich nicht genau weiß, wen sie denn jetzt damit wirklich catern wollen. Haben sie wirklich das Gefühl, Nintendo-Fans sind einfach komplett meinungs- und rückgratlos und finden einfach alles cool, was sie machen? Weil das glaube ich nämlich nicht. Und ja, ich weiß auch nicht. Ja, kommen wir aber fast schon zur nächsten kleineren Enttäuschung, nämlich es wurde ja vorher schon angekündigt, dass Retro ein neues Spiel in der Mache hat. Ja. Und alle haben sich schon was ganz Cooles dabei überlegt, aber was rauskam, ist ein neues Donkey Kong Country. Ja. Ja, ich möchte jetzt da gar nicht so viel. Donkey Kong Country war auf der Wii auch ein gutes Spiel, extrem forderndes Jump'n'Run und so weiter. Aber man muss auch wieder sagen, an Jump'n'Runs mangelt es an der Wii U ausnahmsweise nicht. Also ich glaube, ein neues Metroid hätte vielen Leuten sehr viel mehr gefallen als oder neue IP als ein neues Donkey Kong Country, was zwar auch dieses Jahr erscheint, aber auch glaube ich nicht jetzt einer der Must-Have-Titels ist, die man kaufen muss. Also gut, neues Metroid wäre spektakulärer gewesen. Ein neues Metroid wird ja auch noch kommen auf jeden Fall. Ja. Ich muss sagen, ehrlich gesagt, also ja, ich habe da jetzt natürlich nicht so einen Bezug zu gehabt. Für mich war Donkey Kong jetzt nicht so eine riesen Enttäuschung. Ich muss auch sagen, es sieht halt aus wie Donkey Kong und es ist halt ein 2D-Sidescroller vom Prinzip her. Was natürlich auch wiederum nicht so wahnsinnig spektakulär ist und halt auch überall läuft. Grundlegend diese ganze, sie haben ja gesagt, das weiß ein bisschen der Unterschied ist, man hat jetzt halt Level mit einer gewissen Tiefe halt einfach, so dass du eben über diese explodierenden Fässer dich, ne, auch innerhalb des Levels sehr dynamisch umherkatapultierst und ein paar ganz coole Kamerafahrten hast. Das sieht jetzt ja gar nicht verkehrt aus. Grundlegend ist natürlich aber trotzdem einfach Donkey Kong, ja. Also macht's natürlich auch nicht viel spektakulärer oder besser, aber wie gesagt, ja, Donkey Kong ist halt Donkey Kong, auch das ist ja kein schlechtes Spiel. Ja, aber klar, natürlich, ich glaube, da haben doch einige Leute ein bisschen mehr erwartet. Was, glaube ich, jetzt einfach die einzige wirklich große Überraschung war, war X, glaube ich. Also das heißt Überraschung. Was heißt aber, Überraschung, ja. Ja, Überraschung nicht wirklich, also man könnte sagen, die zwei Spiele, die auf dem Nintendo Direct am meisten beeindruckt waren, waren Third-Party-Titel. Korrekt, ja. Also das eine war halt X von Monolith, also richtig. Die Macher von Xenosaga, Xenoblade und jetzt halt X. Warum das wohl X heißt? weiß ich auch nicht. Ja, es war ja schon bekannt, also wurde ja schon auf einer der letzten Nintendo Directs angekündigt. Ist neu. Man weiß nicht, ob es in der gleichen Welt spielt wie Xenoblade oder wie auch immer. Auf jeden Fall sieht es wieder nach sehr viel Open World aus, nach sehr viel Exploration. Mechas sind drin, also wirklich auch in Tradition von Xenogears, was zwar noch unter Square entwickelt wurde, aber mehr oder weniger vom gleichen Team. Oder auch jetzt komme ich selbst schon durcheinander, Xenosaga, wo also auch Mechas eine große Rolle gespielt haben. Also durchaus eine Kombi, die sich durchaus schon bewährt hat in der Vergangenheit. Es sah auch mit meiner Meinung nach am grafisch schönsten aus von den Spielen, die gezeigt wurden. Ich bin sehr gespannt drauf. Ich glaube, das ist, ja, wäre jetzt mein Highlight neben dem anderen Spiel, auf was ich gleich noch eingehe. Erscheint aber wohl auch erst frühestens 2014. Ja, auf jeden Fall, definitiv frühestens 2014. Ja, sah aber auf jeden Fall cool aus. Also mir sagt das ja alles überhaupt nichts. Xenoblade, Xenosaga, whatever. Also natürlich sagen mir die Namen was, aber ich habe es nie gespielt. Ich glaube, ich habe bewegte Spielszenen vielleicht so ein, zwei Mal gesehen und kann mich nicht mehr dran erinnern. Trotzdem hat mir der Trailer in dem Sinne, man hat ja so ein bisschen, man hat ja kein richtiges Gameplay gesehen, man hat aber schon HUD-Elemente gesehen, man hat schon so ein bisschen gesehen, wie die Mechs aussehen, rumfliegen und so. Sieht schon extrem cool aus auf jeden Fall. Hat mich so ein bisschen, das ist so eine Mischung aus Monster Hunter und einem Mech-Spiel halt, weil du auch so viel Free-World-Exploration und so hast und hat ja auch schon ziemlich große Viecher gesehen, die da in der Gegend rumlaufen. Ja, es ist so ein bisschen wie Xenoblade. Also Xenoblade hat ja auch eine sehr große Open World, also auf der Wii. Und also es könnte schon sein, dass es in der gleichen Welt spielt. Aber ich bin mir nicht sicher, ich habe Xenoblade selbst noch nicht gespielt, aufgrund der mangelnden Wii. Aber soll ja auf jeden Fall sehr gut sein. Sieht auf jeden Fall cool aus, definitiv. Und ja, das zweite ist natürlich dann Bayonetta 2. Ich glaube, Bayonetta 2. Ja, da kannst du ja jetzt dann direkt mal loslegen. Endlich gab's Gameplay-Szenen zu Bayonetta 2. Und um ehrlich zu sein, fand ich es am Anfang ein bisschen komisch, dass so dieses große neue Feature, was sie zuerst beworben haben, war Bayonettas neue kurze Haare, was voll unspektakulär ist. Ist halt Bayonetta immer noch. Ist mir egal, ob sie lange oder kurze Haare. Von mir aus kann sie Glatze haben. Ja. Jedenfalls, man hat Spielszenen gesehen und ja, was soll ich sagen? Es sieht einfach, wenn man Bayonetta 1 geliebt hat, dann glaube ich, muss man auch Bayonetta 2 lieben, weil Gameplay sieht immer noch genauso spaßig aus wie im 1er. Ich kann mir auch schon, ich habe ja schon jetzt so Bock, das Spiel zu spielen. Wie gesagt, also Kombos, es gibt wahrscheinlich noch mehr Kombos, noch mehr verrückte Sachen, die man machen kann, aber an sich, das, sag ich mal, die Seele von Bayonetta 1 scheint auf jeden Fall in Bayonetta 2 auch mit drin zu sein, deswegen kann ich auf jeden Fall sagen, das ist ein absolutes Highlight für die Wii U. Was ich ein bisschen komisch fand, aber was jetzt nicht den Gesamteindruck irgendwie spielen soll, also es wurde anscheinend gesagt, dass es einen Multiplayer-Modus geben soll, der nicht koop-basierend sein soll, also wie das funktionieren soll, weiß ich noch nicht. Ich bin beim Multiplayer immer erstmal ein bisschen skeptisch, weil, beziehungsweise mich interessiert Multiplayer an sich einfach immer meistens ein bisschen weniger, wenn es nicht gerade Coop ist. Einfach mal abwarten. Und es wurde auf der E3 auch vorgestellt, dass es möglich sein wird, Bayonetta komplett mit dem Wii U Touchpad zu spielen. Also nur mit dem Stylus. Es saß, also man hat so ein, ich hab hier so ein paar Videos angesehen, wo das auch funktioniert, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich erkennen kann, dass man jetzt unfassbar, wie soll ich sagen, präzisen Einfluss auf das nehmen kann, was Bayonetta tut. Also wenn ich mir vorstelle, Bayonetta, ein Spiel, was sehr stark comboabhängig ist, auch sehr viel mit Reflexen zu tun hat, Ausweichen, Hexentime und so weiter, kann mir nicht vorstellen, dass man das auf dem, also es ist optional dazu gesagt, dass man das auf dem Touchpad so gut spielen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es so läuft wie beim Easy Mode von Bayonetta 1, wo man teilweise nicht mal mehr die Figur selbst steuern musste, also mit dem Analogstick, sondern nur noch angreifen musste. Dass es halt ja ein bisschen vercasualisiert ist. Ich hoffe mal, dass das, wenn man das mit normaler Steuerung spielt, dass das keine Auswirkung auf das Gesamtgameplay hat, weil Bayonetta, es war jetzt nicht, sag ich mal, so unfassbar schwer, dass man sagen würde, es war unmöglich, aber es war schon fordernd auf jeden Fall, also einer der fordernderen Spiele der letzten Generation und das sollte bitte auch auf der Wii U so bleiben und wenn das dann so weitergeht, kann ich mir vorstellen, Bayonetta 2 wird ein klasse Titel, aber mit dem Hintergrund, es ist auf jeden Fall kein Systemseller, also der Titel wird die Wii U auf jeden Fall nicht irgendwie in ungeahnte Sphären kapitulieren. Katapultieren. Kapitulieren. Also grundlegend, ich habe Bayonetta 1 nicht gespielt. Das Gameplay entsprechend hat mir nicht so wahnsinnig viel gesagt. Es sieht auf jeden Fall cool aus, sah das erste auch schon, weil es halt unendlich abgedreht ist. Diese ganze Geschichte mit der Frisur fand ich auch irgendwie sehr merkwürdig. Also ich meine, es war halt so, ne, konnten beim ersten Trailer sie nicht von vorne zeigen. Warum? Weil wir sie redesigned haben. Und dann habe ich schon gedacht, naja gut, redesign könnte ja ganz cool sein. Sie hat jetzt nämlich kurze Haare. Also ist doch kein Redesign. Sie hat einfach nur eine andere Frisur. Und die sieht genau aus wie die alte Frisur. Ich meine, ist doch nicht mal eine andere Haarfarbe. Sie hat einfach nur kurze Haare. Das ist jetzt halt, ja, ändert jetzt ja an sich überhaupt gar nichts. Naja, keine Ahnung. Aber ansonsten, Gameplay sah auf jeden Fall cool aus. Trailer an sich wirkte auch ziemlich cool. Aber wie du schon gesagt hast, so ein System-Seller ist es auf jeden Fall nicht. Vor allem in Anbetracht dessen, dass ja, das war so ein Kritiker und Beat'em-up-Liebling, der erste Teil, aber definitiv kein AAA-Titel. Es hat sich nicht so wahnsinnig auch verkauft, leider. Was alleine schon deswegen zeige ich mal. Völlig zu Unrecht. Also wer Bayonetta 1 noch nicht gespielt hat und eine PS3 oder eine noch besser eine Xbox 360 sein eigen nennt, sollte das bitte nachholen. Das kriegst man mittlerweile sehr günstig in seines mit, ich glaube, einer meiner Lieblingsspiele der letzten Generation oder dieser Generation, würde ich sagen. Ja, also wie gesagt, das ist so ein bisschen das Problem. Es haben nicht so viele Leute gespielt, deswegen ist es ja auch exklusiv jetzt für die Wii U, weil Nintendo sich quasi des Titels angenommen hat, weil offensichtlich niemand anders ein Interesse daran hatte, dass es Multiplattform oder exklusiv für seine Plattform kommt. Das zeigt ja schon, dass es eben nicht so der Verkaufserfolg war. Obwohl es, wie gesagt, anscheinend ein extrem cooles Spiel ist. Also alle, die ich bislang gehört habe, die das Spiel gespielt haben, waren alle extrem begeistert und haben alle gemeint, es war gerade was eben diese Art, dass das Genre auch angeht, diese Art von Spiel, definitiv das Beste der letzten Generation. Ja, wird natürlich jetzt sich auf der Wii U auch nicht ändern. Also das wird da auch auf der Wii U garantiert ein extrem. Und es hilft natürlich nicht dabei weiter, wenn man in der deutschen Direct nicht mal Bayonetta 2 sehen konnte, weil Nintendo irgendwelche Jugendschutzsachen reinschneiden musste. Also... Hast du schon gesagt, ja, es ist etwas merkwürdig auch. Zumal in dem Gameplay jetzt, also ich meine, es war halt ein buntes Wirrwarr aus Explosionen. Es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie... Ist jetzt nicht so, dass man jetzt ganz... Ich meine, wenn man genau hinguckt, konnte man Exekutionen und so weiter sehen, diese bekannten Exekutionsmoves aus Bayonetta, aber... Mein Gott. So übertrieben war es jetzt nicht auf jeden Fall. Beziehungsweise, wenn man das so macht, dann wird Nintendo niemals bei den Core-Gamern ankommen. Ich meine, da merkst du auch wieder diesen Familienfokus. Was ja in so einem Direct jetzt auch ein Stück weit in Ordnung ist. Also ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass man vielleicht auch da, wie gesagt, das ist alles diese Frage, wo kommt diese Politik her, wer entscheidet das? Macht man für die E3 vielleicht einen reinen Core-Gamer-Direct, der von mir aus ein bisschen kürzer ist, aber dann wirklich auf die Core-Gamer gecatert ist und dann vielleicht nochmal einen normalen Direct parallel dazu, wo man eben ein paar andere Spiele vorstellt? Kann man vielleicht alles ein bisschen anders handeln. Ich denke, bevor wir jetzt dann, ich meine, Bayonetta 2 ist der perfekte Übergang, dann würde ich sagen, gehen wir auf die allgemeine E3 über. Vorher vielleicht noch ein kurzes Fazit ziehen, wir zwei, zu Nintendo Direct, Handling von Wii U und so. Ich denke, man hat es rausgehört und ich habe es jetzt während der ganzen Diskussion eben gerade auch schon öfters mal gesagt. Ich finde einfach manche Entscheidungen von Nintendo sehr fragwürdig. Ich habe manchmal das Gefühl, sie sind etwas ratlos, weil alles, wie gesagt, etwas unbedarft wirkt, nicht ganz 100% durchdacht. Grundlegend ist es ja nicht so, dass Nintendo nicht noch viel Potenzial hätte. Ich habe nur das Gefühl, gerade sie verschenken es irgendwie und zwar mit dem großen Löffel immer wieder rein und in die Welt werfen. Da wirkt das bisschen Ganze ein bisschen strukturlos und das macht mich echt traurig, muss ich sagen. Ich finde immer noch, dass die Wii U bestimmt cool sein könnte und ich bin auch der Meinung, dass es coole Spiele für die Wii U gibt, aber ich finde es halt schade, dass das Ganze so untergeht. Also ich finde es einfach traurig. Es ist nicht so wie bei Microsoft, wo ich sage, naja, dumme Entscheidung getroffen und jetzt kassiert ihr dafür, sondern eher so, da ist noch mehr drin. Ihr macht nicht unbedingt dumme Entscheidungen, ihr macht aber einfach auch nur keine guten. Also macht euch mal ein bisschen mehr Gedanken und setzt euch ran und gebt mal ein bisschen Gas einfach. Also das wäre mir echt sehr lieb. Ich bin ja jetzt niemand, der irgendwie groß Nintendo hatet oder sowas. Ich mag Nintendo und ich mag auch ihre Spiele und ich mag auch Zelda immer noch. Und ich finde es auch trotzdem cool, dass ein HD-Remake von Wind Waker kommt, aber es ist halt alles ein bisschen falsch gecatert. Ich finde, manchmal wird komplett falscher Fokus gesetzt bei einzelnen Projekten und das macht alles echt ein bisschen Sorgen und macht mich ein bisschen traurig auf jeden Fall. Ja, also ich würde einfach sagen, ich meine, das, was sie gezeigt haben, war auf jeden Fall an sich solide, wenn man nicht, wenn man nicht in der nicht wüsste, was im Hintergrund gerade abläuft. Also, wenn man sich die Nintendo Direct anguckt, hat man nicht das Gefühl gehabt, dass Nintendo der Ernst der Lage bewusst ist. Also, dass die Wii U momentan einfach nicht läuft, dass sie irgendwas tun müssen, um den Hebel rumzureißen. Es war solide, aber es war keine große Überraschung dabei, nichts Neues, wo ich jetzt sagen würde, oh, jetzt könnte es nochmal, interessant werden, sondern man, eigentlich alles wusste man vorher schon, was gezeigt werden würde, beziehungsweise konnte man auch aus der Intuition heraus wissen. Also, wie auch du schon gesagt hast, ich habe das Gefühl, da ist viel mehr Potenzial drin, was nicht genutzt ist und es ist, ein bisschen kopflos und wirklich, ich habe wirklich das Gefühl, ihnen ist der ernste Lage nicht so ganz bewusst. Wenn man dann Reggie sich anhört oder Miyamoto, da wird so viel runtergespielt oder auch die Erklärung dafür, warum das so lange dauert, dass es keine Spiele gibt, dass man sich auf die neue Technik gewöhnen muss. Also bitte Nintendo, das ist eure Konsole. Ihr werdet ja wohl am besten wissen, was ihr mit eurer Konsole gebaut habt. Also da läuft auf jeden Fall momentan einiges schief, meiner Meinung nach. Aber man muss einfach mal hoffen, dass sie sich jetzt noch zusammenreißen und was machen. Definitiv, ja. Und das ist auch so eine Sache, ich meine, der Techniksprung quasi in dem Sinne von GameCube auf Wii war wesentlich größer und da gab es das Problem auch nicht in der Form. Und außerdem muss ich auch sagen, Titel, mit denen man jetzt nochmal wirklich auch gerade bei den Core-Gamern, so nicht unbedingt System-Selling-Titel, aber Titel, mit denen man nochmal Werbung machen kann, wie die Third-Party-Sachen, Assassin's Creed 4 kommt, Batman Arkham Origins kommt, Watch Dogs kommt. Gibt es denn spezielle Features für euren Controller? Wenn es die gibt, macht ihr denn keine Werbung dafür? Oder warum sagt ihr nicht den Entwicklern, ne, wenn ihr jetzt schon irgendwas habt und wenn es nur eine Minimap ist oder wenn es nur das Inventarmanagement ist oder irgendwas anderes. Ich meine, gerade bei Watch Dogs, wer weiß, was man vielleicht irgendwie hackingmäßig damit machen könnte. Es gibt ja Möglichkeiten. Falls ihr sowas habt, dann zeigt es doch auch. Stattdessen gibt es einen Trailer-Zusammenschnitt aus den ganzen Multititeln, die kommen und da wird nie wieder drüber geredet. Finde ich auch ein bisschen schwierig. Vielleicht könnte man damit doch nochmal den einen oder anderen davon überzeugen, sich sowas vielleicht dann doch auch für die Wii U zu holen. Oder sich eben eine Wii U zu holen, wenn es wirklich viele coole Features für die ganzen Current-Gen-Sachen gibt. Naja, aber wie gesagt, gehen wir, würde ich sagen, über zu den restlichen, zu der allgemeinen E3, zu den restlichen Spielerkündigungen. Zur allgemeinen E3, ja. Ich würde sagen, allgemein E3 war dieses Jahr, Extrem cool, ja. Also, kann man nicht anders sagen. Ich meine, wir wollen natürlich unser ganzes Fazit euch vorwegnehmen, das werden wir wahrscheinlich am Ende nochmal machen, aber man kann zusammenfassen, es war echt eine extrem geile E3. Also, ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch merken, wir werden jetzt über eine Reihe von Spielen reden, die entweder wo wir das Gefühl haben, dass es auf jeden Fall Blockbuster-Titel sind, die auf jeden Fall fast jeden interessieren werden. Oder einfach persönliche Titel, die uns, was heißt persönliche Titel, also Titel, die uns vielleicht persönlich noch ein bisschen mehr interessieren oder wo wir noch ein bisschen mehr Herzblut drin haben. Aber ja, selbst diese Liste zusammenzustellen war nicht so einfach, weil es einfach so viele Spiele gab, die interessant waren, über die es wert gewesen wäre zu reden. Definitiv. Aber wir reden jetzt wahrscheinlich eh schon wieder viel zu lange, aber wir wollen jetzt trotzdem mal, ja, vielleicht mal einfach mal einsteigen. Willst du vielleicht einsteigen mit einem Spiel? Ja, ich steige mal ein mit einem Spiel und ich ordne das wahrscheinlich so ein bisschen nach meinem eigenen Investment und würde sagen, ich fange einfach mit Assassin's Creed 4 an. Das ist so eine Sache, dann hat man das mal auf dem Weg. Grundlegend, Assassin's Creed 4 ist jetzt ja kein schlechtes Spiel, aber bei den Sachen, über die ich jetzt noch reden werde, gibt es auf jeden Fall wesentlich interessantere Titel, zumindest für mich persönlich. Und man muss halt natürlich über Assassin's Creed 4 reden, weil es halt Assassin's Creed 4 ist. Das ist halt, ne, einer der Blockbuster auf jeden Fall. Es gab das erste Mal bewegte Spielszenen. In der Hinsicht war es ja doch auch schon ein bisschen spektakulär. Es gab jetzt nicht einfach nur einen neuen Trailer, sondern man hat das erste Mal bewegte Spielszenen gesehen, wenn auch mit leichtem Ruckeln und Verzögern. Ja. Da haben wir ja noch gar nicht drüber geredet bei den einzelnen Pressekonferenzen. Ich glaube, wir hätten drüber geredet, wenn es nur bei einem aufgetreten wäre. Da es bei beiden der Fall war, glaube ich, haben wir es uns einfach gespart, drüber zu reden. Es gab definitiv Präsentationsprobleme, es gab Ruckler, es fehlte manchmal der Sound bei Microsoft. Bei Sony war es dann eben so, dass gewisse Spiele nicht flüssig liefen, unter anderem zum Beispiel Assassin's Creed 4. Und das Gameplay an sich war jetzt auch nicht so spektakulär. Es war halt Assassin's Creed. Also es war natürlich gut, es war eine Dschungelumgebung. Ich habe jetzt Assassin's Creed 3 nicht gespielt. Von daher, da gab es ja auch Waldumgebung. Für mich war das in dem Sinne ein bisschen was Neues, aber vom Prinzip her, ne, man verfolgt halt eben eine Zielperson, schleicht sich so ein bisschen durchs Unterholz, kriegt dann mit quasi, dass derjenige einen verraten hat und dann gibt es eben auf dem Piratenhafen, in dem die Mission auch startet, gibt es auf dem Piratenhafen einen Angriff, weil die, ich weiß gar nicht, sind es die Engländer? Irgendwer greift auf jeden Fall an. Oder die Spanier? Pff, wer weiß. Irgend so eine Regierungs... irgendwelche Marinetruppen. Richtig. Irgendeine Marine greift eben diesen Piratenhafen an, dann läuft man eben durch diesen Hafen, der angegriffen wird, in typisch Assassin's Creed-Manier, also so Freerunning, sieht extrem cool aus auf jeden Fall, sehr gut inszeniert, landet dann auf dem Schiff und fährt dann mit dem Schiff nochmal einen Angriff gegen eben die angreifende Marine. Grundlegend sah es ganz cool aus. Ich habe, wie gesagt, Assassin's Creed 3 nicht gespielt, habe auch diese Seeschlachten nicht gesehen. Auf mich wirken die Seeschlachten doch etwas sehr actionlastig, ohne jegliche Art von Simulation. Ich meine, sowas erwarte ich nicht unbedingt in einem Assassin's Creed, aber ich glaube, persönlich würde es mir ein bisschen besser gefallen, wenn es etwas anspruchsvoller wäre und nicht ich drücke halt nach links und mein Schiff dreht halt sofort, als ob es ein Auto wäre, nach links. Ich drücke auf ein Knöpfchen und baller halt vorne, hinten, rechts, zur Seite, überall hin Kanonenkugeln und versenke damit andere Leute. Das war jetzt für mich einfach ein bisschen zu, ja, sagen wir jetzt mal Larifari. Soll aber ja auf jeden Fall sehr viel Spaß machen und das will ich dem auch gar nicht absprechen. Vielleicht wäre es für mich einfach nur nicht unbedingt was. Und ja, also, wie kann man zusammenfassen? Es sieht ganz cool aus, das Gameplay, jetzt nicht besonders spektakulär. Man hat jetzt nicht wahnsinnig viele neue Features gesehen. Die Seeschlachten gab es im dritten Teil schon. Alles andere war halt, ne, die zwei Leute, die umgebracht hat, die hat da von hinten angesprungen und seine Armklingen benutzt. Das ist jetzt Assassin's Creed 1. Also um es in einem Satz zusammenzufassen, man merkt sofort, dass es ein Assassin's Creed Spiel ist. Richtig. Und zwar auch, das habe ich auch das Gefühl, es ist auch eben nicht dieses große Next-Gen Assassin's Creed Spiel, von dem ich glaube, dass es noch kommen wird, wo auch wahrscheinlich gameplaymäßig noch ein bisschen was Spektakuläres passiert. Es ist vom Prinzip her Assassin's Creed 2, Revelations, Brotherhood, diese ganzen Spiele, auch der dritte Teil jetzt. Alles das halt, was da jetzt auch schon da war, wird es in dem auch wieder geben. Und es sind nicht so wahnsinnig viele neue innovative Features dabei. Zumindest nicht, wie das jetzt ersichtlich war aus dem Gameplay-Schnipseln. Ja. Sieht gut aus, interessiert mich nicht so, weil Szenario doof und fertig. Ich meine, ja, mehr kann ich da nicht zu sagen. Sollen wir dann bei Ubisoft bleiben, dann können wir ja noch über Watch Dogs reden. Also nicht, dass wir keinen Bock auf Watch Dogs haben, aber ich glaube, über Watch Dogs haben wir schon im Laufe der letzten Folgen oder ja, seit der Podcast existiert, schon sehr oft geredet. Und ja, es kommt ja auch schon Ende des Jahres raus, genauso Assassin's Creed 4. Deswegen noch kurz, also wurde noch mal ein bisschen neues Gameplay gezeigt zu Watch Dogs. Also da, wo man gesehen hat, dass eine Mission, wo du einen Kumpel von dir aus der brenzligen Situation helfen sollst, wo du dann dich immer wieder in die ganzen Überwachungskameras reinhacken kannst, um ihn sozusagen rauszulotsen. Also letztendlich hat man nur noch mal gezeigt, was es noch für Möglichkeiten gibt, noch mehr Möglichkeiten, ja, Gegner auszuschalten, zu verwirren oder anderen Leuten zu helfen und so weiter. Ja. Also letztendlich nichts, wo ich jetzt sagen würde, jetzt haben wir noch mal was richtig komplett Neues gesehen. Aber ich muss einmal nur noch sagen, also ich bin immer noch sehr gespannt auf den Titel. Wie viele Möglichkeiten wird man jetzt in dieser Open World wirklich haben? Also jetzt muss ich halt wieder entscheiden, ist es jetzt so wie bei Assassin's Creed am Anfang der letzten Generation, dachte, oh, voll gut. Und dann am Ende war es dann irgendwie doch ein bisschen eintönig und so weiter. Wird das irgendwann langweilig werden? Wird man genug Möglichkeiten haben? Wird man genug lang genug bei Laune gehalten? Das sind dann die Sachen, die mich dann interessieren. Aber grundsätzlich, ja, ist meine Vorfreude auf den Titel immer noch genauso groß wie vorher. Absolut, immer noch auf jeden Fall auch einer meiner most anticipated Games irgendwie so. Man ist, glaube ich, jetzt mittlerweile einfach, gerade weil die ersten 2-3 Trailer einfach so spektakulär waren, so ein bisschen reizüberflutet, was dieses Spiel angeht, und man erwartet fast schon irgendwie was noch Spektakuläres beim nächsten Trailer, und das ist in diesem Trailer nicht der Fall. Nicht, dass es ein schlechter Trailer wäre oder schlechtes Gameplay, es sieht immer noch extrem cool aus, aber es ist halt einfach nicht mehr diesen Aha-Moment, den man in den ersten Spielen hatte, oder dann im zweiten Trailer, wo dann plötzlich, ne, spontan diese U-Bahn angehalten wird, man springt drauf und fährt weiter. Das war ein extrem spektakulärer Moment, weil es eben bedeutet hat, ein Stück weit, wenn das wirklich so frei machbar ist, dass die Open World extrem manipulierbar ist von dem Spieler und dadurch sich echt super viele Möglichkeiten ergeben, was sie dann ja auch letztendlich gesagt haben, dass diese Möglichkeiten eben genau das sind, worauf sie hinaus wollen, dass bei Testspielen schon super viele Spieler diese U-Bahn komplett anders eingesetzt haben. Das war jetzt eben bei diesem Trailer nicht so der Fall. Es gab diesen Aha-Moment nicht mehr, deswegen ist er, glaube ich, so ein bisschen unspektakulärer als sonst, aber trotzdem immer noch ein extrem cooles Spiel, definitiv. Ja, dann würde ich sagen, nächster Blockbuster. Wir gehen jetzt einmal so durch, weil ich glaube, gerade die großen Blockbuster waren die, die uns nicht so wahnsinnig interessiert haben. Battlefield 4. Ja, Battlefield 4 sieht extrem awesome aus. Kann man nicht anders sagen. Grafik ist fantastisch, aber ich meine, es ist halt Next Gen und es ist halt ein Battlefield. Also DICE und EA, da ist einfach ordentlich Geld auch hinter. Und die Engine wissen wir alle, ne? Es wird halt, ist halt so eine der großen, wird eine der großen Next Gen Engines wahrscheinlich werden. Sieht super aus. Gameplay-mäßig fand ich jetzt auch nicht so spektakulär. Ich meine, es war halt, ne, also es war spektakulär inszeniert. Es war halt so ein Schiff, das auseinanderbricht. Man muss eben aus dem Inneren des Schiffs raus auf die Plattform flüchten, dann schaffen, auf ein beistehendes Boot, auf ein wartendes Boot zu kommen. Und dann noch hat man noch eine Art Verfolgungsjagd irgendwie, wo man dann nebenher auf andere Boote schießt. Cool inszeniert auf jeden Fall. Gameplay-mäßig, wie gesagt, nicht besonders spektakulär. Ja. Sieht einfach grundsolide aus und ich glaube, das Einzige, was mich jemals an einem Battlefield interessieren würde, wenn es überhaupt, dann wäre es eh der Multiplayer. Und wenn es jetzt solo-mäßig ist, es sah jetzt nach einer Solo-Mission aus und das ist jetzt eh nicht so das, was mich wahnsinnig reizt am Battlefield. Von daher, ja, Battlefield 4 sieht gut aus, wird bestimmt ein Riesentitel. Fertig. Ja. Battlefield 4 hatte ja wurde ja bei der Microsoft-Pressekonferenz vorgestellt, da gab es eben diese Tonprobleme, was dann schon ein bisschen komisch war. Der Typ von DICE war auch dementsprechend sauer. Ja. Zu Recht auch. Aber ich muss auch sagen, also Battlefield 4 sah auf jeden Fall grafisch sehr gut aus. Definitiv. Vor allem auch, als er dann in dem kleinen Miniboot ist, und das Wasser sah auch fantastisch aus. Ja, das Wasser sah wirklich spektakulär aus. Wird auf jeden Fall einer der grafisch schönsten Spiele der nächsten Zeit werden, mit Sicherheit. Denke ich auch. Und wir haben jetzt, glaube ich, schon mal darüber geredet. Ich glaube, wir hatten nur das Gefühl, zum Beispiel, dass Killzone Shadowfall vielleicht noch ein bisschen besser aussah, aber einfach, ja, es mehr Farben hatte, sie hatten mehr Möglichkeiten mit der Grafik zu spielen auf jeden Fall, aber an sich war die Grafik von Battlefield 4 auf jeden Fall ohne Zweifel erhaben, also. Ja, definitiv. Also ein ganz fantastisches, sie sah fantastisch aus, aber ja, wie du schon gesagt hast, man hat das Gefühl, Shadowfall hat auch ein bisschen mehr Möglichkeiten, eben die Grafik wirklich da, wirklich zu zeigen, was sie grafisch können. Realistisch aussehendes, gritty, sagen wir jetzt mal, Battlefield 4 ist natürlich was anderes als kilometerhohe Hochhäuser komplett aus Glas, die dann Fassaden, die dann sprengen irgendwie und viele Farben, futuristische glatte Edelstahloberflächen und so ein Kram, da sieht man nochmal ein bisschen mehr irgendwie, ne, was so eine Engine vielleicht auch drauf hat, wohingegen eben so ein dreckiges Schiff aussieht wie ein dreckiges Schiff, also da gibt's eben nicht so viele Möglichkeiten, spektakuläre Texturen und Shader einzufügen, von daher ja, habe ich auch immer das Gefühl, einfach ganz subjektiv, Shadowfall sieht immer noch ein bisschen besser aus, wobei das natürlich wahrscheinlich optisch gesehen auf einer grafischen Ebene nicht unbedingt der Fall ist, aber hat mehr Möglichkeiten, das zu zeigen. Was hast du als nächstes Spiel auf deiner Liste stehen? Bei mir steht jetzt Dying Light. Ah ja. Momentan, eine der Überraschungen eigentlich. Man muss ja eigentlich sagen, ja, man muss noch abwarten. Also man muss ja, ja. Was vielleicht von vornherein sagen kann, ist, dass wir es in letzter Zeit wieder mit extrem vielen Zombie-Spielen zu tun haben. Ja. Walking Dead, Dead Island, Days, Dead Rising 3 und jetzt halt noch Dying Light, das ist nämlich wieder ein Zombie-Spiel. Und zwar auch von den Machern von Dead Island. Aber es soll diesmal einen ganz anderen Ansatz haben, nämlich ist es ein Spiel, was zum einen komplett aus der Ego-Perspektive gespielt wird und sich dabei ähnlich spielt wie Mirror's Edge. Und ja. Zwar ist es so, dass man also es ist eine Zombie-Epidemie ausgebrochen, aber man wird noch, also man hat im Trailer gesehen, dass man noch von der Regierung oder vom Militär mit Nahrungsmitteln und so weiter aus der Luft versorgt wird und man muss dann in typischer Runner-Manier, Free-Running, dann durch die Stadt rasen, an Zombies vorbei, sich da durchkämpfen und sich zu den Vorräten durchkämpfen. Man hat dabei mehrere, vor allem Nahkampfwaffen zur Verfügung, also Äxte oder überdimensionale Schraubenschlüssel und so weiter. Und es soll sich sehr rasant spielen, also die ersten Berichte haben schon gesagt, man fühlt sich, man hat nie das Gefühl, man kann jetzt einfach stehen bleiben, also man muss eigentlich immer in Bewegung sein, es gibt unfassbar viele Zombies überall, man kommt dann wirklich auch in diesen Flow rein und es soll sich wirklich, also das Feeling beim Spielen soll wirklich sehr gut sein. Und was viele auch noch positiv herausgedeutet haben, war, dass das Spiel hat einen dynamischen Tag-Nacht-Wechsel und das hat auch große Auswirkungen aufs Gameplay, weil eben in der Nacht die richtig heftigen Zombies anscheinend rauskommen, die bei denen es anscheinend gar nicht bringt, gegen die zu kämpfen, sondern da muss man einfach weg, beziehungsweise man muss einfach, wenn es anfängt zu dämmern, früh genug in der Nähe wieder seines Lagers sein, weil eine direkte Konfrontation gegen die Viecher soll anscheinend fast unmöglich sein zu überleben, sodass man in der Nacht dann ganz anders agieren muss, sehr viel mehr schleichen, sehr viel vorsichtiger diesen Ansatz finden auf jeden Fall viele gut. Manche sind nur noch ein bisschen skeptisch, weil bei Dead Island zum Beispiel soll es anscheinend so gewesen sein, dass es an Abwechslung gefehlt hat, dass sehr viele Missionen irgendwann sehr langweilig wurden. Also es hat auf jeden Fall Potenzial, es hat auf jeden Fall einen ganz neuen Ansatz, was Zombie-Spiele angeht sollte man mal im Auge behalten, aber ja, vielleicht mit dem Wissen, dass es möglich ist, dass es nicht so ganz so cool wird. Richtig, aber es sieht grundlegend auf jeden Fall cool aus. Ich meine, was man noch gesehen hat auf jeden Fall beim Nahkampf, es gibt anscheinend irgendwelche speziellen Fähigkeiten noch. Also ich meine, einmal hat der Hauptcharakter, der mir jetzt sieht, das ist so, startet so ein 4-Mann-Team und ein einziger bleibt übrig bis zum Ende. Auf dem ist auch die ganze Zeit der Fokus und der bringt zwischendurch mal so, macht so irgendwie ein Elektrokram um seinen Schraubenschlüssel und so. Also anscheinend gibt es auch noch Fähigkeiten, die man einsetzen kann. Aber es scheint definitiv so zu sein, laufen ist die Variante und nicht stehen bleiben und kämpfen. Also das kann im Notfall mal funktionieren und man stirbt nicht sofort, wenn man mal stehen bleibt, aber ja, man muss schon rennen. Bisschen wie bei Mirror's Edge auch. Bei Mirror's Edge konnte man ein oder zwei Gegnern konnte man auch ganz gut umgehen, aber im Normalfall solltest du laufen. Und ja, grundlegend cooler Ansatz auf jeden Fall. War auf jeden Fall eins der überraschenderen Spiele. War jetzt nicht so riesig spektakulär, aber definitiv ganz cool. Bin ich auch gespannt drauf. Also ich meine, grundlegend Zombie-Spiele, ja. Du hast schon auf jeden Fall recht, es gibt extrem viele Zombie-Spiele derzeit, aber das ist jetzt auch eins von denen, die ich trotzdem ganz cool finde auf jeden Fall. Ich soll mal nur erwähnen, also das Spiel erscheint, so viel ich weiß, auf Next-Gen-Konsolen und auf dem PC. Also ja, korrekt. Und zu den anderen Titeln, die wir gesprochen haben, glaube ich, ja, Battlefield 4 erscheint auch auf Next-Gen-Konsolen und PC. Richtig, Assassin's Creed 4 ist jetzt ein Übergangstitel. Erscheint eigentlich auf fast allen, genau wie Watch Dogs. Erscheint überall, ja, genau wie Watch Dogs. Nächstes Spiel, ich würde sagen, dann, ja, persönlich investiert bin ich in das Spiel auch ein bisschen, aber nicht unbedingt dem Spiel wegen, sondern wegen seiner Geschichte, Elder Scrolls Online. Irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, ich muss das hier jetzt nochmal erwähnen. Zum einen, weil ich vielleicht ein bisschen revidieren muss, was ich früher mal drüber gesagt habe, also mit Anführungsstrichen. Ich habe mich ja vorher beschwert, dass es doch sehr, sehr einheitlicher, also sagen wir ein bisschen sehr einheitsbrei-mäßig MMO wirkt. Es gab jetzt noch so mal einen Trailer für die PlayStation 4. Es wird ja auch für die PlayStation 4 erscheinen, Elder Scrolls Online. Und auch für die Xbox One. Xbox One, also auch für Next Generation, ja. Grafisch gesehen natürlich, es sieht nicht besonders spektakulär aus. Also da sieht man keine Next-Gen-Grafik, aber das ist halt ein MMO, das macht auch irgendwie Sinn. Grundlegend haben sie aber auch Ego-Perspektiven-Trailer gezeigt, also Gameplay aus der Ego-Perspektive, wie es eben bei Elder Scrolls immer der Fall ist. Darüber habe ich mich ja besonders aufgeregt, dass eben gerade sowas ich ein bisschen vermisse. Das scheint es auf jeden Fall zu geben, inwieweit das ganze Spiel so spielbar ist, was das wirklich jetzt für einen Anteil hat am restlichen Gameplay, lässt sich noch nicht ganz hundertprozentig sagen. Grundlegend wird es auf jeden Fall das Ganze geben. Das macht es mir ein bisschen sympathischer. Ich finde es immer noch ein bisschen unspektakulär. Der Kritikpunkt bleibt trotzdem noch stehen. Es sieht immer noch ein bisschen sehr nach normaler MMO-Einheitskost aus, was mich einfach stört, weil, wie gesagt, Elder Scrolls ist eine meiner großen Lieblingsfranchises. So eine dieser Serien irgendwie. Das, was für Joe wahrscheinlich Final Fantasy ist, ist mein Elder Scrolls. So, das spiele ich seit Ewigkeiten, seitdem ich auf dem PC spiele. Eigentlich spiele ich diese Spiele. Und habe in alle sehr viel Zeit und sehr viel Herzblut investiert und habe da immer sehr viel Spaß mit gehabt und allein deswegen liegt es mir irgendwie nahe. Aber grundlegend, ja, es gibt anscheinend doch so ein bisschen First-Person-Gameplay. Vielleicht kann man das tatsächlich das ganze Spiel so spielen, das bleibt jetzt abzuwarten. Und es wird auf jeden Fall für die Next-Gen-Konsolen erscheinen. Ja, mehr kann man da, glaube ich, gar nicht zu sagen. Sah ganz nett aus. Ich bin, wie gesagt, immer noch skeptisch. Gab es einen Release-Termin schon? Nee, oder? Noch nicht wirklich, nee. Es ist ja auch so, dass immer noch die Open, die geschlossene Beta irgendwie läuft und dass die geschlossene Beta ja schon vor geraumer Zeit angelaufen ist. Es gab bislang aber erst extrem wenige Invites, also sie haben schon eine Runde Einladung für die geschlossene Beta rausgeschickt. Das betrifft derzeit aber nur einen winzigen Teil von den Leuten, die quasi letztendlich wirklich, also von der Zahl der Leute, die letztendlich wirklich für die geschlossene Beta zugelassen werden sollen. Es soll demnächst die zweite Runde kommen und dann so nach und nach immer mehr. Sie lassen sich aber extrem viel Zeit damit. Warum, verstehe ich nicht so ganz genau. Also, ja, ich habe auf jeden Fall noch keine Antwort erhalten. Ich bin mal gespannt, ob ich in die geschlossene Beta reinkomme oder nicht. Ein bisschen Glück könnte das ja klappen. Dann kann ich natürlich ja wesentlich besser berichten, wie das Ganze sich spielt, aussieht, Spaß macht und so. Aber ja, auf jeden Fall gibt es noch keine konkreten Termine für diesen ganzen Kram. Auch, wie gesagt, die geschlossene Beta selbst ist noch nicht ganz klar, wann dann jetzt wirklich endlich alle Einladungen raus sind und dergleichen. Ja, also was vielleicht auch noch vielleicht interessant für manche ist, also auf der Sony Pressekonferenz wurde auch gesagt, dass die Beta auf den Konsolen zuerst exklusiv auf der PS4 starten wird und nicht korrekt auf der Xbox One. So. Aber was ja natürlich auch schon was aussagt über den Release-Termin, ja. Wenn die geschlossene Beta auf der PS4 startet, dann muss man erstmal warten, bis die PS4 draußen ist. Also ja. Und dann startet erst die geschlossene Beta für die Konsolen. Also es ist auf jeden Fall noch ein bisschen hin. Ich weiß nicht, ob es 2014 wird, wenn wahrscheinlich eher gegen drittes, viertes Quartal hin. Dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit einem Spiel, was auf jeden Fall auch Blockbuster-Charakter hat, was aber, glaube ich, uns beide nicht so sehr berührt, und zwar MGS5, also Metal Gear Solid 5, wurde für mich überraschend gleich als erster Titel bei der Xbox-Pressekonferenz, also bei der Microsoft-Pressekonferenz gezeigt. Stimmt. Das wäre vielleicht ein Titel, den ich jetzt vielleicht eher auf der Bühne von Sony erwartet hätte, aber dem war nicht so. Jedenfalls Metal Gear Solid 5 ist so jetzt bekannt, wird für die Current Gen erscheinen, aber auch für Next Gen, also PlayStation 4 und Xbox One. Und man hat jetzt, ich würde sagen, einen Kojima-typischen Trailer dazu gesehen. Ja. Sehr viel Bombast, over the top und so weiter. Vielleicht, was vielleicht noch ganz interessant ist, also es spielt nach Metal Gear Solid Peace Walker. Es spielt hauptsächlich in Afghanistan während der sowjetischen Besatzung. Man hat auch schon ein paar Charaktere aus anderen Teilen gesehen, also Ocelot wird auf jeden Fall wieder dabei. Man hat auch, das fand ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Man hat ganz neue Mechaniken gezeigt und die eine, die fand ich einfach so bescheuert, wo Snake auf dem Pferd sitzt und einfach sich nur auf ja, er reitet an so einem feindlichen Patrouille da vorbei und sie sagen, es gibt jetzt eine neue Möglichkeit, sich zu verstecken. Es ist ja immer ein Stealth-Spiel und das Einzige, was Snake macht, er geht halt er lässt sich quasi ein bisschen zur Seite runterrutschen, sodass er an der Seite des Pferdes hängt, die eben wegzeigt von der Patrouille. Dass dann natürlich trotzdem immer noch ein Pferd mitten allein durch die Prärie reitet und ein Fuß und ein Bein gucken über den Rücken des Pferdes hinaus, weil man klar gesehen hat, dass er mit dem Fuß noch oben bleibt, halte ich für sehr fragwürdig, wie unverdächtig das tatsächlich aussieht, wenn er so ein einsames Pferd mit einem Sattel und einem Bein dran durch die Prärie eiert. Ja, fand ich auch ein bisschen komisch, muss ich sagen. Vielleicht ein bisschen ungewollt humorvoll auch. Also ja. Wir haben beide, glaube ich, erstmal gelacht, als wir das gesehen haben, weil es schon ein bisschen sehr komisch aussah. Ja, aber was vielleicht auch noch interessant ist, wir haben ja in einer Folge vorher darüber gesprochen, dass David Hayter nicht mehr länger der Sprecher von Snake in Metal Gear Solid 5 sein soll. Und jetzt hat man auch mehr oder weniger erklärt, warum und wer sein Nachfolger ist. Und zwar niemand Geringeres als Kiefer Sutherland, der manchen vielleicht auch als Schauspieler bekannt ist, 24 und so weiter. Und zwar ist er nicht nur der neue Sprecher von Snake, sondern auch, sie haben ihn als Objekt für das Motion Capturing, für das komplette Gesicht, für die ganzen Gesichtsanimationen für Snake engagieren können. Und sie haben einfach gesagt, es passt jetzt einfach das Ganze besser dann zum gesamten Paket. Also wenn er ihn gleichzeitig sozusagen synchronisiert und spielt, mehr oder weniger. Ich glaube, David Hayter wird damit immer noch nicht glücklich sein, aber für mich ist zumindest eine Erklärung, mit der ich halbwegs leben kann. Absolut. Also ich habe ja damals schon gesagt, dass mir keine Erklärung einfällt, warum man David Hayter streicht. Jetzt verstehe ich es auf jeden Fall. Ist natürlich auch so ein leichtes Redesign von Snake damit einhergegangen. Ich meine, Kiefer Sutherland und Snake sehen jetzt nicht komplett unterschiedlich aus, sodass es eigentlich einigermaßen passt. Aber ich persönlich hatte die ganze Zeit das Gefühl, gerade wenn ich mir Snake aus MGS 4 angucke, also aus dem Vorgänger, wenn man die beiden im Vergleich sieht, habe ich schon das Gefühl, dass der neue Snake nicht richtig aussieht wie Snake. Also weißt du, was ich meine? Ich habe irgendwie gleich das Gefühl, das ist halt jetzt irgendwie ein bisschen jemand anderes. Und das zu einem Zeitpunkt in der Serie zu machen, wo Snake halt eben die ikonhafte Figur ist, finde ich etwas komisch. Also dieses Redesign, es gab offensichtlich ein Redesign, also kommt keinen Weg drum rum und es ist vielleicht wahrscheinlich mehr an Kiefer Sutherland angelehnt. Und grundlegend zu sagen, er macht halt das Motion Capturing fürs Gesicht und spielt ihn, was ich ganz cool finde und spricht ihn deswegen auch. Und ich meine, Kiefer Sutherland klingt jetzt nicht komplett anders als David Hayter, sodass es noch einigermaßen geht. Das Redesign stört mich eigentlich fast am meisten daran, weil ich irgendwie den Typen angucke und nicht sofort denke Snake, sondern denke, sieht schon irgendwie aus wie Snake, aber irgendwie auch nicht und hat halt sein Kostüm an, aber also das Gesicht passt mir nicht so richtig, muss ich sagen. Also da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber vielleicht ist es jetzt gerade auch erstmal so eine reine Gefühlssache. Kann ich jetzt auch nicht so viel zu, wahnsinnig viel zu sagen. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch kein riesen Metal Gear Solid Fan. Beileibe nicht. Allein schon, weil ich PC-Spieler bin. Von daher, weiß ich auch nicht. Ist es noch mit Vorsicht zu genießen, aber grundlegend auf jeden Fall die Begründung, also jetzt macht Sinn, dass sie eben Kiefer Sutherland haben. Und also, zum Trailer, also wie gesagt, typisch Hideo Kojima einfach, sehr viel Bombast, sehr viel over the top. Ich denke, jeder Metal Gear Solid Fan, dem wird, denke ich, da, dem steht auch hier was Großes bevor. Ich hatte nicht das Gefühl, das Spiel wird jetzt schlechter oder groß anders als die anderen Teile, aber ich denke, es wird auf jeden Fall solides Metal Gear Solid Gameplay. Definitiv. Also ich muss sagen, zum Trailer, ich fand ihn selbst für Metal Gear Solid Standards und für Kojima Standards fast ein bisschen übertrieben. Also ja, manchmal war er so an der Grenze zum Albern sein und das habe ich bei den anderen MGS-Trailern eigentlich nicht so. Da ist es entweder intendierter Humor oder Over-the-Top-Coolness. Ich meine, gerade bei Metal Gear Rising war es ja, ne? Also ich meine, ja, das war halt Metal Gear Rising ist halt vielleicht auch nochmal ein bisschen gesondert zu betrachten, aber ja. Schon, aber trotzdem irgendwie, ich meine, das war halt auch auf, das ist immer so ein bisschen auf Over-the-Top-Coolness ausgelegt und das war so Over-the-Top, dass es manchmal ein bisschen albern wirkt. Also, Metal Gear Rising hatte schon was mit Devil May Cry und ich meine, das hat Metal Gear Solid nie erreicht, also sowas. Nee, definitiv nicht, stimmt schon. Aber trotzdem, also ich fand den Trailer auch nur in Ordnung, also ich fand selbst für Kojima-Standards war es ein bisschen zu Over-the-Top, aber grundlegend wird es bestimmt auf jeden Fall ein cooles Spiel, also ich glaube, da muss man sich keine Sorgen machen. Ja, definitiv. Ja, nächstes Spiel, bleiben wir nochmal im Blockbuster-Bereich, weil wir jetzt gerade schon waren, und außerdem jetzt so eins der wenigen Spiele, wo ich jetzt dann nicht jetzt, ne, dann fängt es langsam die Rubrik an, wo dann irgendwie so Fanboys oder Mecker-Leute rauskommen. entweder wird gerantet oder Fanboy-Monologe gehalten. Destiny, das neue Spiel von den Bungie-Leuten, also von den Halo-Machern, ehemals Halo-Machern. Sieht, ja, es gab einen Trailer, es gab ziemlich langes Gameplay. Auch da gab es einige Probleme und gerade bei dem Gameplay habe ich das Gefühl gehabt, war es irgendwie so ein kleiner Genickbruch, weil man simulieren, ohne dass, man hat nicht gesagt, es wird jetzt live gespielt, aber es sollte den Anschein haben, als ob live gespielt wird. Also man hat zwei Charaktere gesehen, die durch diese Welt laufen, man hat zwei Leute gesehen, die vorne stehen und das spielen und die auch miteinander quatschen. Das Problem ist bloß, es gab leichte Verzögerungen bei der Präsentation, leichtes Ruckeln und dadurch passten die Spielszenen manchmal nicht so genau. Dadurch stand plötzlich der eine an einer anderen Stelle. Das Kommentar wurde dadurch so ein bisschen off. Manchmal haben Leute was zu früh, zu spät gesagt und so. Also man hatte dann plötzlich sehr deutlich das Gefühl, dass es keine Live-Demo ist. Und das war, glaube ich, nicht ganz so gedacht gewesen. Trotzdem, grundlegendes Spiel, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Ich glaube, am einfachsten beschreibt man es gerade, was Gameplay angeht. Es ist ein etwas ernsteres und etwas, sagen wir jetzt mal, realistischeres Borderlands 2. Würde ich aber sagen, wir nennen es einfach Halolands. Ja, zum Beispiel Halolands, genau. Also es hat so natürlich vom Stil her erinnert es auf jeden Fall an Halo, Maskendesign und auch die ganze Welt, wie sie aussieht. Und das Gameplay ist halt eben Koop, First-Person-Shooter und Waffen einsammeln, die halt spezielle Fähigkeiten haben und so ein Kram. Also wirklich sehr Borderlands-mäßig. Was grundlegend awesome ist, finde ich. Also grundlegend könnte mich das durchaus interessieren. Es sieht auch definitiv nicht gerade schlecht aus. Sie haben am Ende nochmal so einen richtig großen, also sie haben einen Bosskampf gezeigt, wo die zwei unterwegs waren. Grafisch und atmosphärisch wirkt es schon extrem cool, muss ich sagen. Also das muss man wirklich sagen. Andererseits sind das natürlich die Leute, die Halo gemacht haben. Also das können sie auf jeden Fall. Und am Ende gab es nochmal so einen größeren Bosskampf, wo die zwei zu einer anderen Truppe dazugestoßen sind. Und da waren es, glaube ich, insgesamt 5 oder 6 Spieler. Ich glaube, da waren es am Ende sogar noch viel mehr. Also es ist ja als ein MMO-Shooter konzipiert. Korrekt. Indem man auch in kleineren Gruppen einfach rumlaufen kann und Missionen machen kann. Richtig. Und das sah auf jeden Fall cool aus, also kann ich nicht anders sagen. Mir hat's echt gefallen, also ich hatte das überhaupt nicht auf meinem Schirm und mich hat's auch überhaupt nicht interessiert, vor allem auch, weil es eben Bungie ist und ich Halo völlig uninteressant fand. Aber jetzt muss ich sagen, nachdem ich den Trailer und das Gameplay gesehen habe, könnte es doch was sein, was ich mir auf jeden Fall mal angucken würde, so. Also es ist schon ganz, sieht cool aus auf jeden Fall. Definitiv. Ich schließe mich da einfach mal fast komplett hier an, also ich bin ja nicht als der größte First-Person-Shooter-Fan bekannt. Aber wenn es so ist wie Borderlands, also RPG-Elemente, Loot und so weiter, dann kann ich dem First-Person-Shooter-Ding auf jeden Fall schon was abgewinnen, vor allem im Coop. Von daher würde ich einfach auch mal sagen, Destiny ist auf jeden Fall sehr viel interessanter für mich als Halo. Ja. Je nachdem, wie das dann wird. Aber ich kann mir auch vorstellen, ich meine, ich bin, wie gesagt, also Shooter, naja, aber generell mit Coop im Kumpel kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass mir das gefallen wird. Wahrscheinlich nicht zum Launch oder so, aber ja, mal gucken. Trotzdem mal im Auge behalten, definitiv, ja. Also ich bin auch schon ein bisschen gespannt drauf. Dann, Jetzt musst du auf deine Liste gucken und schauen, was du jetzt noch machen kannst. Wir können ja mal noch über ein Spiel reden, was uns beiden, glaube ich, sehr am Herzen liegt und wo wir sehr, ja, glücklich darüber sind, dass endlich wieder was Neues es gab, nämlich Mirror's Edge. Ja, Mirror's Edge 2. Es war, wurde lange gefordert und endlich ist es soweit. Es wird ein neues Mirror's Edge-Spiel kommen. Neu natürlich in Anführungsstrichen. Ja, man ist noch nicht so ganz sicher. Also man hat jetzt ein paar Sachen gehört. Also zum einen, die haben gesagt, das ist ein Reboot der Serie. Manche sagen, es ist doch ein Prequel. Also es ist auf jeden Fall irgendwie beides. Oder soll irgendwie beides sein. Auf jeden Fall, der Hauptcharakter ist immer noch Faith. Und man hat einen ersten Trailer gesehen, wo sie, ja, man schaut sich den Trailer und denkt sich, das ist einfach, ja, Mirror's Edge in noch besserer Grafik. Ja, es sieht aber fantastisch aus, immer noch die gleichen Umgebungen, also immer noch dieses schöne, also sehr sterile Weiß, Rot und so weiter. Faith bewegt sich immer noch so grazil und flott durch die Welt, wie auch im Vorgänger. Leider hat man sonst noch nicht so viel dazu mitbekommen, außer dass EA anscheinend hat fallen lassen, dass es diesmal ein Open-World-Spiel sein soll. Wie das genau alles aussehen wird, wie sich das spielen lässt, welche Unterschiede es gibt zum Vorgänger, das weiß man alles noch nicht, aber grundsätzlich, das, was ich schon gesehen konnte, hat mich auf jeden Fall schon mal sehr zuversichtlich gestimmt und auch sehr glücklich. Endlich wieder Mirror's Edge. Es bleibt aber abzuwarten, wie es wird. Also ich bin auf jeden Fall glücklich, dass es wieder da ist. Definitiv, ja. Also ich muss auch sagen, also ich fand es ein bisschen merkwürdig mit diesem... Ist es jetzt ein Reboot? Ist es eine Art Remake? Wird die Story des ersten Teils irgendwie, ne? Wird das also, inwieweit ist es ein Prequel? Zum Teil war es ja anscheinend auch so, dass Leute vermutet haben, dass vielleicht so gut ist, dass man Teile der Story aus dem ersten Teil nochmal spielt irgendwie. Also wie das alles miteinander interagiert, ist echt schwer zu sagen. Open World finde ich extrem geil. Das ist eine Sache, die, also ich meine, es ist jetzt kein besonders innovativer Schritt, das zu machen, aber es macht halt einfach Sinn und ich glaube, es wäre extrem cool, einfach sich eben mit Faith durch eine offene Welt bewegen zu können und wirklich Freerunning-mäßig einfach nicht nur ein, ne, ich meine, klar, man konnte auch schon damals seinen Pfad in einer gewisser Weise variieren und sehen halt, will ich über den Zaun klettern, will ich auf das Gebäude und dann rüberspringen, wie mache ich das alles? Also man hatte ja schon eine gewisse Freiheit, aber trotzdem war es einfach ein Pfad, der zwar ein bisschen breiter war, sodass man mehrere Möglichkeiten hatte, aber es war trotzdem Start und Ziel war klar. Offene Welt, gerade vielleicht auch mit ein paar offenen Side-Missions, wo du zum Beispiel einfach, ne, also du bist ja Courier, du überbringst ja Nachrichten und Gegenstände und so, vielleicht einfach so, ne, Trials und so ein Kram, auf Zeit gespielte Missionen, Side-Missions, wo man einfach mal wirklich Freerunning-mäßig durch die halbe Stadt muss und so. Das stelle ich mir extrem cool vor. Also ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Und ich bin ja, wie du schon gesagt hast, das liegt uns, glaube ich, beiden am Herzen. Ich bin auch ein großer Mirror's Edge 1-Fan. Einfach nur cool, dass es das wieder gibt. Ich meine, allein schon diese Art von Gameplay und dieses Gefühl, was dabei aufgekommen ist, ne? Also die Geschwindigkeit, der Flow so irgendwie, das war schon alles extrem gut gemacht und hat super viel Spaß gemacht, einfach nur zu rennen wirklich. Und was anderes war es ja nicht. Also Gameplay-mäßig war es ja in dem Sinne recht eintönig, aber trotzdem konnte das für das komplette Spiel über sehr gut motivieren. Also hat sehr viel Spaß gemacht. Von daher bin ich auch sehr gespannt, definitiv, was da letztendlich draus wird. Ja, dann würde ich sagen, ich fange langsam an zu meckern. was heißt, ja, es gibt ja eigentlich nur zwei große Themen, über die ich meckern möchte und ich fange jetzt mal mit dem kleineren der beiden an. Batman Arkham Origins. Wir haben es ja schon gesagt, es wird ein neues Spiel geben in der in der Arkham-Reihe von Batman. Ehemals von Rocksteady entwickelt, beziehungsweise, nicht ehemals, ja Quatsch, die arbeiten wahrscheinlich auch noch derzeit einen neuen Batman-Titel in derselben Reihe. Aber der jetzige Teil, Arkham Origins, der dritte in der Reihe, ist eben nicht von Rocksteady, sondern von Warner Brothers Montreal, also vom Warner Brothers Games eigenen Studio. Und ja, was soll ich sagen? Also grundlegend, ich meckere über Dinge, die mich stören, aber grundlegend, das Gameplay sieht vom Prinzip her aus wie bei den alten Teilen. Die Kämpfe sehen fast genau gleich aus, sie wurden leicht erweitert, sieht auf jeden Fall cool aus, definitiv, macht immer noch Spaß. Was mich stört, zum Ersten, man hat den Trailer gesehen und ich fand den Trailer einfach etwas sehr fragwürdig. Zum einen, weil es zwei Szenen gibt, in denen Batman sehr offensichtlich jemanden eigentlich irgendwie umbringt. Zum einen stürzt ein Hubschrauber ab Und wenn Hubschrauber abstürzt, also den Batman runterholt, und wenn ein Hubschrauber abstürzt, dann ist die Chance recht groß, dass da Leute bei draufgehen. Man geht nachher auch an dem Hubschrauberwrack vorbei, man sieht so eine kurze Szene, wo Leute auf dem Boden liegen, die offensichtlich tot aussehen, vielleicht sind sie auch nur bewusstlos. Und zweitens schmeißt er, und das ist sehr prominent in dem Trailer, er hält jemanden also über so einen Abgrund, Batman-typisch könnte man jetzt fast sagen, das gab es schon in alten Spielen, das war auch schon mit Christian Bale so, als der jemanden über den Abgrund gehalten hat und gesagt, sprich, sonst schmeiß ich dich da runter. Nur der Unterschied ist, dass der erste Batman, der jemanden da wirklich einfach runterschmeißt, und zwar noch ungefähr 2 Sekunden Wartezeit, der Batman im jetzigen Trailer ist, der sagt nämlich, ja, na gut, dann eben nicht, und schmeißt den Typen einfach runter. Der fliegt zwar auf einen Weihnachtsbaum zu, aber der ist auf einem ziemlich hohen Gebäude, auch da ist die Chance relativ groß, dass der Typ drauf geht. Und es tut mir leid, aber die Grundlage von Batman ist, dass er niemanden umbringt. Das ist was, womit man nicht brechen kann. Ich will nicht sagen, dass man im Spiel jemanden umbringt, und nachdem ich jetzt Gameplay gesehen habe, sieht es auch nicht so aus, ob Batman das tun würde, aber mir gefällt es einfach grundlegend nicht, dieser ganze Stil des Trailers, weil Batman da eben völlig falsch rüberkommt. Und das ist auch so eine Sache, die mich dann wiederum am Spiel stört. Das ist nicht der Batman, den Rocksteady gebaut hat. Klar, das ist ein Prequel, aber ich finde von der ganzen Atmosphäre, von Grafik, von Stil, ich habe nicht das Gefühl, dass das hundertprozentig in diese Serie reinpasst. Und das stört mich ein bisschen, muss ich sagen. Also das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß nicht, wie gut mir das gefallen wird, wenn ich die ganze Zeit das Gefühl habe, das ist nicht so der Batman, den ich aus den anderen Teilen kenne. Wie gesagt, gameplaymäßig ist das was ganz anderes. Gameplaymäßig sieht es weiterhin extrem cool aus und scheint auch eigentlich das komplett alte Prinzip von Rocksteady zu sein. Aber was Stil angeht und was gerade jetzt eben dieser Trailer angeht, der jetzt in dem Sinne keine Aussage über das Spiel ist, aber der trotzdem für das Spiel repräsentativ ist, darüber habe ich mich echt ein bisschen geärgert. Also, ich weiß nicht, ich bin skeptisch auf jeden Fall. Also, ich werde das weiterhin beobachten und ja, mal schauen, was da jetzt endlich bei rauskommt. Aber ich bin wirklich etwas, also es hat mich beides ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Sowohl der Stil als auch eben dieser Trailer, in dem Batman offenkundig anscheinend einfach mit Menschenleben doch recht lax umgeht und in Kauf nimmt, dass die dabei draufgehen. Und das ist halt nun mal nicht Batman. Und naja. In dem Trailer jetzt schon so mit der Figur nicht zu brechen, aber die Figur so etwa, ne, so anders darzustellen, als sie irgendwie eigentlich sein sollte, finde ich komisch auf jeden Fall. Ich bin immer noch der Meinung, sie hätten einfach statt dem Weihnachtsmann Heuhaufen nehmen sollen, weil dann wäre alles wieder konform gewesen. Weil wenn er den aus der Höhe einen Heuhaufen wirft, dann kann er gar nicht sterben. Du hast recht. Der Heuhaufen ist so der ultimative Backdrop für all solche Sachen irgendwie so. Einfach, den kann man überall hinsetzen. Ja. An sich interessiert mich Batman, ja, nicht. Aber ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, während, also zum Beispiel solche Spin-Off-Teile, wo die, sage ich jetzt mal, nicht vom Hauptstudio, sondern von Nebenstudios produziert wurden, wie jetzt zum Beispiel Assassin's Creed Revelations und Brotherhood oder auch die PSP-Teile von God of War Chains of Olympus oder God of War Ghost of Sparta, haben aber bei beiden mal trotzdem das Gefühl, dass die Seele des Spiels trotzdem noch das gleiche ist. Also, dass es die neuen Entwickler immer noch geschafft haben, obwohl sie nicht die Hauptentwickler waren, trotzdem die Seele der Reihe irgendwie aufrechtzuerhalten. Und wie Marianne schon gesagt hat, hatte ich auch, obwohl ich die erste Mal Batman-Spiel nicht mehr gespielt habe, ich kenne Batman als Charakter einfach, hat es für mich einfach auch nicht so wirklich Sinn gemacht. Also das fand ich schon ein bisschen komisch und hat auch irgendwie sehr gebrochen. Und ja, man muss abwarten, wie sich das jetzt wirklich im Spiel sich zeigt. Aber einen guten Ersteindruck macht man so auf jeden Fall nicht. Also ist je nachdem. Es gibt natürlich noch Leute, denen ist das scheißegal. Soll Batman halt so eine Mördermaschine werden. Höchstens Batman sieht cool aus und macht coole Sachen. Aber ja. Ja. Das ist halt, wie gesagt, mal abwarten. Also das, was ich vom Gameplay gesehen habe, sieht es genauso aus wie im ersten Teil und im zweiten Teil auch, also in Batman Arkham Asylum und Arkham City. Und entsprechend, da bringt man eben um. Das sind ja reine Brawler, da prügelt man ja nur. Von daher scheint es im Gameplay nicht verankert zu sein, dass er tatsächlich jemand umbringt. Und sie haben auch schon, aber sie haben trotzdem auch gesagt, es ist halt ein Prequel und Batman findet sich noch so ein bisschen selber und hat noch so ein bisschen, ne? Er ist ein bisschen mehr gritty, er ist ein bisschen mehr Einzelgänger. Das macht alles Sinn, aber auch in seinen Anfängen war Batman immer jemand, der niemanden umgebracht hat. Das ist der Sinn von Batman. Also, ne, das gehört zum Charakter dazu, zum ganzen Konzept des Charakters. Also damit darf man wirklich nicht brechen. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass sie es tun. Aber wie gesagt, ja, du wie du schon gesagt hast, der Ersteindruck jetzt nach dem Trailer war einfach nicht der beste dadurch. Und naja, hätte man besser machen können. Es ist so, als würde Mario Bowser umbringen. Ja, richtig. Und er würde Peach kriegen. Und sie würden bis an ihr Lebensende glücklich und ohne ein Paralleluniversum, in dem das nicht passiert, in einem schönen Schloss leben. Das gewisse Dinge gehen einfach nicht. So funktionieren gewisse Sachen einfach nicht. Naja, jetzt muss ich mal kurz ein bisschen meckern, aber das fand ich wirklich echt ein bisschen schade. Also ich habe den Trailer gesehen, habe schon mich während ich den Trailer gesehen und die ganze Zeit gedacht, oh Gott, was ist denn das hier alles? Das stimmt so nicht, das passt so nicht, das darf so nicht sein. Naja, wie gesagt, mal abwarten, wie es im Spiel ist, aber... Erscheint übrigens auch für alle Current-Gen-Konsolen und Next-Gen, glaube ich, auch. Das weiß ich gerade nicht, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall für alle Current-Gen, ja, korrekt. So, Dann so. Kommen wir zu einem weiteren PS3-Exclusive-Titel, nämlich Beyond Two Souls, dem neuen Werk von den Machern von Heavy Rain, also Quantic Dream unter David Cage. Und man hat ja jetzt schon viel auch schon im Vorfeld jetzt mitbekommen, also für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Willem Dafoe ist jetzt neben dem Hauptcharakter, also Alan Page, auch noch mit dabei und verkörpert einen Charakter innerhalb des Spiels. Und sie haben während der E3 neue Spielszenen gezeigt, das Setting davon hat wahrscheinlich ungefähr alle überrascht. Nämlich, man spielt Jodie, also die Hauptcharakterin, während sie als, CIA-Agentin im Somalia-Konflikt unterwegs ist. Also Bürgerkrieg, Afrika, sehr viel Action, sehr viel Totenvernichtung. Jedenfalls waren wir alle erstmal so, was hat Quantic Dream in Somalia verloren, was hat Jodie in Somalia verloren? Und es ist anscheinend so, dass das ganze Spiel baut ja auf der Geschichte von Jodie auf, die ja anscheinend eine übermenschliche Fähigkeiten besitzt und man spielt sie anscheinend von der Kindheit auf, bis sie erwachsen ist. Und ein Abschnitt ihres Lebens ist nämlich dass sie als CIA-Agentin im Somalia-Konflikt unterwegs ist. So wie ich die Previews und was ich jetzt davon gesehen habe, ist es so, dass die Spielmechanik trotzdem, obwohl es jetzt, sag ich mal, in dieser speziellen Somalia-Szene sehr viel actionreicher ist, ist immer noch ähnlich wie bei Heavy Rain. Also man bewegt die Figur zwar selbst, aber die Interaktion mit Charakteren, die Möglichkeiten, die man in bestimmten Situationen hat, sind immer noch sehr eingeschränkt. Also es gibt immer noch einen Regisseur, der bestimmt, was zu welchem Zeitpunkt passieren muss. Ja. Also, keine Ahnung, man kann zum Beispiel ihre Fähigkeiten in bestimmten Positionen einsetzen oder so. Also, ist auch ähnlich wie in The Walking Dead zum Beispiel. Von daher, Leute, die Heavy Rain gemocht haben, werden sich da auf jeden Fall wiederfinden. Der Ansatz ist also wieder hauptsächlich vor allem, dass es ein interaktiver Film ist. Also, ist die Regie, Kamerafahrt und so weiter, alles ist sehr wichtig. Die Inszenierung ist sehr wichtig. Und ich glaube, es ist wichtig zu sagen, ich denke, Leute, die, oder beziehungsweise, man muss sich entweder darauf einlassen als Spieler, man muss sich darauf einlassen wollen oder eben nicht. Also es gibt gute Argumente dafür zu sagen, ich möchte ein Spiel spielen und keinen Film gucken. Es gibt auch Argumente zu sagen, ich möchte jetzt aber trotzdem mir mal dieses Erlebnis geben. Und ich selbst bin da einer, ich bin jetzt kein großer Fan davon, aber ich habe Heavy Rain gespielt und Heavy Rain war auf jeden Fall mal eine andere Erfahrung, sage ich mal. Und war es auf jeden Fall wert, auch gespielt zu werden. Also ich freue mich auf Beyond Two Souls. Leute, die Heavy Rain schon nicht mochten, weil sie zu wenig Spiele der Freiheit haben, werden auch Beyond Two Souls mit Sicherheit nicht mögen. Ja. Aber wie gesagt, also ich würde einfach sagen, wer sich darauf einlassen möchte, der sollte es auf jeden Fall tun, aber er muss damit auf jeden Fall zurechtkommen, dass er relativ wenig spielerische Freiheiten hat. Aber ansonsten, ja, denke ich, das können wir sehr gespannt sein. Das Spiel kommt im Oktober raus und wird mit Sicherheit einer der letzten großen PS3-exklusiven Titel werden, die da rauskommen. Ja. Definitiv. Also grundlegend ist es wirklich so. Also ich glaube, das war wirklich ein Kopfstoß für die meisten, weil es eben sehr actionmäßig aussah. Jetzt, wo man halt weiß, dass das Gameplay letztendlich trotzdem immer noch relativ ruhig und genauso abläuft wie im restlichen Spiel, glaube ich, ist das so ein bisschen was anderes, weil es wirkt jetzt eher wie so ein Shooter-Szenario und das passte natürlich überhaupt gar nicht zu diesem Spiel. Grundlegend finde ich es eigentlich ganz spannend, wie das Ganze halt eben inszeniert ist. Es ist neben Willem Dafoe und neben Alan Page auch noch, sind noch ein paar andere Schauspieler auf jeden Fall dabei, die man offensichtlich erkennt. Also zum Beispiel derjenige, der Rekruteur von der CIA, aber der ich konnte nicht sagen, wer das ist. Also der kam mir bekannt vor, aber mir kriegt das Problem Namen ist ein. Das Problem ist, ich hätte es einfach nochmal nachschlagen sollen. Ich habe es ehrlich gesagt schlicht und ergreifend vergessen, nochmal nachzuschlagen. Ich kenne den auf jeden Fall. Also das ist ein Schauspieler, den ich kenne definitiv. Ich könnte jetzt auch noch nicht mal einen Film nennen, den er mitgespielt hat. Ich weiß, was ich ihn letztens erst irgendwo gesehen habe. Also das ist jetzt kein Star wie Alan Page oder Willem Dafoe. Das definitiv nicht. Ich glaube, der macht auch eher Serien. Aber trotzdem kennt man den als Schauspieler. Also man erkennt sofort, dass das definitiv auch ein Charakter ist. Also es sind nicht nur Willem Dafoe und Jodie Foster, hätte ich gerade gesagt, wegen dem Hauptcharakternamen. Es sind nicht nur Willem Dafoe und Alan Page, die in dem Spiel eben durch Schauspieler verkörpert werden, sondern auch etwas kleinere, sagen wir jetzt mal, Nebencharaktere, weil er eben, also sie haben schon gesagt, die Szene, die man jetzt gesehen hat im Trailer und im Gameplay, ist ungefähr im letzten Drittel des Spiels. Das heißt also, da der Charakter, der jetzt eben, wie gesagt, der Rekruteur tritt natürlich dann auch maximal ebenfalls im letzten Drittel, vielleicht kurz nach der Hälfte des Spiels auf, ist aber wie gesagt auch von einem Schauspieler verkörpert und scheint auch eine etwas wichtige Rolle eben in diesem Abschnitt zu spielen, und insgesamt wird das Spiel immer noch total cool und ich finde auch diesen Ansatz immer noch eigentlich sehr interessant, dieses Cineastische, und ich meine, das zeigt es ja allein schon, vom Prinzip her ist ne, das, was sie jetzt gezeigt haben, so ein bisschen, also das, was man am Ende sieht, dieses Beyond Two Souls, und oben drüber steht Alan Page und Willem Dafoe in Beyond Two Souls. Sieht eigentlich aus wie ein Movie-Poster, sieht aus wie ein klassisches Filmposter, wo man eben die beiden Hauptdarsteller mit den Namen genannt hat und Gesichter und ihre Gesichter quasi als Mugshots so ungefähr und unter den Titel des Films. Das wirkt alles schon sehr cineastisch und kann auf jeden Fall cool werden. Also ich bin definitiv gespannt drauf. Also das Szenario interessiert mich persönlich eigentlich fast gar nicht, aber Quantic Dream ist ein Entwickler, den ich sehr cool finde und den ich auch schon seit Jahren verfolge. Heavy Rain konnte ich leider nicht spielen, weil ich eben keine PS3 hatte. Aber trotzdem ein Spiel, das ich im Auge behalten werde. Definitiv spannend, ja. Ja, dann würde ich fast sagen, wir bleiben ein bisschen bei Quantic Dream. Ja, wir können einfach noch kurz über die Tech-Demo reden, die sie noch hatten. Ja, genau. Also sie haben eine Tech-Demo auf dem PlayStation-Event, also auf der Sony-Pressekonferenz vorgestellt, was wir leider so ein bisschen, ja, vergessen haben. Aber jetzt können wir ja darüber reden. Und zwar haben sie eine Tech-Demo gezeigt, die The Dark Sorcerer heißt, beziehungsweise Ausschnitte aus der Tech-Demo, wo es eben darum ging, vor allem ihre neue Engine und auch zu präsentieren, wie man über Gesichtsanimation oder über Mimik eben Emotionen und ja Bedeutung einfach rüberbringen kann. Und in der Hauptrolle war dann ein etwas älterer, ja, schwarzer Magier, die das Gesicht oder den Kopf von denen hatten, haben viele auch schon gesehen. Also beim PlayStation Reveal Event, PS4 Reveal Event, hat David Cage den Kopf damals für dieses alten Mannes bereits vorgestellt, und diesmal haben sie die ganze Tech-Demo präsentiert. Also man sieht dann, wie dieser dunkle Magier eben versucht, anscheinend Verbindung mit der Unterwelt aufzunehmen. Er fängt dann an, Simsalabim und Abracadabra zu machen, und dann wird man plötzlich rausgenommen, und man merkt plötzlich, dieser Typ, dieser Magier, ist selbst auch noch ein Schauspieler innerhalb dieser Tech-Demo und beschwert sich dann über bestimmte Sachen. Er ist Schauspieler und ist an einem Set und dreht gerade, genau, vor einem Greenscreen. Genau, und ja, das ist ungefähr die Tech-Demo, zumindest der Ausschnitt, den man sehen konnte, und ich glaube, Merlin hat eine sehr deutliche Meinung dazu. Ja, habe ich. Und das ist auch ein bisschen traurig, leider. Also ich muss auch grundlegend sagen, Quantic Dream macht das ja schon relativ lange. Die haben diesen einen Trailer gehabt, beziehungsweise diese eine Tech-Demo auch, wo sie eben diesen Roboter gezeigt haben, der ein menschliches Bewusstsein entwickelt. Und dann eben quasi, ne, da geht es darum, ob er zerstört werden soll. Und dann hört man ja aus dem Off immer so eine Stimme, die eben der Produktionsleiter quasi ist, der das Ganze überwacht. Und diesen Dialog. Und da ging es eben auch schon darum zu zeigen, wie man eben auf technischer Ebene über Mimik und eben Gesichtsanimationen Emotionen erzeugen kann. Ich weiß, dass das damals relativ spektakulär war. Ich habe ehrlich gesagt nicht so genau darauf geachtet, wie die Resonanz drauf war. Ich meine, sie war relativ positiv. Ich habe damals schon gedacht, dass das große Problem daran ist, dass es zwar eine sehr beeindruckende Engine ist, dass aber der Umgang damit nicht besonders gut funktioniert. Also ich fand damals die Gesichtsanimation des Roboters überhaupt nicht überzeugend. Und sie haben bei mir auch keine Emotionen erzeugt, weil sie immer ein bisschen off wirkten. Sie wirkten immer so ein bisschen goofy. Also sie wirkten nicht richtig 100% menschlich, sondern eben animiert sehr. Und wo eben dieser Unterschied ist zwischen einem, klar, das ist natürlich jetzt ein schwieriger Vergleich, aber vom Prinzip her einem Weltklasse-Projekt wie zum Beispiel Gollum in den Herr-der-Ringe-Filmen, wo eben komplett animiert alles ist, aber trotzdem eben so gut animiert, dass es 100% menschlich eigentlich wirkt, ist da eben das Problem, dass die Animationen zwar in der Engine gute Möglichkeiten geben, aber eben, wenn man keinen guten Animateur hat, der eben ein wirklich menschengleiche Mimik erschaffen kann, dann entsteht da trotzdem immer noch kein besonders gutes Bild dabei. Und ich muss sagen, zum Beispiel Infamous Second Son, den Trailer, den man gesehen hat, da gab es ja auch einiges an Gesichtsanimationen, die waren wesentlich einfacher und nicht in so einer aufwendigen Engine gestaltet, sahen aber letztendlich überzeugender, fand ich, aus, weil sie realistischer wirkten. Also ich habe mir das angeguckt und habe gesagt, ja, so könnte jemand aussehen, wenn der darüber lacht, wenn der Scherze macht, wenn der Sprüche macht und so ein Kram. Die Mimik wirkt überzeugend und menschlich. Und jetzt bei dieser Dark Sorcerer Engine war wieder dasselbe Problem. Die Technik wirkt enorm beeindruckend, aber das Endergebnis, weil eben trotzdem die Skills anscheinend bei den Animationen fehlen, ist nicht wirklich 100% überzeugend für das, was sie rüberbringen wollen. Wenn ich mir den Dark Sorcerer genau angucke, dann wirken die Augen manchmal immer noch sehr künstlich und ein bisschen tot. Gerade was Stirn und Augenbrauen angeht, die bewegen sich immer mal wieder, aber es wirkt, wie gesagt, immer so leicht off. Also es wirkt ein bisschen unmenschlich und unwirklich. Eben nicht in dem richtigen Moment, wo er das eigentlich machen sollte, hebt er sie, sondern er hebt sie irgendwo mittendrin. Und das hat dann wiederum bei den etwas düster dreinblickenden Augen und dem wütenden Mund passt wiederum diese Bewegung nicht zu. Also die Animation kann nicht mit der Technik mithalten. Und das ist so ein bisschen ein kleiner Todesstoß für mich, weil sie wollen immer zeigen, wie beeindruckend das ist. Und ich denke immer so, ja, die Technik ist beeindruckend, aber ihr setzt sie nicht beeindruckend ein. Und deswegen sitze ich am Ende mit so einem leicht bitteren Beigeschmack im Mund, weil ich die ganze Zeit denke, da wäre bestimmt wesentlich mehr möglich mit, aber richtig beeindruckend tut es mich nicht. Wie gesagt, die Tech-Demo war schon beeindruckend vom technischen Standpunkt, aber trotzdem sah der Trailer von Infamous Second Son besser aus, was Gesichtsanimationen anging. Und das ist ja nun mal ein bisschen traurig eigentlich, finde ich. Ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht der Einzige bin und alle anderen sagen, was, bist du völlig verrückt, das sieht total realistisch und super aus, aber ich hatte das Gefühl, da muss noch mehr gehen. Was natürlich jetzt in dem Sinne meckern auf hohem Niveau ist und rein technisch gesehen war das auf jeden Fall beeindruckend. Aber ich habe das Gefühl, wenn sie diese Technik auch sinnvoll einsetzen wollen, dann brauchen sie auch jemanden, der wirklich gut damit umgehen kann. Und das fehlt mir gerade noch so ein bisschen bei der ganzen Sache. Ja, ich würde sagen, ich sehe es nicht ganz so eng wie Merlin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das Gefühl habe, genau so muss dieser Mann aussehen. Aber ich glaube, ich habe nicht so das Gefühl, dass es unfassbar off ist. Aber ich glaube, das ist auch so eine Art, ja. Ich kann auch es auch nicht erklären, warum, aber ich hatte einfach das Gefühl, es sieht dann doch ein bisschen natürlich aus, als du es vielleicht gespürt hast. Deswegen, ich möchte jetzt auch nicht gar nicht so lange darüber diskutieren, weil ich glaube, es ist ziemlich schwierig zu erklären, warum ich das so finde. Ja, genau. Ja. Aber ich hatte das Gefühl, also es war, ich glaube, da sind wir uns einig, also technisch war es auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich denke, da wäre auch noch mehr möglich, auch wenn ich das trotzdem schon das Gefühl hatte, dass es schon einigermaßen okay aussah. Also das auf jeden Fall, ja. Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass ich es durchgehend scheiße fand und mich total aufgeregt habe, aber es, wie gesagt, es waren auch nur Details, also manchmal passt es auch sehr gut, aber gerade deswegen, glaube ich, ist mir aufgefallen, wenn es nicht gut gepasst hat. Also manchmal war der Gesichtsausdruck perfekt und hätte man den jetzt eingefroren, würde man sagen, ja, das ist super. Wenn man danach dann die nächste Bewegung sieht, den nächsten Gesichtsausdruck, wenn man den einfriert, der wirkt dann komplett off, dann weißt du dadurch, ich glaube, vielleicht war es auch durch diesen Bruch, der da manchmal entstanden ist, dass es mir immer mehr aufgefallen ist. Aber du hast schon recht, wahrscheinlich ist es schwierig zu beschreiben und es ist, glaube ich, auch ein sehr subjektives Empfinden. Also wie gesagt, ich glaube auch, es gibt genug Leute, die sagen, nee, also für mich wirkte das total realistisch und echt. Und ich will auch nicht sagen, dass diese Leute Unrecht haben. Ich sage einfach nur, für mich persönlich fühlte sich es nicht wirklich so realistisch an, wie es vielleicht hätte sein sollen. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir auch weiter. Und jetzt kommen wir so langsam in sagen wir mal, das, worauf ich mich schon die ganze Zeit gefreut habe, über die Spiele, über die ich die ganze Zeit reden wollte. Fangen wir vielleicht mit dem an, über das ich von den Spielen noch mit am wenigsten reden möchte, was verrückt ist, aber es ist tatsächlich Witcher 3. Das sagt eigentlich schon alles aus. Was jetzt noch alles bei mir kommt. Ja, ich weiß auch nicht. Witcher 3, ich bin nicht so gehypt dafür, wie ich es vielleicht sein sollte. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass wir persönlich die Demo nicht gesehen haben. Die war nur sichtbar, also die Gameplay-Demo nur einsehbar für die Presse. Das heißt, man hat, glaube ich, ganz winzige Ausschnitte ab und an hier und da mal gesehen. Das heißt, wir haben nur Informationen und halt Eindrücke zweiter Hand. Richtig, und ein paar Screenshots. Grundlegend Witcher 3, vielversprechend auf jeden Fall. Ich glaube, das ist jetzt nicht besonders spektakulär und auch niemand von uns hat sich da Sorgen gemacht, dass der dritte Teil vielleicht schlechter werden könnte als der zweite. War ja durchgehende Verbesserung. So ein paar Eckdaten, die man jetzt weiß und die ich jetzt einfach mal so ein bisschen abhandle, weil da haben wir ein paar neue Infos zu. Grundlegend zur Welt, es ist ja jetzt ein Open-World-Spiel. Die Welt soll auf jeden Fall extrem beeindruckend wirken, nicht unbedingt, weil sie technisch gesehen so aufwendig gemacht ist, sondern weil sie, und das ist ja auch eigentlich die Stärke von Witcher 2 gewesen, extrem cool und stimmig und in dem Sinne realistisch wirkt, als das alles sehr gut zusammenpasst. Witcher 2 war jetzt auch nicht das grafisch aufwendigste Spiel, aber hatte einen so überzeugenden, durchgängigen und gut gemachten Stil, wo alles ineinander passte und hat eine so konsistente und überzeugende Welt geschaffen, dass es einfach sehr viel Spaß gemacht hat, sich darin zu bewegen. Und so ähnlich oder wahrscheinlich vielleicht sogar noch besser, wie jetzt die ersten Berichte das so anklingen lassen, soll auf jeden Fall Witcher 3 ebenfalls aussehen. Die Welt soll, haben die Entwickler gesagt, 35 Mal größer sein als die von Witcher 2. Ist jetzt natürlich schwer hochzurechnen, weil Witcher 2 kein Open-World-Spiel war und jetzt diese Level aneinander zu hängen, ist wahrscheinlich im Kopf ein bisschen schwierig. Auf jeden Fall scheint sie sehr groß zu sein. Hat entsprechend auch die ganzen anderen klassischen Sachen, die eben mit so einer Open-World einhergehen. Die einzelnen Dorfbewohner haben ihre eigenen Tagesroutinen, ihre Abläufe, die einzelnen Dörfer bewegen sich dynamisch, jeder ist, ne, die Leute reagieren gegenseitig aufeinander, es passieren auch Dinge in der Spielwelt, wenn du nicht anwesend bist, ebenso ein bisschen wie in Skyrim auch. Du kannst die ganze Spielwelt, hauptsächlich wirst du die wahrscheinlich auf dem Rücken eines Pferdes erkunden. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, an der Küste in ein Segelschiff, in ein kleines Segelboot zu steigen und eben auf dem Meer zu segeln. Du kannst tatsächlich auch Schiffbruch erleiden. Es gibt wohl viele kleine Inseln vor der Küste, die man eben so erreichen kann, wenn man auf offenem einem Meer allerdings Schiffbruch erleidet, kann es sein, dass man tatsächlich im Wasser erfriert, wenn man nicht schnell genug ans Land kommt, weil es eben zu kalt ist. Das ist so ein Nordgebiet, das wohl vom Stil her auch so ein bisschen an Skyrim erinnert. Klingt auf jeden Fall extrem cool, wie ich finde. Es wird aber trotzdem auch Fast Travel geben, das heißt also Orte, die man schon gefunden hat, ähnlich wie auch wieder in Skyrim, kann man auch direkt anreisen, sodass man nicht wirklich zum tausendsten Mal dieselbe Strecke per Pferd zurücklegen muss. Und insgesamt scheinen alle schon sehr überzeugt davon gewesen zu sein, die es gesehen haben in Aktion. Gerade Kampfsystem ist wohl cool, auch sehr dynamisch. Die ganze Freiheit, was man jetzt in der Spielwelt machen möchte und was nicht, scheint definitiv gegeben zu sein, sodass man immer das Gefühl hat, man kann tatsächlich einfach jederzeit auch wieder der Hauptquest folgen, sich Nebenquests widmen und so weiter. Wirkt auf jeden Fall sehr cool. Da ich jetzt leider, wie gesagt, noch keine Spielszenen gesehen habe, ja, der Trailer war cool. War jetzt nicht besonders spektakulär, war einfach ein Trailer. War ein Games, also war in dem Sinne auf jeden Fall ein Engine-Trailer. Also man hat ganz klar gesehen, dass es aus der Engine war. Und das sieht auf jeden Fall cool aus. Und jetzt bleibt einfach mal abzuwarten, wann dann so das erste Gameplay kommt und man wirklich tatsächlich selbst auch mal sieht, wie das Ganze abläuft. Vor allem auch, wie das Kampfsystem funktioniert, ob es genau wie es ist wie im Zweier oder ein bisschen verändert, wie das HUD aussieht und so. Das sind jetzt, glaube ich, so die Fragen, die mich am meisten interessieren. Aber grundlegend, ich meine, muss ich, glaube ich, nicht so sagen, dass wir beide auf Witcher 3 gespannt sind, war, glaube ich, von Anfang an klar. Obwohl wir beide Witcher 2 noch gar nicht gespielt haben. Durch. Ja, ich hab's ja schon zum Teil, ja gut, ich bin glaube ich im ersten Fünftel irgendwann und dann war diese große Dark Souls Zeit und dann ja. War ich mal mehrere Monate lang leider nicht befähigt, irgendwas anderes zu spielen und jetzt liegt's immer noch bei mir auf demselben Speicherstand. Ich werde es demnächst mal angehen, das wird jetzt so das nächste Projekt, denke ich, werden. Ja, aber ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt auf Witcher 3, vor allem, weil ich weiß, dass es ja auch für die beiden Next-Gen-Konsolen erscheint, das heißt, ich bin auf jeden Fall nicht auf einen starken PC angewiesen. Ich bin super gespannt drauf, wie sie das machen, also wie sie das verbinden können, eine Open World wie in Skyrim und gleichzeitig eine so gute Hauptquest, wie es für die in den Witcher-Teilen bisher schon war. Weil das ist ja eigentlich immer das, was, glaube ich, in den Elder Scrolls-Teilen ein bisschen hinterherhing, wenn man das mit Witcher vergleichen möchte. Absolut. Inwiefern ja. Das beides, die beide sozusagen in der gleichen Qualität liefern können, muss man abwarten. Ich traue den Jungs von CD Projekt auf jeden Fall sehr viel zu. Ich meine, grafisch allein mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Also es wird von der Inszenierung, von der Authentizität der Welt wird es auf jeden Fall fantastisch sein. Das glaube ich, kann man jetzt eigentlich schon sagen. Bin auch gespannt, ob sie sich weiterhin auch dran halten. Also ich denke mal, sie werden auch diesen Gritty-Stil einfach auch drin haben, auch weiterhin Konsequenzen bei Entscheidungen und so weiter. Also von daher kann ich eigentlich sagen, wenn Witcher 3 wirklich einfach nur Open World ist und eine sehr gute Open World hat, das sehr gut einbindet mit der Hauptquest und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, das ist einfach Witcher 2 nur in besser. Und ich glaube, das ist grundlegend erstmal nichts Schlechtes. Nee, gar keinen Fall. Und das ist auch, wenn man jetzt ein Spiel wie Witcher 2 noch besser macht, dann muss ich auch sagen, Witcher 2 war, wie gesagt, schon ein fantastisches Spiel. Dann kann das nur ein fantastisches Spiel auch werden. Also ich bin auch gespannt auf die Hauptstory. Grundlegend ist es ja meistens so eigentlich, dass so ein bisschen gerade die Story-Elemente unter einer Open World leiden. Und es sehr schwierig ist, eben den Spieler auf eine gewisse Art und Weise auch für die Hauptquest zu motivieren, beziehungsweise ihn auch zu motivieren, auch ab und an mal Nebenquests zu machen und dann eine gute Balance zu finden zwischen, ich verfolge eine zusammenhängende Story und ich mache jetzt hier 20 Nebenquests und habe komplett vergessen, was in der Hauptstory passiert. Es ist wohl so, dass es tatsächlich, es geht ja letztendlich um einen Krieg. Es gibt ja The Wild Hunt quasi, die fällt ja in das Land ein, in dem eben The Witcher 3 spielen wird. Und entsprechend gibt es quasi einen dynamischen Krieg. Es soll wohl auch so sein, dass wenn du eben nicht anwesend bist, dass es immer mal wieder dynamische Scharmützel gibt. Das ist auch so ist, dass eben zum Beispiel Dörfer vom Krieg erfasst werden und wenn man eben wegreist, dann ist das Dorf noch intakt und wenn man zurückkommt, dann sieht man, dass es fast komplett zerstört worden ist. Das heißt, es gibt wohl immer mal wieder Erinnerungen, während man auch einfach zum Beispiel auf unterwegs ist und Sidequests erfüllt, immer wieder Erinnerungen daran, dass es eben diesen großen, übergreifenden Konflikt gibt, der ihn eben dann dazu motiviert, wieder in die Hauptquest einzusteigen. So ein bisschen das Problem, das Skyrim ja hatte, weil man immer das Gefühl hatte, das ist alles sehr artifiziell. Stormcloaks und Imperiale sitzen einfach in ihren Lagern und haben miteinander nicht viel am Hut, außer dass sich ab und an mal random generiert auf irgendeiner Straße mit drei Leuten prügeln. Und die ganze Drachengeschichte war gerade, wenn man am Anfang des Spiels unterwegs war und es eben da auch noch nicht so viele Drachen gab, wenn man die Hauptquest gar nicht groß weiterverfolgt hat am Anfang, dann hat man halt alle dreiviertel Stunde Spielzeit mal einen Drachen gefunden, den man umgehauen hat, aber das war jetzt nicht so die Erinnerung daran, oh, da ist ja diese große Bedrohung und ich sollte mal wieder auf die Hauptquest zurückkommen. Vor allem musste man die scheiß Drachen erstmal runterbekommen. Das war manchmal nicht so einfach. Richtig, und da hat man ja die richtig guten Mittel dann auch erst im Laufe der Hauptquest gekriegt. Also von daher glaube ich, ist es relativ schwierig umzusetzen, aber wie gesagt, sie scheinen auf jeden Fall das schon im Hinterkopf zu haben und wohl dafür sorgen zu wollen, dass du immer mal wieder eben über diesen Krieg stolperst, immer mal wieder siehst, was der für Auswirkungen hat, um dich daran zu erinnern, dass es eben den größeren, überspannenden Plot gibt und dass es eben was zu tun gibt für dich in der Hauptquest auf jeden Fall. Aber warten wir jetzt mal ab, wie das letztendlich wird. Ja, dann auf deiner Liste dürfte es ja auch langsam dünner werden. Ja, das nächste Projekt ist, glaube ich, auch ein Projekt, was uns beide sehr interessiert. Und zwar Mr. Shinji Mikami und The Evil Within. Haben wir vielleicht auch schon einige mitbekommen, haben wir auch schon drüber geredet, als es angekündigt wurde. Es ist das neue Spiel von Shinji Mikami, diesmal gepublished von Bethesda. Und er möchte damit zu den Wurzeln des Survival-Horrors zurückkehren, das er ja mehr oder weniger begründet hat mit Resident Evil 1. Absolut. Und wir waren ja alle sehr gespannt darauf, wie wird diese Vision jetzt genau aussehen und so weiter. Wir haben auch erste Gameplay-Szenen gesehen. Zuerst mal, es wird auf jeden Fall auf Current-Gen-Konsolen erscheinen und auch auf Next-Gen-Konsolen, also PS4 und Xbox One. Und was man in Gameplay gesehen hat, also es sah auf jeden Fall sehr düster aus. Es sah aus wie so eine Mischung aus, Silent Hill und bisschen Resident Evil Moment hatte es auch, aber ich hatte eher den Silent Hill Vibe, so ein bisschen gut mit Resident Evil 1 kann man es auf jeden Fall auch noch ein bisschen vergleichen. Es beginnt auf jeden Fall, dass man in so einem man spielt einen Cop, der Sebastian heißt, und der ist in diesem einen Krankenhaus und muss dann dabei zusehen, wie dann einige seiner Kollegen von einem geisterhaften Schemen mehr oder weniger umgebracht werden und er dann auch dadurch später plötzlich das Bewusstsein verliert und er wacht dann auf, kopfüber hängend neben anderen Leichen, also er ist selbst keine Leiche, wacht er auf und er ist selbst keine Leiche. Also es wirkt alles auf jeden Fall schon sehr düster und sehr blutig und es gelingt sich zu befreien und man sieht dann auch schon ein paar von den Gegnern, denen man begegnet, also so ein riesiger Metzger könnte man fast schon sagen, wo man das Gefühl hat, dass man da auch eher einen vielleicht nicht unbedingt kämpfen sollte. Also was bereits bekannt ist, ist auf jeden Fall, dass Kämpfen auf jeden Fall möglich ist. Also ist es ja nicht, Shinji Mikami ist es nicht der Mann, der dafür bekannt ist, dass in seinen Spielen es keine Action gibt. Also ganz im Gegenteil. Aber feststeht auf jeden Fall, es wird auch Situationen geben, wo es sehr viel wichtiger ist, wegzulaufen, wo auch ein Kampf vielleicht nicht so die beste Option ist, aber es wird auf jeden Fall Action geben. Aber sie haben ja schon gesagt, sie werden es auf jeden Fall sehr viel dosierter anlegen. Also du wirst sehr oft vielleicht auch mal minutenlang so eine Art Suspension haben. Oh, kommt da jetzt was oder nicht? Du wirst das Gefühl haben, um jede Ecke könnte jetzt was kommen. Also eigentlich das, was früher Resident Evil irgendwie ausgemacht hat. Ja. Ohne dass du dabei das Gefühl hast, es wird nie dazu kommen, sondern es wird schon dazu kommen, aber halt nicht so oft. Aber nach ein paar Reviews zu schließen, gibt's auch ein paar Momente, die ein bisschen eher an Resident Evil 4 erwähnen. Erinnern, also Momente, wo du dann auch in einem Gang stehst und plötzlich springen dann durchs Fenster mehrere Monster und rennen auf dich zu. Du kannst damit kannst dann vielleicht umlegen, aber dann wirst du schnell merken, du musst jetzt wegrennen. Also ähnlich wie im ersten Level in Resident Evil 4, wo man in den Dorf ist und dann sofort von allen Seiten dann angegriffen und sich erstmal verbarrikadieren muss. Also solche Elemente wird es auch im Spiel geben, durchaus. Also ist nicht so, dass es jetzt ein kompletter Silent Hill-Klon, Anführungszeichen, ist, aber es gibt auch ein paar Anleihen an Silent Hill. Also anscheinend hat man im Gameplay auch schon gesehen, dass der Hauptcharakter plötzlich durch den Gang läuft und plötzlich in einer anderen Welt wieder auftaucht. Also so eine Art Dimensionswechsel, wie man das ja auch in Silent Hill kennt. Man wollte dazu jetzt noch keine näheren Details verraten. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Also Shinji Mikami hat auf jeden Fall gesagt, er möchte auf jeden Fall die perfekte Balance haben zwischen Spannung, Horror, Action und so weiter. Und alle sind sehr gespannt. Und ich habe jetzt The Last of Us leider noch nicht gespielt. Ich hoffe, es kommt die nächsten Tage. Aber viele Leute, die Previews geschrieben haben, gesagt, haben sich gedacht, mehr oder weniger, das Vorbild müsste eigentlich The Last of Us sein, das anscheinend genau diesen Mix extrem gut beherrscht. Und ich bin einfach mal super gespannt drauf. Also endlich mal wieder klassischer Survival-Horror, bin ich gerne dabei. Ich muss ja grundlegend erstmal sagen, das Vorbild sollte Last of Us sein, finde ich, muss man sehr in Anführungsstriche setzen, das ist halt Shinji Mikami. Ich meine, der war quasi der. Es geht um die Balance, also. Natürlich, klar, ich weiß, was du meinst auf jeden Fall. Aber ich meine einfach nur so, ne, das ist halt der Erfinder des Genres quasi, in dem Last of Us sich bewegt. Also, der wird es wahrscheinlich hinkriegen, aber klar, ich weiß schon, was du meinst. Last of Us ist noch ein bisschen anders vom Dings her, aber es ging halt vor allem darum, viele haben einfach gelobt, dass bei Last of Us eben dieser Survival-Aspekt, Action-Aspekt, emotionale Geschichte, Story und so weiter, das alles richtig gut zusammenpasst. Ich bin selbst noch gespannt, aber ich erlaube mir noch kein Urteil darüber, aber so viele sagen das schon, das kann ja nicht so verkehrt sein. Also deswegen. Das stimmt allerdings, ja. Ja, grundlegend muss ich auch sagen, ich bin durchaus gespannt. Ich meine, wir haben ja auch schon mal drüber geredet. Das heißt also, es ist jetzt auch nichts wahnsinnig Neues, dass wir da beide sehr gespannt sind. Und ich habe auch schon gesagt, ganz ausführlich, warum ich so gespannt auf dieses Spiel bin. Von daher werde ich das jetzt einfach mal weglassen. Grundlegend habe ich auch so eine Mischung aus Silent Hill und Resident Evil Vibe. Vor allem, weil die Monster eher an Silent Hill erinnern. Sehr abgedreht sind. Und es ist wesentlich blutiger, als Resident Evil das war. Also es ist ein wirklich, ich meine, gerade allein schon diese erste Szene, diese erste Spielszene, die man da sieht, während man eben so Kopf über da hängt, ist schon sehr, sehr Slasher-Horror-mäßig und sehr, sehr übertrieben mit Blut und Gedärmen und eklig. Aber das Feeling ist auf jeden Fall extrem gut. Also es hat wirklich ein sehr, sehr horroriges, sehr, sehr gehetztes Feeling auf jeden Fall, schon während man die Demo guckt. Und da ist dieser Silent Hill-Vergleich, glaube ich, relativ passend auf jeden Fall auch. Sieht extrem cool aus, extrem spannend aus. Ich bin definitiv gespannt und es ist halt Shinji Mikami. Ich meine, wir haben es schon oft genug gesagt, wenn das einer hinkriegen kann, dann eher. Und ich erwarte allerdings im Gegenzug dann auch relativ hohe Dinge von. Also ja. warten wir jetzt mal ab, wie das dann letztendlich auch delivern kann. Ich glaube, das geht vielen so, dass sie da halt einfach sehr, sehr hohe Erwartungen dran haben. Jetzt schauen wir mal, wie er das delivern kann. Aber ich traue es ihm auf jeden Fall mehr als zu. Und was ich bislang gesehen habe, macht auf jeden Fall extrem viel Lust auf mehr. Von daher definitiv cool. Also muss ich auch sagen. Survival Horror könnte jetzt endlich mal wieder größer werden. Also es gibt jetzt so ein paar Anwärter. Ich meine, dieses Dying Light ist ja vom Prinzip her auch so ein bisschen die Richtung. Klar, ist eine andere Mechanik, aber auch da läufst du ja eher weg. Hat auch eher was mit Survival zu tun. Beziehungsweise, da gibt es ja jetzt auch noch dieses Daylight. Genau, Daylight. Also darüber habe ich ja ehrlich gesagt, und da hat man auch noch nicht so viel Information, aber das soll ja auch ein bisschen mehr Survival-Horror ohne Kampf, Taschenlampe und so weiter Feeling sein. Also ist auf jeden Fall wieder mehr das Genre kein bisschen zurückzukommen, ja. Und das finde ich super. Also ich bin großer Fan von Survival-Horror. Von daher würde ich sehr begrüßen, wenn es ein bisschen mehr Genre-Vertreter wieder geben würde da in der Hinsicht. Die letzten drei Spiele auf meiner Liste hier. Ich werde jetzt über das Spiel reden, mit dem ich sehr viel verbinde, aber dass ich jetzt wieder meckern werde. Und dann habe ich nur noch zwei Spiele, über die ich Fanboy-mäßig abgehen kann. Das, glaube ich, ist eine ganz gute Aufteilung. Thief. Ja, Thief. Ist jetzt ja nichts Neues. Ich habe jetzt, glaube ich, schon dreimal insgesamt drüber gemeckert und werde jetzt ich glaube, heute ist das dritte Mal. In jedem Fall werde ich auch heute nichts anderes machen und muss leider sagen, dass sich meine ganzen Befürchtungen sehr bestätigt haben, die ich so hatte. Es gab die ersten Gameplay-Schnipsel, man hat einen relativ langen Gameplay-Abschnitt gesehen. Selber spielen durfte es, glaube ich, keiner, auch wie bei Witcher zum Beispiel und so, einfach nur zugucken. Trotzdem hat man wirklich tatsächlich funktionierendes Gameplay gesehen. Ich habe diese Gameplay-Demo auch gesehen. Ich habe auch das Interview, wo eben einer der Entwickler da war, um eben die Gameplay-Demo zu kommentieren, gesehen und muss sagen, es ist tatsächlich genauso, wie ich es befürchtet habe. Sie haben es auch nochmal extra unterstrichen. Ja, wir wollen diesen klassischen Stealth und dieses klassische Thief-Gameplay auf jeden Fall erhalten. Aber, und das ist jetzt das Wichtige Aber, wir wollen es den Leuten den Spaß auch nicht verderben, die eben eher actionlastig spielen. Sprich, man kann auch eher actionlastig spielen und die Leute umholzen. Im Trailer hat man das auch sehr schön gesehen. Ich meine, da waren auch Stealth-Elemente auf jeden Fall dabei. Das Schleichen wirkte eigentlich recht cool, muss ich sagen. Also wirkte schon vom Stil her sehr Thief und man hatte das Gefühl, man hat eine recht gute Übersicht, auch ein recht gutes Gefühl dafür, an welchem Punkt man jetzt sichtbar ist, wann nicht, wie man an die Wachen rangeht und sowas. Das ist ja bei so einem Spiel immer sehr wichtig, dass die Schleichmechanik gut funktioniert. Das scheint der Fall zu sein. Aber man kann auch eben mal mit diesem Fokus, den sie ja schon vorgestellt haben, eben dieses Zeitverlangsamen, da gibt es ja anscheinend mehrere Möglichkeiten, den Fokus einzusetzen, Gegner hervorheben, Zeit verlangsamen und. Das Ziel mit Pfeilen zu erleichtern und dergleichen. Kann man natürlich auch einfach mal den Fokus zünden und zwei Leuten aus einem halben Meter Entfernung mit einem Pfeil ins Gesicht schießen und die sind natürlich auch sofort tot, weil ne, Headshot gibt es natürlich auch in dem Spiel. Und wenn ich mir das so angucke, dann sieht das zu 99,9% in diesen 30 Sekunden, in denen das passiert, aus wie Dishonored. Bloß nicht ganz so cool. Und das ist eben genau das, was ich nicht wollte. Und das ist genau das, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Sie betonen immer wieder, sie wollen die Serie so erhalten, wie sie war. Sie wollen dieses Stealth-Gameplay und dann zeigen sie aber, nein, es läuft letztendlich auch ganz anders. Es geht ja nicht darum, dass man das nicht auch auf diese Stealth-Art und Weise spielen kann. Das haben sie ja klipp und klar gesagt, dass man das wohl können kann. Ich habe es jetzt noch nicht gespielt, ich kann da nichts zu sagen, aber ich nehme dir das jetzt einfach mal ab, dass das tatsächlich der Fall ist und dass man das ganze Spiel sehr stealthmäßig durchspielen kann. Aber das Spiel damals, Thief, hat nicht ausgemacht, dass man das konnte, sondern dass man das musste. Das Gameplay, der Sinn, die ganze Mechanik, alles war darauf ausgelegt, dass es ein Spiel war, in dem man nicht kämpfen konnte und in dem man es maximal mit einer Wache aufnehmen musste. Dann war man angeschlagen und musste zusehen, dass man möglichst schnell wegkommt, weil der Kampf vermutlich recht viel Lärm verursacht hat. Das ganze Spiel basierte rein auf dieser Stealth-Idee und darauf, dass man eben als Meister-Dieb kein besonders guter Kämpfer ist und anfängt zu Sachen zu klauen. Dass man Wachen maximal eigentlich ausnockt, weil Breitkopfpfeile und Schwert so uneffektiv sind, dass es eigentlich immer nur die letzte Variante ist, wenn du sagst, okay, ich habe es fünfmal probiert, ich bin zu fünfmal erwischt worden, ich probiere jetzt mal die Typen umzuhauen, wenn ich es schaffe, spiele ich so weiter, ansonsten mache ich nochmal einen Reload. Und genau das scheint eben nicht der Fall zu sein. Also der Jogomann, der das Spiel gespielt hat, ist auch während er live quasi gespielt hat, gestorben. Ob das jetzt wirklich Live-Gameplay war oder vorher recorded, kann ich nicht genau sagen. Aber er ist auf jeden Fall gestorben, weil er sich quasi übernommen hat. Das war so ein kleiner Hoffnungsschimmer für mich, weil ich gesehen habe, okay, er legt sich mit 3 Wachen an und kriegt aufs Maul. Das Problem ist bloß, er hat dann das Spiel neu geladen, ist in dieselbe Situation gegangen und hat dann sich nochmal mit 2 Wachen angelegt. Hat er gar nicht, Quatsch. Er hat sich dann mit 3 Wachen angelegt und hat aber 2 von denen getötet, ist erst bei der 3. Wache gestorben quasi. Und er hat trotzdem 2 Leuten, wie gesagt, aus einem 1/2 Meter Entfernung mit Zeitlupe einen Pfeil ins Gesicht geschossen. Und tut mir leid, das ist nicht mal ansatzweise in irgendwas, was mit Stealth-Gameplay zu tun hat. Also ich weiß nicht so genau, insgesamt macht das Ganze auf mich mittlerweile echt wieder so einen sehr, sehr, was heißt mittlerweile, es hat von Anfang an einen sehr, sehr fragwürdigen Eindruck auf mich gemacht und das Ganze verstärkt sich immer nur noch mehr. Ich habe nicht das Gefühl, dass tatsächlich der Geist der alten Thief-Serie in dieser Serie irgendwie übernommen werden soll oder in diesem neuen Titel, in diesem Reboot. Ich habe eher das Gefühl, da werden viele Dinge unter den Tisch fallen gelassen, die dem Entwickler und eben dem Publisher wahrscheinlich nicht so richtig in den Kram passen, weil sie der Meinung sind, reines Stealth-Gameplay verkauft sich nicht, also müssen wir auch ein bisschen Action-Anteile reinmachen. Und für mich als Serienfan wirkt der Titel jetzt auf jeden Fall nicht gestorben, aber er hat auf jeden Fall kein besonders gutes Standing bei mir. Also ich muss sagen, ich bin definitiv super enttäuscht. Also ja, anders kann ich es nicht sagen. Es wird nicht besser, es wird eher noch schlimmer die ganze Zeit, je mehr ich über das Spiel erfahre. Und sie scheinen tatsächlich an ihrem Anfangsversprechen, wir wollen das irgendwie, ne, wir wollen die alte Serie im Kern komplett so erhalten, wie sie war. Dem scheinen sie auf jeden Fall nicht besonders aktiv nachzugehen, diesem Gedanken. Ich meine, ja, jetzt ja, das ist fertig mit meinem Rant. Hasserfüllten Rant über ja. Ja, das Tolle ist, dass ich dazu sagen kann, I don't give a crap. Aber ich muss sagen, ich bin ja jemand, der nicht gerne schleicht. Also ich mag Schleichspiele einfach nicht. Ich habe nicht die Geduld dafür. Ja. Einfach nicht mein Genre. Und ich muss dann sagen, wenn sie jetzt die Begründung, ja, wir wollen auch, dass Leute, die eher einen actionorientierten Ansatz wählen wollen, dass sie das auch können. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe jetzt 1 Stunde Dishonored gespielt, wo das ja ungefähr so der Fall ist, aber als Actionspiel macht das Spiel halt nicht so viel Spaß. Also, wenn ich schon Actionspiel spielen möchte, dann spiele ich God of War oder Castlevania oder Bayonetta oder sonst irgendwas, aber nicht Dishonored oder Thief. Also, kein Spiel, wo es schon offensichtlich ist, dass es sehr viel mehr Sinn macht zu schleichen. Und ja. Und deswegen ein halbgares Actionspiel ist halt, ja, kein gutes Actionspiel. Und deswegen ist es selbst für Leute wie mich, die nicht gerne schleichen, einfach trotzdem generell uninteressant. Wenn würden sie ein Spiel machen, wo es einfach komplett nur auf Action ausgelegt ist und das Spiel dann, oder die Spielmechanik ist dann auch irgendwie darauf ausgelegt ist, dann wäre es was anderes. Aber so habe ich immer noch das Gefühl, eigentlich sollte man immer noch schleichen. Du kannst es zwar schon, wenn du willst, aber an sich macht das keinen Sinn irgendwie. Also ja, und das ist halt so das Problem. Aber wenn das nämlich eben der Fall ist und alle sagen, man muss es eigentlich als Schleichspiel spielen, weil die Action-Mechanik nämlich nicht besonders gut funktioniert oder man die ganze Zeit das Gefühl hat, man spielt es nicht auf die intendierte Art und Weise, warum macht man es nicht einfach gleich als reines Stealth-Spiel? Ich meine, Leute zum Beispiel wie du, die keinen Bock auf Stealth-Spiele haben, die werden mit dem Spiel ja trotzdem keinen Spaß haben. Also warum sollte man diesen Leuten noch ermöglichen, dieses Spiel auch noch, weißt du, also warum? Ich meine, klar, vielleicht kaufst du es dir, erwartest ein Spiel, das du auch actionmäßig spielen kannst, bist danach enttäuscht und lässt das Spiel dann quasi im Regal liegen, immerhin hast du es gekauft. Aber das kann ja nun eigentlich nicht wirklich Sinn der Sache sein. Also ich bin der Meinung, man könnte es auch einfach als reines Stealth-Spiel machen und damit wären dann auch alle zufrieden. Das wäre dann auch in Ordnung. Ach, keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ich finde einfach, es ist einfach, wir hätten sie von Anfang an gesagt, wir wollen es halt quasi, ne, auf eine andere Art und Weise erneuern und wir haben hier die und die Idee und so und wir wollen es auch actionlastiger machen, dann ist ja in Ordnung. Aber bitte behauptet doch nicht, ihr wollt es genauso machen wie das alte Spiel und macht dann genau das Gegenteil. Das geht einfach so nicht. Tut mir leid. Entweder macht man so oder man macht so, aber ja. Behaupten, man würde es dann irgendwie doch wie das alte machen und dann macht man es aber doch komplett anders, passt mir einfach nicht. Naja. Wie gesagt, das war jetzt mein letzter Rant, den ich für heute hatte. Da war ich einfach unzufrieden und wütend drüber. Und ja, jetzt bin ich aber auch fertig mit meinem Rant. Da bin ich jetzt dran mit Ranten. Ja, wenn du nur... Hast du was zum Ranten? Ja, dann so los. Ein bisschen. Also, ich fange jetzt einmal mit Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 war wahrscheinlich die überraschendste Ankündigung, wenn man das jetzt noch so nennen kann, die es diese E3 meiner Meinung nach gab. Nicht, dass es nicht damit gerechnet hat, dass es irgendwann Kingdom Hearts 3 gibt, aber einfach, wenn man überlegt, wie lange es her ist, dass es Kingdom Hearts 2 kam. Kingdom Hearts 2 kam während der PS2. Also ist auf jeden Fall schon fast 10 Jahre her, habe ich eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass ich auf jeden Fall so früh, oder was heißt so früh, jetzt plötzlich Kingdom Hearts 3 zu sehen kriege. Ja. Und letztendlich, ja, muss ich sagen, war es wahrscheinlich auch zu früh. man hat, also ich bin auf jeden Fall froh erstmal, dass Kingdom Hearts 3 kommt, weil ich einfach Kingdom Hearts 1 und 2 wirklich geliebt habe. Vielleicht vor allem Kingdom Hearts 2 war einer meiner Lieblingsspiele auf der PlayStation 2. Das Problem ist, sind jetzt mehrere. Also zum einen erstmal, man hat ein bisschen Spielszenen gesehen und ehrlich, dafür, dass es ein Next-Gen-Spiel ist, sah es doch ein bisschen billig aus. Also, man hat nicht das Gefühl, dass sie jetzt schon irgendwie so weit in der Entwicklung sind, dass man wirklich was zeigen konnte, sondern dass sie wirklich so, ja, es ist eine Entwicklung, wir zeigen jetzt mal ganz kurz ein paar Schnipsel. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich irgendwie total, ja, underwhelming. In dem Interview mit Nomura wurde jetzt auch schon gesagt, wo er selbst zugibt, ja, es kann sein, dass sie es vielleicht ein bisschen zu früh angekündigt haben, es ist gerade noch zu Beginn der Entwicklung, aber es haben so viele Leute danach geschrien, dass sie endlich ein Kingdom Hearts 3 sehen wollten, dass wir gesagt haben, okay, dann kündigen wir es einfach an. Und ich denke mir einfach, erstens, hättet ihr euch einfach, wenn ihr wusstet schon die ganze Zeit, dass die Leute nach Kingdom Hearts 3 schauen. Das ist ja nicht so, dass irgendwie erst seit einem oder zwei Jahren passiert. Und zwar ungefähr schon seit 5 oder 6 Jahren. Ungefähr seit es diese Gen gibt, schreien alle nach Kingdom Hearts 3. Und ja. Was habt ihr gemacht? Lass mir aufzählen. 358 durch 2 Days für den DS, Birth by Sleep für die PSP, Dream Drop Distance für den 3DS und noch Coded und sonst irgendwas fürs Handy. Und da komme ich eigentlich schon zum zweiten Kritikpunkt. Ich frage mich wirklich, ob ich als Spieler, der die ganzen Spin-Offs nicht gespielt habe, also weder Chain of Memories, den DS-Teil, Birth by Sleep, Dream Drop Distance, ob ich überhaupt noch das Gefühl haben werde, ich weiß jetzt noch, um was es hier geht. Also ich habe das Gefühl, ohne die Teile gespielt zu haben, und selbst wenn sie Teile gespielt haben, dieses Universum ist mittlerweile so unfassbar kompliziert. Und dadurch, dass es natürlich anders ist als bei einem Final Fantasy, also alles hängt ja irgendwie zusammen, ist es meiner Meinung nach nicht die beste Idee gewesen, das über alle Plattformen, die es ungefähr gibt, zu verteilen. Also, ich meine, ich habe sogar jetzt mittlerweile wahrscheinlich bald alle Plattformen, auf denen ich Kingdom Hearts spielen könnte. Aber ganz ehrlich, ich habe Birth by Sleep angefangen, ich habe sofort das Gefühl gehabt, irgendwie ist es nicht das Gleiche. Also Kingdom Hearts auf der PSP, auf dem Handheld und so weiter, ist nicht das Gleiche wie auf den großen Konsolen. Und ich bin halt sehr gespannt, wie das wird für mich. Also ich werde Kingdom Hearts 3 auf jeden Fall spielen wollen. Ich erwarte einfach mal, dass man vielleicht dann irgendwie auch über Videosequenzen oder sonst was auch mitbekommen, was man noch alles wissen muss. Also wie gesagt, ich blick da jedenfalls nicht mehr durch. Es bleibt einfach mal abzuwarten, aber ich bin mir jetzt auch schon wieder ziemlich sicher, das Spiel wird vor 2017 nicht erscheinen. Damit hat sich Square meiner Meinung nach also das neue Versus gebaut und ich glaube nicht, dass sie sich damit einen Gefallen getan haben. Und ehrlich gesagt, wir haben jetzt schon so lange darauf gewartet, dass Kingdom Hearts 3 angekündigt wird, obwohl wir alle wussten, es wird irgendwann angekündigt werden. Da hätten es 1-2 Jahre auch nicht mehr geschadet. Ihr habt auf der E3 eh schon was anderes gezeigt, worauf ich da später auch noch eingehen werde, aber das hätte jetzt nicht so früh sein müssen. Und ihr habt es fast schon selbst zugegeben, was eigentlich ja noch schlimmer ist. Also, ich verstehe euch einfach nicht. Oder ich verstehe dich nicht, Nomura. Ja, ich weiß, du bist immer sehr viel am Meckern dann über Nomura gleichzeitig auch. Ich mag den Typ auch einfach nicht mehr. Ja, ich weiß. Grundlegend, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also, ich finde auch, das war einfach super merkwürdiger Move. Ich meine, selbst wenn man es jetzt machen würde, ist es ja in Ordnung, aber wer stellt sich denn hin, macht etwas Merkwürdiges und im Zweifelsfall Dummes und sagt dann, ja, wir wissen eigentlich, dass es Quatsch ist. Also, dann macht's doch einfach nicht. Also zu sagen irgendwie von wegen, wir kündigen jetzt an, dass es dann irgendwann vielleicht ankommt, aber eigentlich können wir es noch nicht ankündigen, weil wir haben nichts zu zeigen und deswegen ist eigentlich unsinnig, es anzukündigen, aber wir machen es jetzt mal, weil wir das Gefühl haben, wir müssen. Also, nach der ganzen Zeit wäre es doch egal gewesen. Ich meine, wie kann man denn jetzt plötzlich das Gefühl haben, es zu müssen, wenn man jetzt so lange Zeit irgendwie nichts dazu gesagt hat? Also, was hat sich denn jetzt gerade spontan geändert? Eigentlich nichts, oder? Also, ich finde auch, das finde ich auch super komisch und etwas unnachvollziehbar, warum denn jetzt diese Ankündigung kommt, die sie gleich schon wieder einschränken und sagen, eigentlich können wir nichts ankündigen, weil wir nichts haben, was wir euch zeigen können. Sehr merkwürdig auf jeden Fall. Ja, ich weiß auch nicht. Also, wie gesagt, die Ankündigung selbst war für mich extrem überraschend. Ich glaube, das war auch für viele so, oh, what the fuck, Kingdom Hearts 3. Aber wenn man sich dann nochmal ein bisschen näher damit beschäftigt, denkt man sich einfach, ihr hättet damit auch warten können. Und der Effekt wäre der gleiche gewesen, nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt nicht wieder das Gefühl haben, toll, es ist angekündigt, toll, es ist Entwicklung, toll, wir werden es aber wahrscheinlich in den nächsten 4 Jahren nicht zu Gesicht bekommen. Ja, sehr komisch auf jeden Fall. Kann ich definitiv so unterschreiben. Ich find's auch merkwürdig und etwas unnachvollziehbar. Ja, letzten beiden Spiele, die ich auf meiner Liste habe, und das sind jetzt die beiden Spiele, über die ich mich persönlich am meisten gefreut habe auf der E3. Ein Spiel, von dem ich wusste, dass es da sein würde und auf das ich ewig gehypt bin, und ein Spiel, von dem ich nicht wusste, dass es kommen würde und zumindest nicht wusste, wie es aussehen würde und jetzt super gehypt bin. Ich würde sagen, ich fange mal mit dem Spiel an, das recht offensichtlich ist, Dark Souls 2. Tada, Überraschung. Dark Souls 2, ja, war absehbar, dass es auf der E3 sein würde. Ich habe auch schon erwartet, eigentlich, dass es eine Gameplay-Demo gibt, weil sie ja damals in diesem IGN-Exclusive auch schon, ne, in dem Interview, da haben sie auch Gameplay und Demo gezeigt. Das heißt, man wusste eigentlich, dass es eine halbwegs funktionierende Demo gibt. Ich habe ein bisschen erwartet auch, dass sie die haben würden auf der E3 und das war auch der Fall. Leider durfte man sie eigentlich nicht filmen. Das heißt, es gibt nur so ein paar Schnipsel und hauptsächlich das, was man eben damals schon im eigentlichen Gameplay-Trailer quasi gesehen hat, als sie eben das Gameplay vorgestellt haben. Trotzdem gab es einige Hands-on-Berichte auf jeden Fall und es ist halt einfach Dark Souls 2. Ist mir scheißegal. Wenn sie nur gesagt hätten, Dark Souls 2 kommt halt, hätte ich trotzdem gesagt, wuh, bestes Spiel der E3. Ja, es sieht auf jeden Fall extrem cool aus. Man hat jetzt nochmal so ein paar Szenen, wie gesagt, aus dem Gameplay-Trailer gesehen und es sah echt awesome aus auf jeden Fall. Was vor allem awesome aussah, wie ich fand, war das Dual-Wielding, das ja, ja schon angekündigt war, dass es das zumindest in einer ausführlichen Variante als im ersten Teil geben würde. Sah extrem cool aus, aber auch das restliche Gameplay sehr, sehr cool aus. Die Gegner sahen auf jeden Fall schon sehr cool aus. Ich meine, diesen Turtle Knight quasi, der dann sich so nach hinten fallen lässt, den hatte man ja vorher schon gesehen. Trotzdem definitiv cool. Es gab anscheinend auch einen Boss, den man jetzt leider nicht gesehen hat, Mirror Knight, da hat man, glaube ich, am Anfang in einem kleinen Trailer kurz gesehen, dass er so ein riesiges Mirror Shield quasi hatte. Leider hat man jetzt nicht genau Gameplay gesehen, wie der Typ unterwegs sein würde. Trotzdem auf jeden Fall, wie es scheint, die ersten Leute, die eben die Demo spielen durften, sind durchaus begeistert, sagen, es sieht sehr, sehr cool aus. Was wohl so ein ganz kleiner Punkt war, bei dem sich ein oder andere Sorgen gemacht hat, das hast du mir vorhin erzählt, Joe, ja. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, das war wohl in einem Hands-on-Bericht drin, dass man sich anscheinend bei dem Bosskampf, der jetzt eben in dieser Demo enthalten war, vom Bonfire, wenn man beim Bosskampf gestorben war, direkt zurückporten konnte zum Foggate. Das heißt also, das eigentliche Punishment, das bei so einem Boss, was eben entstanden ist, wenn man bei einem Boss gestorben ist, und das war ja auch ein Teil der Herausforderung der Bosse eben bei Dark Souls, dass man gleich wusste, okay, wenn das jetzt ein Fockhead ist hinter dem Boss ist, dann muss ich mich darauf vorbereiten. Ich muss alles schon so die richtige Ausrüstung anhaben, ich muss mich darauf vorbereiten, dass ein Boss kommt und ich muss vor allem auch zusehen, dass ich, ne, auf jeden Fall den Kampf überlebe, so lange wie möglich, dass ich maximal zweimal laufen muss, weil es meistens so war, dass das Bonfire recht weit weg war und sämtliche Gegner respawnen, wenn man ein Bonfire wiederbelebt wird. Das heißt, man musste durch das Level sich wieder komplett durchkämpfen bis zu dem Punkt. Und das war natürlich ein Problem. Und im Idealfall kämpfst du dich durch, ohne dass du Schaden kriegst, weil sonst verlierst du im Zweifel für eine Estus Flask, die du schon vorher nehmen musst. Also es war Teil dieser Spielerfahrung, ein Teil des Anspruchs des Spiels. Und wenn man jetzt sich natürlich zum Foggate porten kann, fällt diese komplette Herausforderung weg. Ich habe jetzt allerdings auch schon gesagt, und ich glaube, das ist auch relativ realistisch, dass es einfach sein könnte, dass sie es für die Demo gemacht haben, damit eben die Leute, die nur 20 Minuten mit der Demo haben und vielleicht zweimal beim Boss sterben, trotzdem möglichst schnell zum Boss wieder hinkommen, um ihn vielleicht noch besiegen zu können. Dass es deswegen eine reine Demo-Mechanik war. Oder, das hast du vorhin gesagt, dass es vielleicht einfach gebietsabhängig war und dass es jetzt in dem speziellen Gebiet so war. Wir haben ja selbst nicht gesehen, wie das Gebiet aufgebaut war. Kann ja sein, dass es quasi in dem speziellen Gebiet so war, dass man es eben da einmal konnte. Bleibt jetzt abzuwarten. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das grundlegende Mechanik wird, dass man sich von jedem Bonfire zum Boss porten kann. Also wenn man schon natürlich beim Boss drin war. Aber bleibt jetzt abzuwarten. Das war so, glaube ich, der einzige Wermutstropfen. Ansonsten habe ich eigentlich nur positive Stimmen gehört. Also es scheint tatsächlich einfach eine sehr sinnvolle und sehr treue Fortsetzung des ersten Dark Souls zu werden. Und weil ja ein paar Leute sich ein bisschen Sorgen gemacht haben, weil der Director ein anderer ist. Aber ich glaube, die Sorgen scheinen jetzt erstmal unbegründet. Also scheint uneingeschränkt eigentlich gut zu sein. Ja. Was wir noch sagen wollen, es gab also noch ein paar Änderungen, die auch erwähnt wurden, für die Leute, ja, die es interessiert, also für uns beide sehr. Und zwar wurde das Kicken ist jetzt abgeschafft worden, mhm, und stattdessen macht man jetzt so einen Bodycheck. Also der hat die gleiche Funktion, nur ist die Animation halt anders und man muss halt abwarten, inwiefern das Auswirkungen auf das Gameplay genau haben wird. Backstab wird nicht mehr ganz so einfach, in Anführungszeichen, wie im Einser. Also sie haben das gemeint, Fenster ist ein bisschen kleiner. Ja, genau, das Fenster ist kleiner und selbst wenn du im Fenster bist, kann es auch sein, dass es schief geht. Also, dass der PC oder dass der Gegner entweder irgendwie noch gerade so wegkommt oder du nicht in der richtigen Reichweite dann plötzlich dafür hast. Also, es ist auf jeden Fall nicht so, dass sobald du die Animation startest, dass es auf jeden Fall ein successful Backstep wird. Also, da haben sie auf jeden Fall noch ein bisschen nachgeholfen, aber ich glaube, da muss man einfach abwarten, wie sich das dann letztendlich spielen lässt. Ich habe Backstep auf jeden Fall sehr oft genutzt. Deswegen, haben, glaube ich, alle. Deswegen ja, interessiert, so. würde mich dann auf jeden Fall interessieren, wie das wirkt. Aber allgemein, also die Gameplay-Schnipsel, die ich gesehen habe, man hat das Gefühl gehabt, das Kampfsystem oder die Animationen sind sehr viel flüssiger. Also ich hatte ja bei Dark Souls immer das Gefühl, da wirken die einzelnen Kombos, also wenn man irgendwie Leichtattacke macht, immer noch ein bisschen abgehackt. Mhm. Während ich jetzt bei Dark Souls 2 mehr das Gefühl habe, dass da ein richtig besserer Combo-Flow ist beim Zuschlagen. Ohne dass es jetzt, sage ich jetzt mal, mehr arkadisch ist, sondern einfach, es wirkt einfach natürlicher, dieser Flow beim Waffenschwingen. Dual Wielden finde ich extrem cool. Eigentlich ist genau das, was mir bei Dark Souls noch gefehlt hat. Also Dual Wielding ist auf jeden Fall etwas, was ich in Dark Souls 2 auf jeden Fall noch ausprobieren möchte. Ja. Und die Mechaniken beim Mirror Knight, was sie da schon eingebaut haben, ja, lässt mich eigentlich nur wieder bestätigen, als ich glaube, wir können uns auf sehr coole Bosse freuen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, was der Mirror Knight kann. Nee, habe ich nicht richtig mitbekommen. Also ich weiß auch nicht, ob du es wissen willst oder ob es jemand möchte. Du kannst ja jetzt einfach vorsichtshalber Spoiler ansagen und dann kannst du auf jeden Fall mir erzählen, weil ich will es schon gerne wissen. Ich hatte jetzt die letzten Tage einfach keine Zeit. Ich habe fast nur gearbeitet. Ich hatte einfach keine Zeit, mir das nochmal alles ganz genau anzugucken, ja. Also ihr könnt ja jetzt einfach weghören oder einfach kurz auf stumm schalten. Und zwar ist es so, dass es nach einer Zeit du dich halt selbst im Mirror siehst und dass dann einer gesagt hat, dass dann dieser Typ im Mirror sich dann plötzlich anfängt zu bewegen und dann gegen das Schild haut, als würde der nach Hilfe schreien. Und irgendwann kann es auch mal dazu kommen, dass der wirklich aus dem Ding rauskommt und dann auch noch gegen dich kämpft. Und die Leute haben gesagt, auf dem Buff, wo es viel gespielt haben, sind sie mal rumgegangen und dann haben sie bei manchen gesehen, dass da ein Boss und irgendwie vier von diesen Rittern da standen. Also ja, es scheint auf jeden Fall, sie haben auch alle gesagt, das ist wahrscheinlich kein Boss, der gleich am Anfang oder so kommt, weil der sah schon ein bisschen heftig und mies aus. Also so ein bisschen Four Kings mäßig, also können Sie sich vorstellen, dass es eher einer im Endgame ist, aber ja. Mal abwarten. Ich kann mir auch vorstellen, dass sowas am Anfang kommt. Ich glaube, die sind da ganz skrupellos damit. Ich wollte gerade sagen, ich kann mir jetzt auch vorstellen, ich meine, ganz ehrlich, wie viele Leute sind das erste Mal beim Asylum Demon, der hieß ja anders, aber beim allerersten Boss gestorben, weil sie nicht gerafft haben, dass sie aus dem Raum einfach nur rausrennen müssen und haben versucht, mit ihrem kleinen abgebrochenen Schwert den kaputt zu prügeln. Da bin ich nicht gestorben, weil ich sofort das Ding gelesen habe, Run. Aber wo ich gestorben bin, ist halt, wenn du dann wieder oben stehst, weil ich dachte, du kannst da oben erstmal stehen und planen, ja. Ja, richtig. Stimmt, wo du dann einfach da oben einen Moment lang stehen geblieben bist und gedacht hast, was mache ich jetzt? Und plötzlich kommt er hochgeflogen und haut dich da halt eben you mal runter. Died. Richtig. Das war dann das erste Mal, dass ich dann diesen Bildschirm gesehen habe. Countless times followed. Ah, geil. Ja, ich freue mich, wie gesagt, unfassbar auf Dark Souls 2 und es kommt dann im März raus, leider nicht für Next-Gen-Konsolen, also für die Current-Gen-Konsolen und PC. Ja, aber genau dann, wenn ich aus meinem Auslandspraktikum wieder zurück bin, also perfektes Timing. Ich kann es kaum erwarten, es zu spielen. Ich freue mich schon unmöglich drauf auf dieses Spiel. Ja, definitiv ich auch. Und wie gesagt, es war eigentlich nicht das spektakulärste Spiel auf der E3, weil es auf der E3 gar nicht so wahnsinnig viel zu sehen gab. Aber beziehungsweise, weil wir auch wussten, es kommt und so weiter. Es gab richtig. Da auf jeden Fall was allein das Spektakuläre anging oder Überraschung, gab es da was anderes, nämlich das, was ich jetzt gleich vorstellen werde. Ja, aber dann geh doch gleich über. Ich meine, bevor wir jetzt einfach in den nächsten 10 Minuten hier Fanboy-mäßig rumeiern, können wir ja auch jetzt schon mal gleich weitergehen. Genau, und zwar, muss ich mal wieder sagen, hat es wahrscheinlich Ubisoft mal wieder geschafft, das zweite Mal in Folge ein Spiel zu präsentieren, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe und wovon ich irgendwie vom ersten Augenblick wieder, halbwegs begeistert war, dass mir schon fast ein bisschen Angst macht, dass es Ubisoft ist. Aber, de facto hat Ubisoft Tom Clancy's The Division angekündigt. Mhm. Und zwar auf eine ganz coole Art und Weise präsentiert. Also da stand ja auch erstmal der Director, glaube ich, vorne und erzählt ja von diesem Szenario, was passiert, dass heutzutage die Menschheit sehr fragil ist, dass unser System unser Gesellschaftssystem, das Finanzsystem alles sehr fragil ist und sehr leicht auseinanderbrechen kann. Was passieren würde, wenn es zu einer Epidemie kommen sollte, die am Black Friday beginnt. Also Black Friday ist in Amerika ja traditionell der Tag, an dem dann es extrem viele Sales in Läden gibt und die Leute alle in Läden stürmen, um versuchen, Angebote zu ergattern. Und man nehme an, es gibt irgendwie Keime, die sich über die Geldscheine eben verteilen am Black Friday und es dadurch großflächig in Amerika zu einem Auspuff einer großen Epidemie kommt und dann Tage danach Strom fällt aus, Infrastruktur, Wasser, alles geht innerhalb von ein paar Tagen den Berg runter, irgendwann geht es nur noch ums eigene Überleben und so weiter. Und genau in so einer Welt spielt The Division. Es ist an sich ein Open-World Third-Person-Shooter-RPG. Und zwar MMO. Unter MMO, genau. Ja. Man kann es auch solo anscheinend spielen, aber generell ist es MMO, also Multiplayer ist auf jeden Fall ein großer Teil der Erfahrung. Und es spielt 3 Wochen eben nach einem solchen Ausbruch in New York City. Mhm. Was man bisher gesehen hat, ist eben, man hat Gameplay gezeigt, also es war aufgenommen, aber man hat eindeutig schon also gesehen, dass es auf jeden Fall Coop-Gameplay simulieren. Die Leute haben auch sozusagen nicht so gesprochen, als wären sie im Spiel, sondern als wären sie Spieler, die vor dem Bildschirm sitzen und eben über solche Sachen reden wie, ja, deck du mal bitte das oder was weiß ich was. Und man hat eben gesehen, wie eine Gruppe von man weiß nicht, Söldnern oder eine Gruppe sich durch dieses verlassene und also zerstörte und ja, nicht wiederzuerkennende New York sich eben bewegt und dort eben nach Spuren oder nach Items oder sonst was guckt. Und ja. Dabei in ganz normal, also in bekannter Third-Person-Shooter-Manier mit Deckungssystem und so weiter, sich dann eben, wenn es denn Gegner gibt, sich da durchballert. Man hat auch gesehen, dass dann die Gruppe dann im Nachhinein auch noch auf eine andere Gruppe oder auf eine andere Koop-Gruppe von menschlichen Spielern gestoßen ist, wo es dann auch wieder zum Kampf kam. Also man wird sozusagen, es wird sozusagen möglich sein, in kleinen Gruppen eben New York City, Open World New York City zu durchkämmen, zu durchsuchen und man wird aber immer wieder auf andere Teams oder Gruppen treffen und wahrscheinlich kann ich mir vorstellen, dass es dann sein kann, dass man dann entweder das Feuer öffnet oder eben auch vielleicht irgendwie auch noch mehr kooperativ was machen kann. Also generell so soll das Gameplay eben sein und was sie auch noch gezeigt haben, ist eben, dass es über das Tablet möglich ist, im sogenannten Companion-Mode, dass sich einer mit dem Tablet irgendwie noch einklicken kann und irgendwie so einen kleinen fliegenden Roboter steuern kann, der dann irgendwie noch Aufklärungsarbeit oder so verrichten kann. Also auf jeden Fall scheint es sehr auf Coop-Erfahrung aufzubauen. Hat auch RPG-Element drin, man hat auch schon, glaube ich, auch ein paar Skill-Trees, Items und so gesehen, auch Schaden, also man konnte an Zahlen sehen, wie viel Schaden man macht, also auch dahin wieder ein Borderlands-Ansatz. Nur halt aus der Third-Person-Sicht. Und ich muss sagen, ich war sofort, ja, hooked. Genauso ja, wie Watch Dogs letztes Jahr, habe ich gedacht, so ehrlich, also Third-Person-Shooter ist für mich sogar noch viel besser. Open World, es sah fantastisch aus, meiner Meinung nach. Absolut. Schien super spielbar zu sein. Und ja, also einfach hat, wenn es wieder so ist, wie ich es mir vorstelle, könnte es wieder was ganz Großes auf uns zukommen. Also Hut ab, Ubisoft. Allerdings, ja. Ich muss auch sagen, die ganze Präsentation war wirklich cool gemacht. Also was du vorhin auch schon erwähnt hast, dieses ganze Intro, auch wie sie die Welt beschrieben haben, dieses, unsere Welt ist super fragil und es ist quasi so ein Kartenhaus. Und wenn man eine Sache, ne, das Finanzsystem ist so kompliziert geworden, dass du quasi vom Prinzip her sagen musst, es ist so kompliziert, dass keiner mehr richtig versteht, wie es eigentlich funktioniert. Und wenn was schief geht, dann kann eigentlich niemand das mehr retten, weil wenn erstmal eins zusammenbricht, bricht auch der Rest zusammen, weil alles so verwoben miteinander ist. Und dann eben diese Kartenhaus-Metapher, die ganz gut gepasst hat, ne? Wir haben quasi ein Kartenhaus und wenn wir eine Karte rausziehen, zum Beispiel am Black Friday passiert eine Epidemie, bricht alles zusammen. Und das war schon wirklich extrem cool gemacht, muss ich sagen, also das ganze Intro. Und was ich extrem geil fand, war, dass ich am Anfang nicht so ganz verstanden hatte, weil sie es auch noch nicht gesagt hatten, als man den Gameplay-Trailer gesehen hat, wie jetzt genau das da gerade funktioniert. Also man hat gesehen, dass man mit einem Team unterwegs ist, das ist insgesamt drei, also das vier Leute sind eigentlich, mir ist erst später aufgefallen. Erstmal habe ich nur gesehen, du bist unterwegs und zwei Leute laufen mit dir mit. Und du hörst auch die ganze Zeit Funksprüche. Und ich habe mich dann die ganze Zeit gewundert, okay, sind das jetzt alles NPCs? Sind das Leute, die mit dir reden? Ist das so dein Ding? Aber es wirkte extrem menschlich. Habe ich schon gedacht, das ist ja relativ cool eigentlich, aber ich weiß nicht so genau, wie das dann funktionieren soll in so einer Open World, wenn du so Begleiter dabei hast und die erzählen die ganze Zeit super kontextspezifisch über die Aufgabe, die du gerade machst. Das ist unendlich viel Dialog. Bis mir irgendwann aufgefallen ist, dass es gar nicht drei Spieler sind, sondern vier, weil es nämlich unten rechts eine kleine Gruppenanzeige Anzeige gab. Und da stand nämlich neben Chris, das war der vierte Spieler, AFK Tablet. Und da habe ich gedacht, jetzt verstehe ich langsam, das sind alles menschliche Spieler. Und das Coole ist halt, dadurch, dass man so ein realistisches, zeitnahes Szenario hat, wirkte der Dialog, den die Spieler miteinander geführt haben, obwohl sie nur über das Spiel geredet haben. Die haben es in dem Sinne nicht gerollenspielt und so getan, als wären sie wirklich in der Welt, sondern sie haben nur über das Spiel geredet. Aber es wirkte dabei so realistisch, dass man sich vorstellen könnte, als ob es vorher aufgenommener Dialog ist, der eben in dieses Spiel reinpasst. Das hat, fand ich, war ein extremer Atmosphäre-Bonus, dass man dann später erst gemerkt habe, aha, das sind echte Mitspieler und es ist einfach nur, die unterhalten sich halt übers Spiel, aber es wirkt halt realistisch, weil die benutzen halt heutzutage, ne, unser ganz normale Alltagsenglisch quasi. Und das macht ja auch Sinn, weil das halt, ne, nicht so wahnsinnig weit in der Zukunft spielt. Also war schon wirklich sehr cool. Und dann eben auch, dass der Chris, der gerade AFK am Tablet war, zwischendurch, als sie kurz in Bedrängnis geraten sind, hat er gesagt, okay, ich komme kurz vorbei. Anscheinend gab es eine App für sein Tablet. Und dann ist er eben es gibt ja diese Vernetzung mit den ganzen Tablet- und Android-Plattformen und sowas, dann eben kurz nur vom App aus, mit dem App vom Tablet aus, nicht seinen Charakter, sondern nur eine kleine Drohne gesteuert hat, um eben kurz zu unterstützen. Das fand ich extrem cool auf jeden Fall. Also das waren so zwei der Sachen, die mich echt super reingezogen haben. Und ich meine, den Rest hast du eigentlich schon sehr gut gesagt. Das Gameplay sieht extrem cool aus, die Welt sieht geil aus. Hat mich absolut reingezogen auf jeden Fall. Ich habe gleich gedacht, richtig geil. Koop mit ein paar Leuten, das Spielen muss extrem viel Fun machen. Und was natürlich mein Gedanke gleich war, naja, vielleicht gibt's auf der Next-Gen, weil die Next-Gen so nah am PC ist, doch mal Cross-Platform-Multiplayer. Also Cross-Platform-Multiplayer. Und nicht nur eben konsolenübergreifend, sondern wirklich Multiplayer auch mit dem PC. Eigentlich würde es wahrscheinlich zu 99% nicht passieren, aber ich werde diese Hoffnung nie aufgeben, dass Joe und ich vielleicht doch nochmal hier, ich sitze an meinem PC, er an seiner Konsole und wir können zusammen The Division spielen. Ist schon so meine Idealvorstellung. Vielleicht kaufst du irgendwann auch eine PlayStation 4. Ja, das wissen wir beide, dass das wahrscheinlich nicht der Fall ist. Ja, weil man muss natürlich dazu sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass es noch für den PC erscheinen wird, aber bislang ist es zum einen nur für die Next-Gen-Konsolen angekündigt, also Xbox One und PlayStation 4. Und stimmt, auf direkte Nachfrage heißt es, man hat auf jeden Fall es noch, zieht es ja wieder in Betracht, aber es, so wie es aussieht, konzentrieren sich erst auf die Konsolenversion und werden sich erst dann mit der PC-Version, wenn überhaupt, beschäftigen. Das bedeutet, es wird auf jeden Fall, wenn es für den PC kommt, erst später erscheinen, wahrscheinlich. Definitiv, als für die Konsolen. Deswegen muss man mal gucken, aber generell würde ich auch sagen, ich würde auch gerne mit Merlin das im Coop spielen, aber ja. Ansonsten kaufst du ein Tablet und du bist die ganze Zeit Aufklärer, aber ich glaube, das ist noch davon abgesehen will ich ein Tablet noch weniger haben als eine blöde PS4, also naja. Aber nee, natürlich, klar, das ist so ein bisschen das Problem. Andererseits denke ich jetzt ja sowieso, was Next Gen angeht, jetzt gerade zum Launch, macht es irgendwie so, ne, was heißt macht Sinn, aber gerade zum Launch ist es schon verständlich, dass sie quasi sagen, okay, wir bringen es erstmal nur für die Next-Gen-Konsolen raus, weil das eben der wichtige neue Markt ist und gerade dafür brauchen wir halt Spiele. Dadurch, dass es aber so nah dran ist, die Architektur der nächsten PlayStation oder der nächsten Xbox, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie es nicht brauchen. Also sagen wir mal so, wenn sie es wollen, können sie es auf jeden Fall, aber bislang... Und auch relativ easy. Also ja, aber das Ding ist natürlich, es hat mich in dem Sinne schon überrascht, dass sie es nicht trotzdem zeitgleich angekündigt haben, weil eigentlich bei jedem Spiel dieser Generation oder momentan ist eigentlich der PC immer sofort mit erwähnt wird, egal ob der jetzt zeitgleich kommt oder nicht, wenn es dann auf jeden Fall kommen sollte. Deswegen hatte mich das schon ein bisschen überrascht, aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es kommen wird, aber ich bin eigentlich schon überrascht, dass es nicht zeitgleich erscheint. Also ja, stimmt, das fand ich jetzt auch ein bisschen, nein, nicht komisch, aber ich hatte eigentlich auch gedacht, dass es wahrscheinlich, wenn, auf allen gleichzeitig erscheint. Auf allen Plattformen. Aber ich meine, gut, wie gesagt, ich mache mir da eigentlich keine großen Sorgen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es trotzdem auch für den PC erscheinen wird. Und ja, weil einer unserer Hörer hat sich ja auch schon bereits darüber empört. Richtig. Aber ja, ja. Ich bin auch der Meinung, es wird auf jeden Fall kommen. Ihr werdet zwar vielleicht ein bisschen warten müssen, aber das müsst ihr bei manchen Spielen mittlerweile ja auch. Ich weiß nicht, GTA 5 erscheint auch noch nicht für den PC im September, oder? Ja, das weiß ich ehrlich gesagt gerade gar nicht genau. Aber also ja, für Konsolen erscheint es auf jeden Fall demnächst. Für PC weiß ich nicht, aber ja. Ey, das ist gut, das ist ja sowieso bei Rockstar immer Praxis gewesen, dass die immer länger brauchen. Oder ich meine, ich hoffe nicht. Mal, dass sie brauchen. Ja, ich hoffe, das wollte ich gerade sagen. Ich hoffe halt, sie brauchen nicht so lange, wie sie es zum Beispiel bei L.A. Noire gebraucht haben oder auch bei GTA 4, wo der Port relativ lange hat auf sich warten lassen oder eben wie bei Red Dead Redemption völlig unverständlicherweise gar nicht geportet haben. Bis heute weiß keiner warum. Das wäre schon ein bisschen dummer Move, aber wir wollen jetzt nicht bei GTA 5. Nee, richtig. Aber auf jeden Fall definitiv The Division war, glaube ich, auch ja eins der spannendsten Spiele überhaupt. Ja, letztes Spiel werde ich noch schnell machen. Wir sind sowieso schon jetzt bei über 2 Stunden. Da muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen rumskippen. Letztes Spiel, das ist so mein Highlight, glaube ich, der E3 gewesen. Mag dem einen oder anderen vielleicht komisch vorkommen, aber tatsächlich fand ich sogar eigentlich fast ein bisschen cooler noch als The Division. Und zwar ist das Transistor gewesen. Das haben wir ja schon erwähnt, das war ja eins der Spiele, das auf dem Sony-Presse-Event, also auf der Sony-Pressekonferenz vorgestellt wurde, in dieser Indie-Abteilung. Wir haben bislang nur einen Trailer gesehen, in dem man allerdings auch schon Gameplay-Szenen gesehen hat. Und ich muss einfach sagen, ich weiß nicht genau warum, ich habe den Trailer mittlerweile, glaube ich, 5-6 Mal gesehen. Das war für mich definitiv das coolst aussehendes Spiel auf der E3. Das Lied ist auch einfach so gut. Ja, es passt einfach alles. Ich meine, ich fand Bastion schon extrem geil, aber ich muss sagen, dass Bastion mir eben rein subjektiv, zum Beispiel dieser Country, der Country-Soundtrack war richtig cool, aber er traf nicht so ganz meinen Geschmack. Die ganze Welt war auf jeden Fall auch cool, aber auch die traf stilistisch nicht so ganz meinen Geschmack. Und das war jetzt so eine Sache, das war ein extrem cooles Spiel, aber einfach nur rein von meinem persönlichen Geschmack her, war das einfach nicht unbedingt mein Szenario, nicht meine Musik. Also die Musik war cool, aber es gibt bessere Musik quasi für mich. Was mich bei Bastion bei der Musik eigentlich am meisten beeindruckt hat, waren auch da die Vocal Tracks. Also Soul's Team und Sia's Team war schon extrem gut und mit die besten Vocal Themes, die ich jemals in dem Videospiel gehört habe. Und der Trailer von Transistor zeigt es auf jeden Fall. Also der Vocal Track, den man in Transistor hört, den könnte ich jetzt schon die ganze Zeit hören. Also ja, das ist halt die Sache. Also jetzt habe ich nämlich den Transistor-Trailer gesehen und muss sagen, Gameplay sieht ein bisschen cooler aus als bei Bastion, finde ich. Es sieht dynamischer aus. Ich finde so die Sicht sieht ein bisschen besser aus. Mir gefällt das Design der Welt auf jeden Fall besser. Und das ist wieder nur Geschmack. Also es hat nichts damit zu tun, dass die Qualität besser wäre. Sondern nur, dass mir eben dieses leichte Zukunftsszenario irgendwie, vor allem auch die Monster. Also ich meine, du siehst einmal, ne, diesen weiblichen Torso mit diesen 5 großen blütenmäßigen Orbs drumherum. diesen einen Gegner, den man schon sieht, der einfach nur so ein großer schwebender Roboter ist. Extrem cool gemacht. Mir gefällt das Design vom Hauptcharakter extrem gut. Also Red sieht jetzt schon super geil aus. Dieses riesige Schwert finde ich extrem cool. Und auch anscheinend, wie das im Gameplay dann aussieht, wie sie es in den Boden rammt und eben so Flächenangriffe und so macht, sieht jetzt schon richtig geil aus. Und der erste Track, den man jetzt schon gehört hat aus dem Soundtrack, ist jetzt schon für mich ein absoluter Ohrwurm und richtig, richtig cool. Also ich muss sagen, es ist einfach Bastion, bloß einfach trifft noch mehr meinen Geschmack, meinen ganz persönlichen. Und deswegen bin ich da einfach echt ultra, ultra gehypt drauf, muss ich sagen. Also wie gesagt, The Division, extrem cool. Ich habe da super viel Spaß drauf, auch Witcher 3 und so. Aber ja, keine Ahnung. Transistor war für mich irgendwie so neben Dark Souls 2 mein absolutes Highlight. Und wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr als Dark Souls 2, weil bei Dark Souls 2, wie gesagt, ich wusste, dass es kommen würde. Ich hatte die meisten Sachen schon gesehen. Es war nicht so wahnsinnig viel Neues. Transistor war halt eine Neuankündigung, mit der ich nicht gerechnet hatte und über die ich mich echt extrem gefreut habe. Also ja, schon extrem cool, definitiv, muss ich sagen. Also ja, kann ich nur zustimmen. Also ich, bei mir ist es vielleicht nicht ganz so hoch wie bei dir, aber ja. Ich habe Bastion auch sehr gerne gespielt. Der Soundtrack, wie gesagt, also die Vocal Tracks sind schon meiner Meinung nach die Stärken im Bastion Soundtrack. Also da, ja, der, das Country-Dings ist schon wirklich auch sehr cool, aber auch nicht so mein Geschmack, aber an sich ist schon ein sehr guter Soundtrack und allein wegen dem Soundtrack, jeder, der mich mittlerweile kennt, weiß, dass ich, dass ich, ja, die Spiele mit gutem Soundtrack haben bei mir auf jeden Fall immer schon mal einen Bonuspunkt. Auch der ganze Artstil und weiter von Transistor sieht auf jeden Fall so gut aus, dass ich auf jeden Fall auch sagen würde, einer meiner positiven Überraschungen der E3. Ich freue mich schon darauf, das zu spielen. Wird auch zeitexklusiv für die PS4 erscheinen, das heißt, wenn ich dann die PS4 mein eigen nenne, zum Launch. Ja. Hoffentlich dann schon sehr bald Transistor spielen. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und freue mich sehr drauf. Definitiv, ich mich auch. Ja, hast du noch ein Spiel auf deiner, ja, Liste? Sehr gut. Das letzte, glaube ich. Ja, ne? Das ist das letzte. Und es ist ein sehr wichtiges Spiel für mich. Ist nicht, dass ich habe es nicht als eine letzte Position gemacht, weil es mein Highlight war, sondern einfach, weil es sehr wichtig ist für mich, und zwar natürlich Final Fantasy 15. Ja. Wir haben es alle vermutet und es ist eingetreten. Final Fantasy 15 ist nichts anderes als Final Fantasy vs. 13 mit neuem Namen. Es erscheint nicht mehr für die PlayStation 3, sondern für die Next-Gen-Konsolen, also nicht mehr Sony-exklusiv, sondern PlayStation 4 und Xbox One. Und es benutzt die Illuminous Engine, die man schon in der Agnes Philosophy-Demo gesehen hat, Tech-Demo gesehen hat. Und jetzt, ja, erstmal rein grafisch. Ich fand, es sah fantastisch aus. Die Illuminous Engine, da hat man auf jeden Fall gesehen, dass da auf jeden Fall nochmal ein riesiger Sprung ist von der, ich weiß nicht, ich glaube Crystal Engine oder so aus der PS3-Ära. Es sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Man hat auch schon zum Beispiel Leviathan gesehen, auch wie es aus dem Wasser rauskommt. Weil es sah extrem gut aus. Inszenierung sah top aus und so weiter. Also von daher, das Spiel an sich, glaube ich, wird extrem cool. Das Kampfsystem war vorher auch schon eigentlich bekannt, sehr actionlastig. Also es war ja eher als Spin-off eigentlich gedacht. Deswegen könnte man jetzt natürlich sagen, das Rundenbasierte aus Final Fantasy fällt mit dem 15er komplett weg. Das Kampfsystem ähnelt, also wenn man den, ich habe einen Gameplay-Trailer gesehen, ähnelt sehr stark Kingdom Hearts, also seamless Action-Gameplay, man sieht auch, wie der Held, also Noctis, auch mal dann an Wänden herumläuft, auch eine spezielle Fähigkeit hat zu schweben und dann auch in der Luft coole Kombos zu machen und so weiter. Man hat auch gesehen, dass die anderen Charaktere, man ist ja trotzdem noch in einer Party unterwegs und auch, man weiß ja nicht genau, wie das funktioniert, entweder kontextsensitiv oder auch auf Knopfdruck sozusagen dir helfen können, was weiß ich, da kommt dann so ein Behemoth und schlägt auf dich drauf und dann kommt einer deiner Kumpels dazu und wehrt den Schlag ab für dich, weil du das nicht mehr rechtzeitig schaffst. Wie das noch genau funktioniert, weiß noch nicht, aber es sah auf jeden Fall sehr ähnlich aus wie Kingdom Hearts, auch mit der Rolle, Ausweichen und so weiter. Soundtrack war, wie auch schon bekannt, Yoko Shimomura und man hat neue Sachen gehört und ja, es wird ein fantastischer Soundtrack, das weiß ich jetzt schon. Ich bin ein großer Fan von Yoko Shimomura und ich bin mir ziemlich sicher, das wird einer der coolsten FF-Soundtracks, die wir seit langer Zeit wieder gehört haben. Nicht, dass ich die anderen nicht gut fand, aber Yoko Shimomura, was die da schon im Trailer schon wieder zeigt, ja, wird fantastisch. Jetzt kommt aber das bisschen das Aber. Also, ich muss sagen, ich mag das nicht so, dass sie den Namen geändert haben, eben weil das ganze Spiel so sehr an Kingdom Hearts erinnert. Musik, Gameplay, alles mögliche. Ich habe einfach das Gefühl, dass ein Kingdom Hearts Invades Final Fantasy als ein Final Fantasy ist. Und zum anderen, jetzt wo es Final Fantasy 15 heißt, ist es natürlich jetzt wieder so, sie müssen sich irgendwie von 13 abgrenzen. Das heißt, obwohl sie einmal mal gesagt haben, das Spiel ungefähr in der gleichen Welt, werden sie jetzt wahrscheinlich das Setting so verschieben, dass es auf jeden Fall ein eigenes Universum, ja, geschaffen wird. Und eine Aussage, die hat mich jetzt schon gestört beim Square Enix Event, und zwar, dass sie gesagt haben, das Universum ist so riesig und so cool, es bietet auf jeden Fall Stoff für mehr Geschichten. Square Enix, ich möchte schon von vornherein keine Sequels. Nicht, dass es, vielleicht wird das Spiel saugeil und ich will ein Sequel haben, aber wenn ihr das so kommuniziert, bedeutet das für mich, Final Fantasy 16 wird man diese Generation nicht mehr sehen. Und das ist genau das, was ich nicht haben will. Wenn man ganz ehrlich ist, hat man seit dem Reveal der PlayStation 3, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, kein neues Material zu Main-Teilen Final Fantasy gesehen. Das heißt, es ist zwar Final Fantasy 15, aber letztendlich ist es auch nur etwas, was wir eigentlich schon kennen. Also es ist nicht so, dass ich denke, oh geil, endlich Final Fantasy 15, sondern es ist etwas, was wir schon kennen. Und ich habe mich eigentlich so darauf gefreut, eigentlich eine neue Vision zu sehen, wieder eine neue Welt, neue Ansätze und so weiter. Das sieht man jetzt in dem Sinne nicht, weil alles mir irgendwie schon so ein bisschen bekannt vorkommt. Und das ist ehrlich etwas, was mich stört. Und außerdem Tetsuya Nomura. Ich wusste ja schon bei Versus, das hat man ja schon gesehen, der Cast ist hauptsächlich männlich. Das hat man schon bei Versus gewusst und das haben wir jetzt auch noch bestätigt. Also der Hauptcast wird hauptsächlich männlich sein. Es gibt zwei weibliche Charaktere, die hat man aber auch noch nicht spielbar gesehen. Man weiß also nicht, ob die überhaupt in der Party drin sein können oder nicht. Um ehrlich zu sein, sieht es, ja, wie soll ich sagen, es sieht ein bisschen aus wie so eine, ja, J-Pop-Band oder J-Rock-Band. Ja. Und ich krieg dieses Gefühl nicht los, dass Final Fantasy 15 genauso so konzipiert ist wie teilweise später Kingdom Hearts, dass es eben sehr viele japanische Frauen ansprechen soll. Also in dem Sinne bin ich jetzt nicht mehr so der Meinung, oh Gott, das sind nur Männer, das heißt, es ist nur für Männer interessant, sondern ganz im Gegenteil, es ist so konzipiert, dass ich das Gefühl habe, dass es auch vor allem auf Frauen konzipiert ist. Also ich möchte jetzt nicht so sehr in diese Subkultur eingehen, aber ich habe schon nach der Ankündigung schon gemerkt, es gibt extrem viele von diesen Fujoshis, die extrem drauf abfahren werden und dieser ganze Ansatz gefällt mir überhaupt nicht. Also ich hätte einfach lieber gehabt, mal wieder Final Fantasy Charaktere zu haben, wie zum Beispiel in 12. Also vielleicht mit mehr Charakteren als in 12. 12 ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber wie 9 zum Beispiel. Also ich hoffe einfach darauf, dass wir, obwohl es jetzt Final Fantasy 15 ist, trotzdem Final Fantasy 16 noch zu sehen kriegen und dass es von dem ganzen Feeling und so weiter nicht ganz so schlimm wird, wie ich denke. Ich bin zum Beispiel keiner, der jetzt sagt, es ist kacke, dass es ein Action-Kampfsystem ist. Ich finde es aber nur scheiße, dass es ein Action-Kampfsystem ist wie Kingdom Hearts. Ich glaube aber trotzdem, ich habe jetzt viel gerantet trotzdem, dass das Spiel extrem cool wird, weil ich Versus ja eigentlich schon ziemlich cool fand und auch gerne spielen möchte. Ich bin mir ziemlich sicher fast schon, dass es besser wird als 13, persönlich, aber es bleibt abzuwarten. Es gibt aber viele Dinge, die mich nerven, und zwar, ja, meiner Meinung nach müssten diese Kingdom Hearts Parallelen nicht sein, und wenn sie schon drin sind, dann hätte ich es lieber als Spin-Off besser gefunden als Main-Teil. Es ist jetzt so, wie es ist. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass das Spiel demnächst rauskommt. Es ist halt immer noch kein Release-Termin da, aber ja, zumindest hat mich Square Enix diesmal nicht so ganz enttäuscht, also mit dem Spruch, please be excited. Ich bin auf jeden Fall nach dem Trailer wieder ein bisschen excited über das Spiel, ich freue mich auch auf das Spiel, aber es gibt so ein paar Sachen, die mich einfach nerven und ja, ich hoffe, ich mal einfach schauen. Ich hoffe jetzt einfach, Final Fantasy 16 wird, wie Gerüchte einfach sagen, ohne Nomura entwickelt werden, und zwar schon vom Team von Ito, der auch für 9 oder auch für 12 verantwortlich war, die dann vielleicht nochmal einen ganz neuen Take machen und wieder was Neues nehmen. Weil das ist ja genau das, was Final Fantasy ausmacht, auch mal wieder Neues zu probieren und so weiter. Und das fehlt mir einfach in den letzten Jahren, weil wir einfach nichts Neues gesehen haben. 15 ist halt Versus aufgebrüht und ja. Ich möchte einfach das richtige 15 sehen, also 16. Also bitte macht das. Und bald. Da bin ich jetzt in der Position zu sagen, eigentlich kann es mir egal sein. Die ganzen Final Fantasy Teile sind alle schon so lange und so, ne, umfangreich für mich durch, dass es sowieso eigentlich relativ egal ist. Ich kann auf jeden Fall deinen Ärger ein Stück weit verstehen. Ich find's auch ein bisschen komisch, irgendwie diesen, ne, dann Versus 13 und 15 umzunennen, obwohl es ja grundlegend auf Papier Sinn macht. Und ich meine, die Gerüchte gab es ja nicht umsonst, dass es so sein würde, beziehungsweise die Spekulation macht halt irgendwie auch Sinn, wenn sie jetzt schon so lange dran gearbeitet haben und auch, dass es ein Next-Gen-Title wird. Und ich meine, jetzt erklärt es natürlich auch, warum lange kein Material dazu kam, weil ganz einfach, sie können natürlich nicht zeigen, wenn weder Sony noch Microsoft ihre neuen Konsolen vorgestellt haben. Und, richtig. Und es muss ja auch schon vor ein paar Jahren passiert sein, dass sie gedacht haben, okay, jetzt machen wir doch für Next Gen, das kann ja nicht von heute auf morgen passiert sein. Korrekt, ja. Deswegen gab es wahrscheinlich auch so lange nichts mehr. Also es macht, wie gesagt, es macht alles Sinn, es erklärt auch alles. Ich kann deinen Ärger auf jeden Fall verstehen, aber ja, mal abwarten, keine Ahnung, wie es wird. Also ich fand Versus 13 auf jeden Fall cool aus. Ich fand auch jetzt den Final Fantasy 15 Versus 13 / quasi den Trailer auf jeden Fall ganz cool. Sah schon gut aus. Action-Kampfsystem ist ja etwas, was mir wahrscheinlich eher liegen würde, aber wie gesagt, für mich ist es eh relativ egal, von daher. Ja, aber ich würde sagen, dann gehen wir jetzt nach ungefähr fast schon 2 Stunden 20 Minuten in unser Fazit über. Ich würde sagen, wir fassen nochmal so ein bisschen zusammen. Ich meine, die meisten Antworten, die wir jetzt auf die Fragen, die wir uns stellen werden, geben werden, kennt man schon. Aber so grundlegend, tja, was war Top, was war Flop in unserer Sicht der E3 irgendwie? Was war die größte Überraschung, was war die größte Enttäuschung? Womit haben wir gerechnet, was nicht da war? Was war da, womit wir nicht gerechnet haben? derartige Sachen, würde ich sagen, legen wir einfach mal los und gehen direkt rein. Ja, was war denn, würde ich sagen, mal dein Flop der E3 so ein bisschen? War das vielleicht sogar Final Fantasy? Nö, also so, es kam jetzt vielleicht ein bisschen zu arg negativ rüber, aber es liegt auch nur daran, dass ich sehr viel Herzblut da reinstecke. Also es war auf jeden Fall nicht der größte Flop, weil, wie gesagt, ich wollte Versus ja spielen und haben und 15 ist ja eigentlich jetzt Versus, deswegen ist es, und es sieht ja auch gut aus und ich möchte auch spielen und blabiblub. Ich glaube, der größte Flop für mich war leider Nintendo. Ja. Nintendo neben Rise. Ich habe jetzt nicht so viel von Rise erwartet, aber Rise, ja, war einfach Crap. Und vielleicht auch trotzdem, ja, zu Microsoft will ich es nicht nennen als größten Flop, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie die Xbox One vielleicht doch noch ein bisschen besser bewerben könnten, aber das haben sie leider nicht gemacht. Also insgesamt würde ich sagen, größte Flops Nintendo, Nintendo, Rise und ein bisschen Microsoft. Also die Sachen haben mich schon ein bisschen enttäuscht. Ja, ich muss auch sagen, traurigerweise muss ich mich bei Nintendo, glaube ich, anschließen. Also größter Flop in dem Sinne, beziehungsweise größte Enttäuschung war tatsächlich so ein bisschen Nintendo. Ich muss sagen, Thief konnte keine große Enttäuschung mehr für mich sein, weil ich eigentlich genau das erwartet habe, was eingetreten ist. Wenn es jetzt das erste Mal gewesen wäre, dass ich das so gesehen hätte, wäre wahrscheinlich das mein Top-Flop gewesen quasi. Grundlegend Nintendo, ich bin auch wirklich in dem Sinne... Es ist nicht so, dass ich die komplett abschreibe, aber ich bin einfach wirklich ein bisschen traurig. Ich finde es schade einfach, dass es irgendwie so wenig Positives darüber zu sagen gibt derzeit und man auch irgendwie das Gefühl hat, dass selbst Nintendo selbst so ein bisschen da ratlos irgendwie der ganzen Sache gegenübersteht. Das muss ich auch sagen, war so das, was mich ein bisschen am meisten enttäuscht hat. Ich glaube, Rise war so eine Sache, die mir grundlegend egal war und deswegen kann ich da nicht groß enttäuscht sein, weil es halt, ja, ich meine, ich bin auch der Meinung, es ist viel verschenktes Potenzial, aber grundlegend war es mir, wie gesagt, eigentlich einfach egal. Und ja, Thief war halt einfach so mein persönlicher, ja, nochmal einer der drei Sargnägel, die schon drin sind, noch ein weiterer und es scheint immer mehr zu gehen, so, ja, ich weiß auch nicht so genau, da war ich aber, wie gesagt, schon in der Erwartungshaltung dafür, so, dass es mich jetzt wirklich nicht in dem Sinn überrascht hat. Und Nintendo, ja, wie gesagt, Nintendo ist da einfach so ein bisschen wahrscheinlich auf Platz 1 bei mir, schlicht und ergreifend, weil ich eigentlich erwartet und gehofft hatte, dass da ein bisschen mehr kommt, das letztendlich gekommen ist, in diesem Nintendo Direct und auch auf dem Booth, das sie da hatten. Muss ich auch sagen, er hätte wesentlich besser laufen können, definitiv. Ja, was war quasi so dein Highlight der E3? Was war so das, was dir am meisten Spaß gemacht, was du am coolsten fandst? Nicht unbedingt so die größte Überraschung, aber vielleicht geht es ja auch Hand in Hand, je nachdem. Ja, es kommt, also ich glaube, die größte Überraschung für mich war Kingdom Hearts 3. Jetzt vielleicht nicht gerade im positiven Sinne, aber es war für mich die größte Überraschung, letztendlich. Ja. Dass sie Kingdom Hearts 3 angekündigt haben. Deswegen war es für mich auch kein Flop in dem Sinne, weil ich habe mich damit gerechnet, dass... kann ich nicht sagen, oh, das ist ein Flop, dass Kingdom Hearts 3 angekündigt wurde. Es ist an sich gut, dass es angekündigt wurde, aber so wie es angekündigt wurde, fand ich es nicht gut. Also es war eigentlich schon mit die größte Überraschung. Im positiven Sinne die größte Überraschung war wahrscheinlich für mich The Division. Ja. Ubisoft hat es mal wieder geschafft. Also letztes Jahr hätte ich ja gesagt, die größte Überraschung wäre Watch Dogs. Dieses Jahr ist es The Division. Das heißt, muss ich fast zum zweiten Mal in Folge diesen Award an Ubisoft überreichen. Transistor war sehr nah dran. Muss ich sagen, aber ja. Ich glaube, für mich war The Division dann nochmal ein bisschen interessanter. Ja, also ich muss sagen, jetzt einfach nur rein von was hat mir am besten gefallen. Oh, und natürlich, was vergessen habe, vielleicht doch die größte Überraschung ist $399. Von Sony. Oh ja, stimmt. Also das darf man nicht vergessen, auch wenn wir jetzt die Folge nicht über die 2 reden haben, aber ich glaube, das dürfte mal mit die größte Überraschung gewesen sein, die E3. Für mich. Ja, das stimmt. Also jetzt außerhalb dieses Console Wars und außerhalb Sony und Microsoft, glaube ich, würde ich auch was anderes sagen. Aber jetzt insgesamt E3 war, glaube ich, auch das somit die größte Überraschung, weil da wirklich niemand mit gerechnet hat. Es war absehbar, dass der Preis kommt, aber dass er so aussehen würde, da hat, glaube ich, wirklich niemand mit gerechnet. Von daher definitiv größte Überraschung da auch. Was Spiel angeht, würde ich, glaube ich, in dem Fall auch The Division sagen. Schlicht und ergreifend, weil Transistor zwar, es war nicht so wahnsinnig überraschend, dass Ubisoft eine neue IP ankündigt. Es war auch nicht so wahnsinnig überraschend, dass eben die Macher von Bastion ein neues Spiel ankündigen. Die Sache war, glaube ich, eher, und das war eher das gleiche wie bei Watch Dogs, wie du es auch schon gesagt hast im letzten Jahr, dass eben das, was Ubisoft angekündigt hat als neue IP, The Division, an sich einfach ein bisschen spektakulärer war, weil es eben eine komplett neue IP mit eine sehr neue IP und eine sehr eigene IP auch ist. Also, ne, nicht um den Gameplay-wise, aber das, was du halt machst, eben MMO, Online, Third-Person-Rollenspiel-Shooter, der dann so aussieht, ist halt auch ein bisschen spektakulärer als ein neues Spiel von den Bastion-Machern, das vom Prinzip her die Bastion-Tradition komplett fortsetzt, bloß halt einfach anderes Setting, anderer Stil. Von daher muss ich auch sagen, bei den Spielen geht größte Überraschung definitiv an The Division. Und ich finde es auch ein bisschen gruselig, dass wirklich zwei Jahre hintereinander Ubisoft war. Aber sie haben es geschafft, sich tatsächlich einfach zwei sehr interessante Franchises daraus, oder zukünftige Franchises rauszusuchen, zwei sehr interessante neue IPs rauszusuchen und die dann entsprechend auch zu präsentieren. Und haben das auch sehr gut gehandelt auf jeden Fall. Von daher, Watch Dogs und The Division waren die letzten beiden Jahre definitiv die spannendsten Spiele. Jetzt müssen sie ja nur noch delivern. Ich meine, es geht jetzt immer noch um die Eindrücke. Wir haben Watch Dogs noch nicht gespielt. Wer weiß, wie die Spiele werden. Ich meine, Assassin's Creed war ich auch erst unfassbar gehypt und das 1er fand ich nicht so geil, aber... Gut, Assassin's Creed hat mich, muss ich sagen, überhaupt gar nicht enttäuscht beim 1er, weil ich das direkt gespielt habe nach dem Launch und einfach, da war es einfach trotzdem cool für mich, weil einfach das Gameplay so neu war, dass es... Ja, die ersten Stunden war es cool, aber danach war es kacke. Ja, wie siehst du, diesen Moment hatte ich irgendwie nie. Mir hat es auch am Ende noch Spaß gemacht. Ich habe schon gemerkt, dass eintönig ist, aber mir jetzt trotzdem auch nach 8-9 Stunden noch Spaß gemacht, da nochmal neu über die Dächer zu kriechen und dieselben Aufgaben zu erledigen. Einfach, weil das Gameplay so spaßig war. Aber klar, du hast natürlich grundlegend recht auf jeden Fall, weil wir müssen so ein bisschen natürlich noch drauf warten, was letztendlich überhaupt beim Spiel rauskommt. Diese ersten Eindrücke sind immer schön und gut, aber von uns beiden hat es noch keiner gespielt. Von daher können wir auch noch nicht so wahnsinnig viel dazu sagen. Ich glaube, ansonsten, ja, Spiel der E3. Was war dein Spiel der E3? Ich glaube, das ist bei mir so... Ja, das ist schwierig, aber ich würde sagen, und ich glaube, das lässt man jetzt nicht mal, wir haben es ja vorhin schon so ein bisschen vorweggenommen mit der Reihenfolge, in der wir so ein bisschen unsere, oder ich zumindest habe es vorweggenommen, in der Reihenfolge, in der ich meine Spielliste durchgegangen bin. Für mich war Spiel der E3 tatsächlich Transistor. Und es war nicht The Division und das einfach nur, obwohl The Division eigentlich interessanter war, rein subjektiv betrachtet, für mich coolstes Spiel Transistor, auf das freue ich mich definitiv am meisten, jetzt nach der E3. Von daher ist, glaube ich, bei mir Spiel der E3 Transistor geworden. Und ich glaube, das ist tatsächlich irgendwie sowas, das ist, ja, ich weiß nicht, ob es überraschend ist, aber es ist auf jeden Fall irgendwie wahrscheinlich nicht so der Blockbuster, den viele erwartet haben. Und es gibt wahrscheinlich auch viele, die da was ganz anderes nennen würden, aber für mich war Transistor auf jeden Fall wirklich, wie gesagt, nach 5-mal Trailer gucken finde ich es immer noch geil und freue mich unendlich drauf. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich so wirklich das Spiel der E3 irgendwie benennen kann. Also, wenn es darum geht, auf welches Spiel ich mir immer noch am meisten freue, trotz aller Kritik ist es dann doch irgendwo noch Final Fantasy 15, weil es einfach Final Fantasy ist. Ja. Ist halt einfach eine Reihe, die ich auf jeden Fall spielen möchte und egal, ob es jetzt schlecht oder gut wird, ich möchte wissen, was sie daraus gemacht haben nach so vielen Jahren. The Division sah, wie gesagt, gut aus, Transistor. Also ich glaube, ich könnte mich nicht auf einen Titel einigen, aber wenn man es rein positiv sieht, müsste es wahrscheinlich was passiert, The Division sein, aber... Oder eben Dark Souls 2, muss man natürlich auch trotzdem nennen. Ja. Ich glaube, für mich gibt's einfach kein The Game of the E3, einfach nur ganz viele Game of the E3. Ja, das ist ja auch schon mal eine schöne Überleitung eigentlich ins Fazit. Können wir auch einfach mal jetzt schon mal zusammenfassend sagen quasi. Ich meine, wir haben es vorhin schon gesagt, die E3 war geil, aber ich meine, das bringt es nochmal ganz gut auf den Punkt. Das ja, vielleicht noch, bevor wir noch zum Fazit gehen, was hast du vermisst? Das wollen wir auch noch sagen. Ah, stimmt, richtig. Was haben wir noch vermisst und was haben wir erwartet und vermisst und was haben wir nicht erwartet und was ist gekommen quasi? Ja, was habe ich erwartet und was habe ich vermisst? Da haben wir vorhin schon mal ein bisschen drüber geredet. Das ist jetzt im Nachhinein ein bisschen schwierig, weil ich durch diese ganzen Spiele und die ganzen Eindrücke völlig überflutet bin, sodass ich nie das Gefühl habe, ich habe überhaupt irgendwas vermisst. Aber als wir nachher dann vorhin ein bisschen drüber gequatscht haben, ist uns beiden aufgefallen, dass es doch so ein, zwei Spiele gab, bei denen das der Fall war. Und das ist zum Beispiel Beyond Good and Evil 2. Ja. Ich glaube, das ist jetzt eher so eine persönliche Sache. Da sind wir beide, glaube ich, einfach Fans des Vorgängers. Ich glaube, das interessiert gar nicht so wahnsinnig viele Leute. Ich glaube, das Prominenteste, ne, erwartet und nicht da gewesen, war auf jeden Fall The Last Guardian. Man muss auch dazu sagen, es gab jetzt auch noch widersprüchliche Aussagen. Jack Tretton hat bei Game Trailers gemeint, das Spiel liegt auf Eis, während Yoshi da gesagt hat, nein, nein, das Spiel ist in voller Entwicklung, man weiß letztendlich nicht. Fest steht, wenn es dann noch kommt, kommt es ziemlich sicher für die PlayStation 4. Alles andere macht überhaupt keinen Sinn mehr. Ja. Und dementsprechend glaube ich damit auch indirekt das Gerücht bewahrheitet zu sehen, dass es eben für die PS4 kommt. Das wird auch wieder erklären, warum auch davon in den letzten Jahren nichts gezeigt wurde. Das wäre die logische Konsequenz über Final Fantasy 15 auch. Und Deep Down. Also Deep Down, dieses Spiel oder diese einigen Szenen, die man auf dem PlayStation Reveal Event gesehen hat, da habe ich eigentlich gehofft, dass man auf der E3 noch mehr dazu sieht, aber war leider nicht der Fall. Muss man sich fragen, wo war Capcom? Und wenn es dann war Capcom relativ unpräsent, aber auch Konami auch, bis auf Metal Gear. Also generell die japanischen Entwickler waren irgendwie nicht da, meiner Meinung nach. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass sie sehr westlich, ist ja auch eher für den Westen, aber mir haben sehr viele japanische Entwickler gefehlt, weshalb bei mir dann sich dann doch vielleicht die Hoffnung auftut, dass Sony vielleicht doch noch ein spezielles Japan-Event hat, wo dann eben Konami und Capcom da sind. Andererseits, auf der E3 müssen auch Capcom und Konami groß vertreten sein. Deswegen, ja. Weiß ja, nicht. Ist schon ein bisschen komisch. Also da kann man jetzt was draus schließen. Entweder hatten sie einfach nicht wirklich viel zu präsentieren, haben sich deswegen geschenkt. Oder sie haben halt eben Spiele zu präsentieren, aber zeigen sie dann wie gegebenenfalls auf der TGS oder eben einem Sony-eigenen Event. Das bleibt abzuwarten. Deep Down war, ja, ich meine, es war jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, dass es nicht da ist, weil einfach schon, man hat ja schon gesehen, dass es hatte noch einen Codenamen, es gab noch nichts wirklich Konkretes, es hat nur einen kleinen Render-Trailer gegeben. Dass es da jetzt noch irgendwie mehr zu geben würde, habe ich nicht unbedingt erwartet, trotzdem ein bisschen schade. Zumal es in der kleinen Gaming-Montage beim PlayStation 4, bei der PlayStation 4 Pressekonferenz, bei der Sony-Pressekonferenz, gab es ja am Anfang eine kleine Montage aus Games eben. Das war hauptsächlich natürlich auch Spiele, die auf dem Reveal-Event schon gezeigt wurden. Und da war eben Deep Down auch wieder dabei, was so ein bisschen bei mir auch so, habe ich gedacht, ah ja, stimmt, Deep Down gab es auch noch. Vielleicht zeigen sie was heute dazu. Es war ja quasi schon mal kurz zu sehen, dann eben in diesem kleinen Trailer. Wurde nicht zugesagt, das stimmt auf jeden Fall. Von daher, ja, aber ich würde trotzdem sagen, definitiv bei mir ist es wahrscheinlich The Last Guardian, mit dem ich jetzt doch irgendwie gerechnet habe. Es gab auch vorher ja Gerüchte, dass es da sein würde, dass man jetzt endlich konkret was sieht. Ich meine, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, es macht absolut Sinn, jetzt gerade auch im Kontext von Final Fantasy 15, ehemals Versus 13, dass es tatsächlich einmal für die PS4 entwickelt wird und deswegen bislang nichts gezeigt wurde. Andererseits wäre dann jetzt ein Zeitpunkt gewesen, um es eben zeigen zu können. Auch selbst wenn sie noch in einer relativ frühen Phase sind, wäre es trotzdem vielleicht ganz sinnvoll gewesen, eben gerade das Spiel dann eben auch offiziell für die PlayStation 4 anzukündigen und vielleicht einen Trailer zu zeigen. Ich glaube, das wäre relativ spektakulär gewesen. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Standing Ovation zum Moment gewesen, weil es ja doch sehr viele Leute gibt, die dieses Spiel trotzdem immer noch sich sehr ersehen. Kann natürlich auch einfach sein, dass es noch nicht zu einem Zeitpunkt oder nicht an der Stelle ist oder an einem Punkt ist, wo man es eben präsentieren kann. Kann auch sein, dass wenn Sony ein Event plant, dass es eben dann da gezeigt wird. Man weiß es nicht so genau, aber ich glaube, das war so das Spiel, was ich da doch irgendwie doch eigentlich immer mal wieder erwartet habe und dann doch vermisst habe letztendlich. Ich glaube, generell habe ich einfach japanische Spiele vermisst. Also gerade für mich ist das sehr wichtig und JRPGs gab es außer Final Fantasy 15 und Kingdom Hearts 3 gar nichts und X halt noch auf der Wii U, aber es war schon ein bisschen mau in den Bereichen, für die ich mich eigentlich besonders interessiere. Deswegen erhoffe ich mir da eigentlich dann später noch von der TGS auf jeden Fall noch sehr viel mehr in der Richtung. Ein neues Persona wäre zum Beispiel mal endlich mal Zeit. Persona 5 stimmt. Für PlayStation 4, bitte. Ja, mal abwarten. Vielleicht passiert ja tatsächlich noch was. Wenn es irgendwie von Sony nochmal so ein Event für Japan gibt, dann würde es schon auch Sinn machen, dass die meisten japanischen Spiele eben dann auch da auftreten. Aber warten wir jetzt mal ab. Ja, ich denke, wie gesagt, Fazit müssen wir gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich denke, man hat gemerkt, dass es für uns auf jeden Fall eine extrem coole E3 war. Gerade was Spiele anging, fand ich, war es sehr, sehr ergiebig. Also wenn sich die Spielliste auch anguckt, dann sind es zum einen sehr viele Spiele und zum anderen auch sehr viele spannende Spiele. Und sehr viele Spiele irgendwie, mit denen man zum Teil vielleicht auch einfach nicht gerechnet hat. Wirklich sehr cool gewesen, die E3. Die Pressekonferenz von Microsoft und Sony waren auch definitiv gut, also auch keine große Enttäuschung, wobei man natürlich dazu sagen muss, dass jetzt natürlich die auch in einer, sagen wir mal, privilegierten Position waren, weil sie eben neue Hardware vorstellen. Das ist natürlich immer eigentlich, da hat man immer was zu erzählen auf jeden Fall dann und kann die Leute nicht enttäuschen, indem quasi nichts Interessantes passiert. Trotzdem auf jeden Fall definitiv eine der coolsten E3s überhaupt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, definitiv. Und natürlich auch bei mir jetzt eine der ersten E3s, die ich tatsächlich auch so aktiv und live verfolgt habe quasi. Du machst das ja schon nun seit mehr oder minder 8 Jahren. Ja, also ich muss aber auch, was fertig warst. Nee, ja bitte. Ja, los. Also ich muss auch sagen, es war ja mit einer der coolsten E3s der letzten Jahre. Ich meine, klar, ist natürlich auch dem, du hast es nicht so oft, dass du eine E3 hast, wo zwei große Konsolen angekündigt werden oder überhaupt eine Konsole angekündigt wird in so einem Maß. Das letzte Mal war wahrscheinlich beim PlayStation 3 Event mit Final Fantasy 13 Reveal Trailer, Final Fantasy 7 Tech Demo und alles mögliche. Also diese E3 hat eigentlich versprochen oder eingehalten, was eigentlich mehr oder weniger im Vorfeld versprochen wurde. Man hat gemerkt, viele Hersteller konnten endlich sozusagen den Mantel des Schweigens ablegen und endlich über Projekte reden, über die sie vorher nicht reden konnten, bevor die ganzen Next-Gen-Konsolen nicht angekündigt waren. Jetzt können sie endlich auspacken, die Karten offenlegen und so weiter. Und das hat man natürlich diese E3 auch einfach gemerkt. Also super viele Spiele, die jetzt auch vielleicht in den Reveal-Events schon angekündigt wurden, die jetzt nochmal vertieft vorgestellt werden konnten. Endlich konnten auch alle sagen, das erscheint für die Konsole, das erscheint für die Konsole, nicht mehr länger. Spekulation, ist das ein Next-Gen-Titel oder nicht? Super viele Sachen, deswegen Mirror's Edge 2 und so weiter. Also ich war rundum zufrieden mit dieser E3. Ich habe die ersten 2 Tage vor allem, ich habe zwar nicht viel geschlafen in der einen Nacht von der auf die andere, aber das hat sich überhaupt nicht bemerkbar gemacht. Das zeigt eigentlich schon alles und ich würde eigentlich sagen, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, ich glaube, das war einer auf dem Sony-Event, der gesagt hat, es gab noch nie eine bessere Zeit, Videospieler zu sein und ich stimme da vollkommen zu. Ja, auf jeden Fall. Also grundlegend ist, ich finde, also die Aussage, es war sehr schön zitiert und es passt auch sehr gut, das stimmt schon. Ich weiß gar nicht, ob es nicht einfach schon seit Jahren keine bessere Zeit gibt. Also ich meine, ich weiß nicht, ob das spezifisch jetzt auf dieses Jahr, diese E3 nur beziehbar ist. Ich meine, auf jeden Fall auf dieses Jahr und auf diese E3, aber die letzten Jahre allgemein, wo eben die Industrie größer wird, es wesentlich mehr Aufmerksamkeit gibt, immer mehr Spieler, hat man einfach gemerkt, wie schön es doch ist, ein Spieler zu sein und wie angenehm es ist und was für tolle Entwicklungen es gibt. Es gibt natürlich auch gleichzeitig viele Dinge, an denen man noch arbeiten muss und es gibt auch immer noch viele Dinge, mit denen ich nicht einverstanden und nicht zufrieden bin, aber so grundlegend stimmt es schon. Es ist auf jeden Fall eine extrem spannende Zeit, ein Spieler zu sein, gegebenenfalls auch jemand zu sein, der eben, mit Spielen auch noch auf einem anderen Level zu tun hat, und wenn es jetzt nur auf die Art und Weise ist, was ja sehr unspektakulär ist, aber so wie wir es uns machen, eben uns wirklich auch intensiv und ausführlicher mit dem Thema auseinandersetzen, als wir es wahrscheinlich sonst machen würden, wenn es nur ein reines Hobby wäre, weil wir jetzt eben hier nebenher noch den Podcast machen. Es ist schon wirklich eine sehr tolle Zeit, über diese Themen nachzudenken, zu reden und eben auch Spieler zu sein und das Ganze wirklich dann am eigenen Leib quasi zu erfahren. Und die E3 war ein extrem gutes Beispiel dafür auf jeden Fall. Also es ist definitiv ein sehr spannendes Event gewesen und hat halt gezeigt, wie spannend es allgemein gerade in der Industrie ist, auch eben an der Grenze zu einer neuen Generation und eben an diesem sehr schönen Übergang, den wir jetzt hier gerade haben. Und genau deswegen würde ich auch Nintendo dazu aufrufen, auf der nächsten E3 wieder präsenter zu sein, weil man eben gemerkt hat, es gibt eben Momente auf einer E3, die es nur auf einer E3 gibt. In dem Moment, in dem Jack Tretton sich hinstellt und sagt, you can use your used games on PS4, und dann gibt's eine Minute Standing Ovation. Also, das sind solche Momente, die gibt's bei einer Direct einfach nicht. Also, klar, ich kann verstehen, Kosten und so weiter, aber dieses E3-Feeling, das sind Momente, die werden zumindest bei mir auf jeden Fall im Kopf bleiben. Genauso wie damals, als Miyamoto mit Zelda-Schild und Schwert auf die Bühne kam, als Twilight Princess angekündigt hat. Also, das sind Momente, die vergisst man nicht. Das sind einfach große E3-Momente, und deswegen ist die E3 auch eine so tolle und, eine so tolle Veranstaltung, die man auf jeden Fall noch besser machen können, wenn Nintendo auch wieder, Full Drive dahinter stehen würde. Also. Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur unterschreiben. Ich muss ja auch sagen, dass ich auch am Anfang, und das haben wir auch schon im Podcast besprochen, relativ sinnvoll fand, aus Nintendos Sicht gesehen, eben diese E3 zu skippen, weil man eben nicht viel zu sagen hat, und das Ganze mit dem Nintendo Direct zu machen. Jetzt, wo die E3 aber wieder war und ich direkt vor diesen Eindrücken gefangen bin, muss ich genau das unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Diese E3 beschert dann trotzdem Momente, die man eben mit so einem Nintendo Direct und mit einer Booth quasi nur irgendwie in dem Sinne nicht hatte. Ich meine, man muss ja immer wieder dazu sagen, wir reden die ganze Zeit davon, dass Nintendo abwesend war. In dem Sinne stimmt das ja nicht. Sie hatten eine Booth. Also sie hatten ihre Präsentation auf der eigentlichen Besucherebene eben. Aber trotzdem, auch so eine Pressekonferenz macht eben, wie du es gerade schon gesagt hast, Momente, in denen eben wie bei der Sony-Konferenz, wie es einige gab, diese Momente, die machen auch ein Stück wie diese E3 aus, und es ist schon was anderes, wenn der Herr Iwata dann eben auf der Bühne da steht und dann da zu seinen Fans redet, als wenn das nur einfach indirekt eben in der Kamera und im Nintendo Direct macht. Von daher stimmt das auf jeden Fall. Definitiv. Die E3 ist schon was Besonderes, und das kann man sich auch zu Nutzen machen. Auch wenn natürlich Nintendo damit auch schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Aber my body is ready. Richtig. Ja gut, also ich würde sagen, 2,5 Stunden sind auch mehr als genug. Wir haben uns die Zeit genommen, die wir brauchten, und es hat extrem viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht beim Zuhören. Wie man gemerkt hat, waren wir auf jeden Fall super gehypt von der E3, und auch dieses Mal gilt wieder, aber das gilt ja sowieso immer. Und auch schon in der letzten Folge hatten wir Kommentare und haben wir quasi Nachrichten gekriegt, was denn so die Highlights der Hörer quasi zur E3 waren. Diesmal gilt wieder dasselbe. Auf jeden Fall schreibt uns, was war euer Highlight der E3, was hat euch am meisten überzeugt, was hat euch am meisten überrascht, was habt ihr vermisst, was war für euch ein großer Flop. All diese Sachen auf jeden Fall, einfach Eindrücke und Meinungen zur E3, immer her damit, wir freuen uns auf jeden Fall drüber. Wie wir es finden, haben wir jetzt ja sehr ausführlich in insgesamt, glaube ich, 4,5 Stunden fast erklärt. Ja, und wir wollen dann auch vielleicht mal versuchen, 2 Umfragen auf Facebook zu schalten. Korrekt, genau. Da könnt ihr dann auch nochmal eure Meinung kundtun, also wir würden uns gerne interessieren, welche Konsole ihr euch denn vielleicht kaufen wollt, wenn ihr eine kaufen wollt, welches Spiel war denn für euch das Highlight dieser E3. Schaut doch auf unserer Facebook-Seite mal vorbei, liked sie gegebenenfalls und tut eure Meinung kund, denn die ist wichtig. Korrekt, richtig, die ist wichtig und die ist ein Teil dieses Podcasts und für uns vor allem auch wichtig, weil das war eigentlich auch so der Sinn des Podcasts, nicht nur, dass wir miteinander quatschen. Das tun wir nämlich eh die ganze Zeit. Machen wir eh die ganze Zeit. Und gehen der ganzen WG und allen Leuten hier auf die Nerven. Richtig, sondern auch genau einfach mal mit euch auch noch in Kontakt zu treten und da noch ein bisschen mehr zu erfahren. Außerdem wäre es auf jeden Fall cool, wenn ihr unseren Podcast mögt und auch selbst wenn ihr nicht mögt, auf iTunes vielleicht einfach mal eine Bewertung abgeben und ein Review vielleicht sogar schreiben, wenn ihr euch dazu genötigt fühlt und wenn ihr Bock drauf habt auf jeden Fall. Das hilft auf jeden Fall dabei, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen und mehr Leute, die zuhören, ist immer lustiger. Dann hat man noch mal ein bisschen mehr Meinung und ein bisschen mehr Austausch, und da ist ja auch in Zukunft auf jeden Fall geplant, dass je nachdem, ob es mal nötig wird, vielleicht ein Forum anzuschaffen, kann es ja nicht schaden, noch ein paar mehr Leute zu haben, die mit euch den Podcast hören. Also so iTunes gehen, Bewertung abgeben und vielleicht ein Review schreiben, wären wir sehr dankbar drüber und würden uns drüber freuen. Und dann würde ich sagen, ist es das auch gewesen für diese Woche. Zwei E3-Folgen und wie schon gesagt, 4,5 Stunden E3-Gequatsche, das sollte jetzt erstmal reichen, damit solltet ihr erstmal bedient sein für die nächsten 2 Wochen. Die nächste Folge wird dann nämlich wieder genau in 2 Wochen veröffentlicht werden. Also in an einem Sonntag in 2 Wochen. Und ja, ansonsten zwischendurch einfach mal auf die Facebook-Page gucken und die Umfrage, bei der Umfrage teilnehmen und sowas. Das werden wir demnächst die Tage hochladen. Und ja, dann hoffen wir, dass ihr uns weiterhin gewogen bleibt. Mein Name ist Merlin. Mein Name ist Joe. Ihr habt Uncut Matthäus Podcast gehört. Zu unterreichen unter www.uncommentaries.de. Korrekt. Also, bleibt gewogen, bleibt gesund, genießt die Sonne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. 2 Stunden 37 Minuten. Um ehrlich zu sein, hatte ich das Gefühl, beim ersten Spielen, wir waren extrem gut in der Zeit. Ich so, ah, das wird ja ganz locker. Bis es dann zu den Spielen kam.